Sie hören Höhenrausch, das kurze Leben zwischen den Kriegen, von Harald Jähner, gelesen von Frank Arnold, ein Hörbuch des Argon Verlags. Vorwort: Das neue Leben. Geschichte wird manchmal mit dem Fotoapparat gemacht. Als die Fotografin Frieda Ries 1925 den jungen Boxer Erich Brandl nackt vor die Kamera stellte und in ihrem Atelier am Kurfürstendamm seinen trainierten Körper so raffiniert ausleuchtete und zur Schau stellte, wie es sonst nur Männer mit Frauenkörpern hielten, und als dann der Kunsthändler Alfred Flechtheim die dabei entstandenen Bilder, Vorder- und Rückenakt, in seinem Zeitgeistmagazin Querschnitt ganzseitig abdruckte, taten beide das in dem berauschenden Gefühl, auf der Höhe ihrer Zeit zu sein. Das Boxen war eine neue, aus Amerika gekommene Sportart, die in der deutschen Kulturszene für Aufregung und Begeisterung sorgte. Von den Boxkämpfen konnte man was lernen. So könnte, so müsste ein Theaterabend sein, meinte nicht nur Bertolt Brecht. Er installierte in seinem Arbeitszimmer einen Punching Ball. Die Schriftstellerin Vicky Baum trainierte regelmäßig in einem Boxstudio. Das Wort Körperkultur machte die Runde. Der makellose, durchtrainierte Körper war eine Obsession der Zeit. Modern sein hieß sportlich und schnell sein. Und schließlich hatte die bilderhungrige Republik ein besonderes Faible für Fotografinnen und den weiblichen Kamerablick. Die interessantesten, innovativsten Gestalter in diesem neuen Gewerbe waren Frauen. Frieda Ries ließ Erich Brandl zu Boden schauen. So sah er viel objekthafter aus, als wenn er Gesicht gezeigt und den Betrachter angeschaut hätte. Zudem verbot sie ihm die üblichen herausfordernden Boxergesten. Statt mit kampfbereiten Fäusten Deckung haltend, wie die Bildhauerin René Sintenis den jungen Boxer zeigte, bat Frieda Ries ihn, den rechten Arm etwas zu heben, so dass sein Körper besonders schutzlos wirkte. Diese betonte Verletzlichkeit verschärfte noch den Eindruck, wie radikal und herausfordernd hier die üblichen Rollen von Mann und Frau vertauscht worden waren. Dass eine Frau so liebevoll einen Männerkörper zum Objekt degradierte wie auf diesem Bild, das kam selbst in den provokationslustigen 20er Jahren nicht oft vor. Das sollte Folgen haben, da konnte man sicher sein. Anhand solcher Szenen wie dem Fotoshooting im prominenten Studio der Frieda Ries erzählt dieses Buch das spannungsreiche Panorama einer Zeit, die in vieler Hinsicht wie eine Blaupause der heutigen wirkt. Von der Gegenwart aus gesehen zeigt sich die Weimarer Republik wie ein Wackelbild, überraschend heutig und dann doch wieder auf bizarre Weise fremd. Mal wirkt sie beinahe moderner, als wir es sind, fast so, als würden wir zurückblicken auf etwas, das uns erst noch bevorsteht. Dann wiederum erscheint sie so weit entfernt von uns, wie die düster gekleideten, steifen Figuren auf den Familienbildnissen unserer Ur-Urgroßväter. Wie euphorisch hatte es 1918 angefangen, mit dem Sturz des Kaisers und der Ausrufung der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden. Die alte Welt ist morsch, sie knackt in allen Fugen, fühlte die junge Ausdrucks- und Grotesktänzerin Valeska Gerd. Ich will helfen, sie kaputt zu machen. Ich glaube an das neue Leben. Ich will helfen, es aufzubauen. Auf allen Gebieten schien eine neue Zeit anzubrechen. Man erwartete den neuen Menschen, die neue Frau, das neue Bauen. Selbst die Sachlichkeit wurde als neue Sachlichkeit mit Leidenschaft verfochten. Auch der Architekt Bruno Taut, bald berühmt für die zurückhaltende Funktionalität seiner Großsiedlungen und eigentlich ein Mann des Ausgleichs, jubelte 1920 in fast religiöser Verzückung: »In der Ferne glänzt unser Morgen. Hoch das Durchsichtige, Klare, hoch die Reinheit, hoch der Kristall und hoch und immer höher das fließende, grazile, kantige, funkelnde, blitzende, leichte. Hoch das ewige Bauen.« So sachlich, wie man heute die kubischen Bauten und die kargen Stahlrohrmöbel des neuen Bauens erlebt, kann man sich kaum vorstellen, in welchem Höhenrausch sie damals gestaltet wurden. Und welcher Aggressivität. Gegen die stuckverzierten Gründerzeitbauten wütete Taut mit einem Furor, der nach Sprengstoff und Abrisshammer verlangte. Weg mit den Grabstein- und Friedhofsfassaden vor vierstöckigen Trödel- und Schacherbuden. Zerschmeißt die Muschelkalksteinsäulen in Dorisch, Ionisch und Korinthisch. Zertrümmert die Puppenwitze. Oh, unsere Begriffe. Raum, Heimat, Stil. Pfui, Teufel! Wie stinken die Begriffe? Zersetzt sie, löst sie auf. Nichts soll übrig bleiben. Tod allem Muffigen. Wie passt das zusammen? Wie passt diese aufpeitschende Begleitmelodie zu der Architekturmoderne, die uns doch heute so nüchtern und kühl und in ihrer ausgewogenen Eleganz geradezu vorbildlich erscheint? Der dramatisierende Radikalismus, typisch für diese Jahre auf vielen Gebieten, ließ mich nach dem Gefühlshaushalt der Weimarer Republik fragen. Nur wenige Zeitabschnitte unserer Geschichte haben von Beginn bis Ende ähnlich intensive Emotionen entfacht wie sie. Geboren aus den Qualen des Krieges, wurde der Enthusiasmus der Revolution überschattet von den Demütigungen der Niederlage und dem Gefühl geistiger Obdachlosigkeit, den Risiken einer ungewohnten Freiheit. Wie in einer Achterbahn ging es auf und ab. Einem unerwartet steilen Aufschwung folgte schon zwei Jahre später der Irrsinn der Inflation mit ihren Milliardenmarkscheinen, mit denen man nicht mal einen Bettler glücklich machen konnte. Die Inflation stellte jahrhundertealte Wertvorstellungen in Frage, radierte Traditionen aus den Köpfen und machte die Menschen reif für ein turbulentes Jahrzehnt, das, um es mit den Worten des Historikers Detlef Peuker zu sagen, mondän und atemlos alle Positionen und Möglichkeiten der Moderne durchspielte, erprobte und sie nahezu gleichzeitig verwarf. Dieses Buch erzählt von Gefühlen, Stimmungen und Empfindungen als Aggregaten politischer Haltungen und Konfliktlagen. Von schwankenden Phänomenen wie Unbehagen, Zuversicht, Angst, Überdruss, Selbstvertrauen, Konsumlust, Tanzlust, Erfahrungshunger, Stolz und Hass. Wie fühlte man sich in der Weimarer Republik? Das ist natürlich pauschal gar nicht zu beantworten, aber die Frage ist in der Pluralität der verschiedenen und widersprüchlichen Sichtweisen die entscheidende. Wie fühlte es sich an, jung zu sein, Frau zu sein, Großstädter oder Bauer? Wie fühlten sich die Freikorpskämpfer 1918, die nicht einsahen, dass der Krieg zu Ende sein sollte? Was fühlten die Revolutionäre? Woher kam der verbreitete Hass gegen den weichen Plüsch, gegen Verzierungen und Ornamente? Wie sahen die jungen Frauen ihre Zukunft, als die Inflation ihre Mitgift vernichtete und sie dafür in Scharen etwas fundamental Neues bekamen, nämlich eine Angestelltentätigkeit? Wie fühlten sich die Menschen, als die Großstädte wuchsen und wuchsen und niemand wusste, anders als wir heutigen, ob sie je damit aufhören würden? Und warum war ausgerechnet der traurige Josef Roth vom Großstadtverkehr so begeistert und rief, »Ich bekenne mich zum Gleisdreieck«? Warum drückte die junge Autorin Ruth Landshoff-York ihrem Auto einen Kuss auf die Kühlerhaube, wenn sie es nachts in der Garage abstellte? Und warum empfahl sie ihren Leserinnen dringend, es ihr gleich zu tun? Erzählt wird die Geschichte der Weimarer Republik an Orten, die prägend waren für ihre mentale Entwicklung. Ob Tanzpalast, Bauhaushaus, Großraumbüro, Verkehrsgewühl, Fotostudio, Sportpalast, das Bierzelt zu Wahlkampfzeiten oder der Straßenrand, wenn die Kampfbünde marschierten. In den Blick rücken auch die Dörfer und Kleinstädte, in denen der Groll auf die Großstadt wuchs, die den Menschen angeblich die Köpfe verdrehte, die jungen Frauen zum Weglaufen animierte und den Dörflern die Bräute abspenstig machte. Hart kontrastierten auf dem Land die Mühen des Alltags mit den Verheißungen der schönen neuen Konsummoderne, die man aus den Städten vernahm. Wird man der Provinz gerecht, wenn man sich vor allem auf die glamourösen Highlights der 20er Jahre konzentriert? Oder wiederholt man einen Fehler, der schon damals den Berliner Kultureliten vorgeworfen wurde, nämlich über den Aufregungen der Metropole die Realität des Landes zu ignorieren? Und was hatte es umgekehrt mit der Landlust der Weimarer Republik auf sich, mit der schwärmerischen Siedlerbewegung, die die Jugend hinaus auf die Äcker rief, mit den Vorläufern der Biokultur und der Landkommunen. Undenkbar wäre die Wucht der kulturellen Umwälzungen ohne den Jazz, der den Leuten einheizte, sie beflügelte und berauschte. Mit der Schallplatte war die Popkultur geboren, die die Lebensintensität gewaltig steigerte. Dass man den Charleston allein tanzen konnte, ist in seinen Folgen für die Selbstermächtigung des Subjekts gar nicht zu überschätzen. Dass man sich allein zu den hottenden Massen auf die Tanzfläche begeben konnte, bedeutete eine Revolution auf dem Tanzboden, diesem Brennpunkt gesellschaftlichen Lebens, der eine aufregende Brücke zum Heute schlägt. Aber dann bewegt man das Wackelbild wieder ein wenig und sieht die eleganten Eintänzer beim Gesellschaftstanz auf ihren Einsatz warten. Wie fühlten sich diese ausgemusterten jungen Offiziere, die nun Dienst taten in den Tanzpalästen der Republik und von unabhängigen Frauen bezahlt wurden, die keine Zeit hatten, lange herumzusitzen und darauf zu warten, bis jemand sie zum Tanzen auffordert? Das Berliner Haus Vaterland sorgte sogar für die Kinderbetreuung, wenn die Mütter nachmittags beim Tanztee schwurften. Erzählt wird von der konfliktgeladenen Politik der Körper, den neuen Aufregungen um die Pole männlich und weiblich, dem Bedürfnis zärtlicher und uneindeutiger zu werden, aber zugleich sich zu stählen und in jeder Hinsicht zu optimieren. Auf verhängnisvolle Weise gelang Letzteres in den Kampfgruppen, die in geschlossenen Formationen durch die Straßen marschierten und dem Einzelnen das berauschende Gefühl überlegener Stärke vermittelten. Während die Versuche der rasch wechselnden Regierungen geschildert werden, auf dem Tiger der öffentlichen Unruhe zu reiten, gilt diesem die größte Aufmerksamkeit, den Vorstufen des Politischen, den Stimmungslagen, die die Werthaltungen, Einstellungen und Überzeugungen erst formten. Die Publizistik stand damals nicht ohne Grund in stilistischer und perzeptiver Blüte. Die Intellektuellen der Republik, gleich welcher Couleur, entwickelten wie im Treibhaus ein besonderes Sensorium für die politischen Gehalte, scheinbar ganz unpolitischer Alltagsphänomene. Wissen zu wollen, wie es sich anfühlte in der Weimarer Republik, heißt, sie nicht bei jeder Gelegenheit von ihrem Ende her zu interpretieren. Anders als wir wussten die Zeitgenossen nicht, wie es mit ihr ausging. Angesichts der monströsen, entsetzlichen Entwicklung im Nationalsozialismus ist man versucht, die Republik nur als Vorgeschichte ihres Endes zu sehen und ständig nach frühen Indikatoren für ihren Zusammenbruch zu fahnden. Aber auch die Massenarbeitslosigkeit war kein zwingender Grund, Hitler zu wählen, und viele Arbeitslose taten es auch nicht. Wer aber tat es dann? Warum sympathisierte sogar eine Frau wie Luise Solmitz, die mit einem Juden glücklich verheiratet war, mit der NSDAP? Wen sahen die Menschen damals, als sie Hitler sahen? Den gleichen, den wir heute sehen, nach zwei Generationen Aufarbeitung? Warum konnten so viele Deutsche einander nicht mehr hören, hielten die Diskussionen im Reichstag für bloßes Gezänk und die Zeitungen, die darüber berichteten, für Lügenpresse? Der deutsche Gefühlshaushalt während der Weltwirtschaftskrise schwankte zwischen Hass und Einheitssehnsucht. Die beglückende Vielfalt, die die 20er Jahre hervorgebracht hatten, wurde nun oft als Bürde gesehen, von vielen als Fluch. Sie empfanden ihre Gesellschaft als zerrissen, aufgespalten in unversöhnlich gegeneinander abgeschottete Lebenswelten, zwischen denen keine Bereitschaft zur Verständigung bestand. Unweigerlich weckt diese Verdrossenheit Assoziationen zur heutigen Lage. Beunruhigt von der Versuchung vieler Fundamentalskeptiker, sich aus der medialen Öffentlichkeit als Mainstream denunziert zu verabschieden und sich in obskure, alternative Medienwelten zurückzuziehen, blickt man mit neu geschärftem Blick auf die Weimarer Verhältnisse. Die Demokratie verlor um 1930 eine ihrer wichtigsten und zugleich fragilsten Ressourcen: Zuversicht. Vieles, was sich in den Jahren des Aufschwungs als Befreiung und Höhenflug angefühlt hatte, wurde nun als Ausbeutung und Betrug empfunden. Bis tief in den Modegeschmack, das Körpergefühl, die Tonlagen und die Musikvorlieben hinein, änderte sich ab 1930 die Haltung vieler Deutscher. Die Stimmung sank, die Erlösungsbereitschaft stieg, neue Arten des Höhenrauschs wurden gesucht, mitreißendere, aggressivere, unheilvollere denn je. Jede Geschichtserzählung stellt implizit die Frage nach der Verantwortung des einzelnen Menschen. Die Entwicklung zum Nationalsozialismus war nicht zwingend. So schwach war die Weimarer Demokratie nicht, dass nicht auch ein anderer Ausgang denkbar gewesen wäre. Die Menschen hatten die Wahl, jeder für sich, nicht zuletzt in der Wahlkabine. Kapitel 1: Als der Krieg nach Hause kam. Café Vaterland ist hell erleuchtet. Ich gehe einen Augenblick hinein. Obwohl jede Minute Kugeln einschlagen könnten, spielt die Wiener Kapelle. Harry, Graf Kessler. Die ersten Tage. Die Weimarer Republik beginnt mit einem Paradox. Kaum war der Krieg zu Ende, erreichte er Deutschland. Ab November 1918 kam er Schritt für Schritt nach Hause. 4 Weltkriegsjahre lang war es dem deutschen Heer gelungen, den Krieg außen vorzuhalten. Während weite Landstriche Frankreichs und Belgiens auf nie zuvor gesehene Weise verwüstet worden waren, war in Deutschland nicht ein Dachziegel zerstört. Dafür lag nun die Monarchie am Boden und das Volk machte von sich aus Schluss mit dem Krieg. Streiks legten die Produktion lahm, Bürgerkomitees, Arbeiter- und Soldatenräte genannt, übernahmen die Macht in den Kommunen. Die Revolution schien zu siegen, kaum dass sie begonnen hatte, bewundernswert unblutig. Den Offizieren waren die Soldaten davongerannt, die Kieler Matrosen hatten sich geweigert auszulaufen, kollektive Befehlsverweigerungen hatten dem vom Krieg ausgelaugten Regime zugesetzt. Erst stürzte die Monarchie in Bayern, 2 Tage später, am 9. November 1918, der Kaiser. Die Regierung unter Max von Baden, erst seit einem Monat im Amt, das erste Kabinett in der deutschen Geschichte, in dem auch Sozialdemokraten saßen, hatte die Abdankung seiner Exzellenz verkündet, obwohl Wilhelm II. Sich noch gar nicht dazu bereit erklärt hatte. Ein Rausschmiss erster Güte. Kleinlaut sollte der Kaiser am Tag darauf nach Holland fliehen. Nun strömte eine gewaltige Menschenmenge zwischen Schloss und Reichstagsgebäude zusammen. Nervös, beunruhigt, aufgebracht, abenteuerlustig. Bemerkenswert viele Frauen waren darunter, zumeist in Gruppen von Freundinnen oder Kolleginnen. Angestellte im Büroanzug, Arbeiter, auch wohlhabende Bürger in eleganten Kleidern. Sie alle einte die Gewissheit, etwas Großes, etwas gewaltig Brodelndes zu erleben. Man fühlte sich an der Schwelle einer neuen Zeit stehen, von der niemand genau wusste, was sie bringen würde. Glück oder noch mehr Kummer? Anarchie? Pöbelherrschaft? Bruderkrieg? Diktatur der Arbeiterklasse? Bürgerliche Ordnung für alle? Oder wenigstens mal wieder Schweinebraten? Wer würde sie dahin durchleiten? Deutschland ohne Kaiser, für viele eine unfassbare, eine beängstigende Vorstellung. Wer würde jetzt das Zepter in die Hand nehmen? Das Zepter ergriff ein gewisser Philipp Scheidemann, der gerade beim Mittagessen in der Kantine des Reichstags saß. Der 53-jährige Schriftsetzer und Journalist aus Kassel, seit 1883 Mitglied der damals noch verbotenen SPD, nannte sich seit knapp 5 Wochen Staatssekretär. Zu dieser Ehre war er gekommen, weil das kollabierende Kaiserreich in seiner hastig eingesetzten Notregierung einen Sozialdemokraten brauchte, wenn auch, bitteschön, nur in zweiter Reihe. Dadurch sollte die Stimmung unter den aufgebrachten Arbeitern befriedet werden. Das Gegenteil war eingetreten. Scheidemann, eine notorische Frohnatur, die unter dem Pseudonym Henner Piffendeckel regelmäßig Glossen auf Kasselänerisch schrieb, begriff an diesem 9. November, dass sich die Unruhe vor dem Schloss immer mehr zuspitzen würde. Deutschland, erst seit wenigen Stunden kaiserlos, brauchte dringend ein Fanal. Und an der Spitze wieder ein respektables Oberhaupt. Das sah auch Scheidemann im vierschrötigen Friedrich Ebert, dem gemütlichen, schwerblütigen, kompromissbegabten Vorsitzenden der SPD. Also trat Scheidemann, Zwischen Suppe und Nachspeise, wie er später scherzhaft sagte, auf einen der Balkons des Reichstags, vor dem sich ebenfalls eine große Menschenmenge versammelt hatte, und proklamierte in seinem charakteristischen Singsang völlig unabgesprochen die Republik. Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen. Der Militarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt. Es lebe die Deutsche Republik. Der Abgeordnete Ebert ist zum Reichskanzler ausgerufen worden. Ebert ist damit beauftragt worden, eine neue Regierung zusammenzustellen. Dieser Regierung werden alle sozialistischen Parteien angehören. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin, diesen glänzenden Sieg, diesen vollen Sieg des deutschen Volkes nicht beschmutzen zu lassen. Und deshalb bitte ich Sie, sorgen Sie dafür, dass keine Störung der Sicherheit eintritt. Wir müssen stolz sein können in alle Zukunft auf diesen Tag. Nichts darf existieren, was man uns später wird vorwerfen können. Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist das, was wir jetzt brauchen. Und genau das, ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit, gab Scheidemann der aufgebrachten Menge. Sein spontanes Vorpreschen war ein politisches Bravourstück, das dafür sorgte, dass die Sozialdemokraten, die den Aufstand gegen die Monarchie erfolgreich geführt hatten, die Zügel auch in der Hand behielten und diese ihnen nicht von links gleich wieder abgenommen wurden. Wie leicht hätte in der aufgewühlten Situation die Stimmung eskalieren können und der Schwung des Handelns von den Sozialdemokraten, die in den Arbeiter- und Soldatenräten das Sagen hatten, auf die radikaleren Kommunisten übergehen können. Deren Agitatoren versuchten mit flammenden Reden, die noch immer bürgerliche Revolution in eine kommunistische, nach russischem Muster zu verwandeln. Karl Liebknecht, der spätere Mitgründer der Kommunistischen Partei Deutschlands, handelte zwei Stunden darauf und proklamierte die Republik ein zweites Mal, von einem anderen Balkon des Stadtschlosses aus. Das war alles andere als eine lächerliche Farce. Während der Sozialdemokrat Scheidemann Fakten geschaffen und die gerade erst begonnene Revolution als erfolgreich abgeschlossen dargestellt hatte, so erfolgreich, dass man nun dringend Ruhe und Ordnung wiederherstellen müsse, erklärte Liebknecht seinen Zuhörern, man stünde erst am Anfang eines langen Kampfes. Dieser sei mit aller Härte auszufechten. Erst müsse die staatliche Ordnung des Proletariats errichtet, dann die Weltrevolution vollendet werden. Hoch die Freiheit und das Glück und der Frieden. Diese Parole konnte nun wirklich jeder unterschreiben und war doch eine Kampfansage erster Güte. Der Sturz des Kaiserreichs hatte bislang 60 Menschenleben gekostet, davon 8 in der Hauptstadt. Das war nicht viel angesichts des pompösen Gegners und der vielen bewaffneten Auseinandersetzungen, die nötig waren, bis die militärischen Vertreter des alten Regimes ihre Plätze geräumt hatten. Es war eine friedliche Revolution soweit, und der 9. November erschien dem geneigten bürgerlichen Publikum am Straßenrand und in den Medien als ein guter Tag, der einmal als wahre Zierde in die deutsche Geschichtsschreibung eingehen könnte. Fast hymnisch begrüßte der liberale Chefredakteur des Berliner Tageblatts am 10. November die siegreiche Revolution auf Seite 1. Theodor Wolff lobte Eberts Willen, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, die Lebensmittelversorgung zu sichern und der alten Beamtenschaft eine Rolle im neuen Staat anzubieten. Auch wenn es ihnen schwerfalle, müssten die Bekenner des Neuen und die Vertreter des Alten jetzt aus Liebe zum Volke zusammenarbeiten. Die erwünschte neue Ordnung beschwor Wolff als eine achtsame Kommunikations- und Kompromissgemeinschaft. Niemand, der selbst auf freies Denken Anspruch erhebt, wird denjenigen zu nahe treten und diejenigen kränken dürfen, die mit ihrem Herzen bei einem anderen Götterkultus sind. Es sind nicht immer die Schlechtesten, die nicht bei jeder Winddrehung und beim Emporsteigen neuer Mächte umzulernen verstehen. Ein zur Selbstständigkeit gelangendes Volk ehrt sich selber, indem es auch in denjenigen, über deren Vorrechte es hinwegschreitet, die aufrichtige Gesinnung ehrt. In höchster Eile musste Wolff seine Mahnung zum wechselseitigen Respekt noch am Abend des Revolutionstages geschrieben haben und holte doch mächtig aus. orgelte aus vollen Registern, umschloss mit verzweigtem Pathos das ganze Volk. Man sieht ihn vor sich beim Schreiben, hastig an der Zigarette ziehend, nach jeder Zeile erregt um den Schreibtisch marschierend. Ein Chefredakteur im Ausnahmezustand. So wichtig war ihm jedes Wort, dass der Text ganz ungeschickt mit zwei Zeilen auf der nächsten Seite weiterlief. Dort endete er mit dem Aufruf, jeden zu entwaffnen, der das glücklich Erreichte gewaltsam desavouieren wolle. Jetzt nur noch rasch den verlorenen Krieg auch offiziell beenden. Zwei Tage nach Ausrufung der Republik unterzeichneten die Bevollmächtigten der neuen provisorischen Regierung die Waffenstillstandsurkunde im Wald von Compiègne und schufen damit die Voraussetzung für das, wovon der Großteil der Deutschen träumte, meistenteils allerdings erst seit Neuestem: den Aufbau einer Demokratie in Frieden und Freiheit, in der jeder von den Früchten seiner Arbeit leben und seinem privaten Glück ungestört von Krieg und roher Gewalt nachgehen konnte. Soweit der Plan. Die Chance, die greifbar vor den Menschen lag. Aber nicht alle sehnten sich nach Freiheit und Demokratie. Auch unter den einfachen Bürgern gab es viele, die sich etwas anderes als das Kaiserreich gar nicht erst vorstellen mochten. Ohne das magische Dreieck ihrer Identität, Gott, Ehre, Vaterland, fühlten sie sich obdachlos. Deshalb konnte der Krieg, der für Kaiser und Reich erbittert geführt worden war, auch nicht so einfach mit einem Federstrich aufhören. Er kehrte mit den demobilisierten Truppen heim, richtete sich gegen die eigenen Leute, die ihn beendet hatten. Statt auf den blutgetränkten Schlachtfeldern in Frankreich und Belgien setzte er sich auf deutschen Straßen und Bahnhöfen fort, entlud sich in kleinen Scharmützeln. Soldaten knöpften sich das eigene, untreu gewordene Volk vor und nahmen hier und da und oft ganz wahllos Rache. Zum Beispiel auf dem Bahnhof Wanne bei Bochum. Ein frustriert aus dem Krieg heimkehrendes Gardebataillon traf am 30. November beim Zwischenhalt auf dem Bahnsteig auf eine Wache des Arbeiter- und Soldatenrates. Nach heftigen Beschimpfungen des vaterlandslosen Gesindels schlugen die kaisertreuen Frontsoldaten einen Bahnhofsposten nieder. Daraus entwickelte sich ein Feuergefecht mit beiderseitigem Einsatz von Maschinengewehren. Vier Soldaten wurden schwer verletzt. Ihre Kameraden zogen daraufhin marodierend durch die Stadt und erstürmten ein Amtsgebäude. Ein 9-jähriger Junge wurde dabei getötet, ein weiterer Bahnposten verwundet. Nachdem sie sich ausgetobt hatten, fuhr der Soldatenhaufen mit dem Zug weiter. Dem Berliner Tageblatt war der Vorfall am 1. Dezember ganze 5 Zeilen wert, so gewöhnlich war er. Unzählige solcher Zwischenfälle gab es, mit denen sich Teile des zurückkehrenden Heeres für den Waffenstillstand rächten. Sie sahen sich um ein ehrbareres Kriegsende gebracht, für das sich die Opfer der vergangenen Kampfjahre gelohnt hätten. Wo immer sich die Gelegenheit ergab, legten sie sich mit den Wachposten der neuen Regierung an. Kleine Soldatentrupps machten Jagd auf einzelne Passanten, die sie für revolutionäre Arbeiter und Intellektuelle hielten, für Drückeberger und Brüdermörder. Auf Bitten der provisorischen Reichsregierung ließ das Oberkommando des Heeres in Berlin einen Aufruf mit der Überschrift »Schluss mit sinnlosen Schießereien« verteilen, der indirekt zugab, von wem die Ausschreitungen meistens ausgingen, vom Heer selbst nämlich. »Mitbürger! Noch immer wird an einzelnen Stellen der Stadt auf Organe der gegenwärtigen Reichsleitung und Bürger in Zivil- und Waffenrock geschossen. Es geht das Gerücht, dass die Schüsse von Personen ausgehen, die glauben, das alte Regiment verteidigen zu müssen. Demgegenüber wird festgestellt, dass befohlen ist, die gegenwärtige Reichsleitung mit allen Mitteln zu unterstützen. Überall druckte und verteilte man Appelle zur Einhaltung jener Tugend, die der Deutschen liebste war und die sie nun so schmerzlich vermissen ließen, die Disziplin. Gerade die Arbeiter- und Soldatenräte, spontan ins Leben gerufene Organe der erst noch zu bildenden Zivilgesellschaft, mahnten inständig Ruhe und Ordnung an. Arbeiter- und Soldatenräte, das klingt in unseren Ohren nach spartakistischem Pulverdampf, nach wilden Gesellen, die ihrem revolutionären Elan freien Lauf ließen. Das Gegenteil war der Fall. In den meisten Räten saßen gestandene Bürger, Handwerker und Facharbeiter. Menschen, die mutig genug waren, in dem chaotischen Machtvakuum die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um in dem aufgeregten Land so schnell wie möglich gedeihliche Verhältnisse wiederherzustellen. Fast alle Räte waren sozialdemokratisch besetzt. Sie wollten demokratische Mitgestaltungsrechte in geordneten Bahnen. Typisch für das Denken der Räte ist ein Aufruf, der im Bütower Anzeiger am 14. November unter der Überschrift »Selbstzucht und Ordnung tun Not« erschien. Nur das Volk ist reif und selbstbestimmungsfähig, das freiwillige Disziplin zu halten versteht. Sind wir dazu fähig? Ist unser Volk fähig, sich selbst zu regieren? Die Regierung glaubt es. Sie traut dem Volk Selbstzucht zu. Beweisen wir, dass wir dieses Vertrauens würdig sind. Beweisen wir, dass wir reif sind zur politischen Freiheit. Beweisen wir, dass wir Selbstzucht üben können. Dann herrscht Ordnung. Und Ordnung brauchen Heer und Volk, um zum Frieden zu gelangen. Gezeichnet Krahn, Fitzner und Leutnant der Reserve Voss. Es waren Leute wie Sie, die das friedliche Gesicht der Novemberrevolution prägten, ihr aber auch jene Verachtung einbrachten, die in dem viel zitierten, Lenin zugesprochenen Urteil zum Ausdruck kommt, eine deutsche Revolution sei keine. Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas. Wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen sie sich eine Bahnsteigkarte. Wenn es nur so gewesen wäre. Der Aufruf der drei engagierten Bürger lässt das Chaos ahnen, das sich im Gefolge der gelungenen Revolution auszubreiten begann. Abseits der großen, an sich schon verworrenen Schauplätze und Entwicklungslinien der Revolution ergab sich ein Durcheinander von Kleinkonflikten, in denen beherzte Bürger, Arbeiterführer, Matrosen, Offiziere, Gemeindevorsteher, aber auch Abenteurer und Kriminelle es in der Hand hatten, ob Blut floss oder nicht. Zu den vielen Scharmützeln zwischen Heer und Volk, zwischen gemäßigten und radikalen Sozialisten, zwischen Weißen und Roten, kamen die anarchischen Aktionen zahlloser Desperados, die auf den Feuern der politischen Unruhen ihr ganz persönliches Süppchen kochten. Der ausgemusterte Matrose Otto Haas beispielsweise stahl gleich am ersten Revolutionstag einen Kraftwagen und stellte sich damit, wie es in der späteren Gerichtsverhandlung hieß, der neuen Regierung zur Verfügung. Formlos, wie man dieser Tage war, erhielt er von einem der neu ernannten Volksbeauftragten eine Stellung als Chauffeur. Mit dem Wagen, einem Wanderer W3, fuhr er auch privat herum. Das Berliner Tageblatt berichtete, so kam er auch nach Potsdam, als dort gerade ein Lazarettzug eingelaufen war. Diese Gelegenheit machte er sich zunutze. Er gab sich als Vollzugsbeamter aus, ließ die Führer des Zugs, einen Rechnungsrat und einen Beamtenstellvertreter festnehmen, beschlagnahmte alles, was der Zug an Lebensmitteln enthielt, Speck, Schinken, Wurst, Eier, und schaffte es nach Berlin, wo er es auf eigene Faust verkaufte. Nach diesem Muster kam es immer wieder zu kriminellen Akten in staatlichem Gewand. Ein Zuhälter gab sich als Volksbeauftragter aus, schnappte sich ein paar Wachposten des Arbeiter- und Soldatenrates, die an der nächsten Ecke standen, und gab ihnen barsch den Befehl, rasch die Exekution eines üblen Verräters vorzunehmen. Gehorsam wurde das Urteil an Ort und Stelle vollstreckt. Was die braven Schützen nicht ahnten, bei dem Opfer handelte es sich nicht etwa um einen Konterrevolutionär, sondern um einen Kumpan des Kriminellen, der ihm zu gefährlich geworden war. Meist bedurfte es solcher Art Amtshilfe gar nicht, denn an Waffen war nach Kriegsende kein Mangel. Die in Scharen desertierten Soldaten hatten sie einfach mitgenommen, behalten oder für wenig Geld am Kneipentresen verkauft. Dubiose Teile der Bürgerschaft waren bis an die Zähne bewaffnet. Angebliche Sicherheitsbeamte der Volkswehr plünderten Passanten aus oder beschlagnahmten Vorräte in Lagerhäusern und Geschäften. In Berlin-Buchholz setzte ein vermeintlicher Ordnungstrupp den Bürgermeister fest und ließ die Gemeindekasse mitgehen. Wirklich verheerend wurde die Gewalt aber immer dann, wenn die sozialdemokratisch geführte Regierung das Militär zu Hilfe rief. Der unselige Pakt. Gleich am Morgen nach der Ausrufung der Republik suchte Friedrich Ebert nach vermutlich schlafloser Nacht telefonisch den Kontakt zum aktuell noch immer mächtigsten Mann Deutschlands. Das war Wilhelm Groener aus Ludwigsburg, erster Generalquartiermeister und damit Chef des deutschen Heeres, das nach wie vor im belgischen Spa sein Hauptquartier hatte. Groener sicherte Ebert über eine geheime Telefonleitung die Loyalität des Heeres zu und versprach, ihm bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beizustehen. Im Gegenzug erwartete der General von den neuen Herren, den Fortbestand der Armee zu sichern und das alte Offizierkorps weitgehend anzuerkennen. Die siegreichen Revolutionäre und die Generalität des Kaiserreichs hatten scheinbar Frieden geschlossen. In der folgenden Nacht wird Ebert vermutlich etwas besser geschlafen haben. Dem an die Macht gespülten Staatschef und seinem bis zur geplanten Wahl provisorisch installierten Kabinett war jeglicher Aufruhr ein Greuel. Dass sie dem Aufruhr ihre fantastische Karriere verdankten, minderte den Abscheu nicht. Im Gegenteil. Was sie nach oben katapultiert hatte, konnte sie genauso schnell wieder nach unten befördern. Man kann sich die Unsicherheit dieses im Regieren völlig ungeübten Milieus, das da plötzlich an der Spitze des Reiches stand, gar nicht groß genug vorstellen. Ganz oben Friedrich Ebert, der ehemalige Sattlergeselle und Gastwirt, der in Bremen zusammen mit seiner Frau Louise die Kneipe zur guten Hilfe geführt hatte. Die meisten Sozialdemokraten waren mental noch dem Kaiserreich und vielen seiner Werte verhaftet, entschlossen aber auch, der Gesellschaft den gerechten Lohn für die Arbeiterklasse abzuringen. Den Acht-Stunden-Tag, das Streik- und Versammlungsrecht, die Anerkennung der Gewerkschaften, freies Wahlrecht auch für Frauen. Das Privateigentum blieb ihnen heilig. Auch die Verstaatlichung der großen Schlüsselindustrien war für sie kein drängendes Ziel. Als lebenswichtig erkannten sie hingegen die rasche Wiederherstellung der inneren Sicherheit, die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens und das Weiterarbeiten der Verwaltung. Es war der innere Frieden, für den Theodor Wolff sich so emphatisch stark gemacht hatte. Man kann ihn als kleinbürgerlichen Fetisch abtun, aber das rasch einsetzende Chaos gefährdete Leib und Leben massiv. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln stand auf dem Spiel. Die Sozialdemokraten wussten um die Anfälligkeit einer modernen Infrastruktur und wollten sich um jeden Preis regierungsfähig zeigen, auch vor der Welt. Denn sie fürchteten, die Siegermächte könnten doch noch einmarschieren, wenn sich die neue Regierung als unfähig erwies, im Land für Ruhe zu sorgen. Und das hieß für Ebert, wie für die Siegermächte vor allem, es vor dem Kommunismus nach russischem Muster zu bewahren. Den kommunistischen Revolutionären schien es entschieden zu früh für einen inneren Frieden. Es verging kaum ein Tag, an dem die Führer des Spartakusbundes, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, nicht die Vollendung der Revolution predigten. Mit immer neuen Provokationen und Kraftmeiereien versuchten sie, ihre Anhänger zu weiterem Krawall anzustacheln. Der sollte über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die radikale Linke sogar in den Arbeiter- und Soldatenräten in hoffnungsloser Minderzahl war. Dennoch demonstrierten die Spartakisten einschüchternde Stärke. Kampfgruppen wie der Rote Soldatenbund zeigten sich schwer bewaffnet auf den Straßen. Ständig schwirrten Gerüchte durch die Großstädte, dass die russischen Bolschewiki sie bestens ausgerüstet hätten. Nicht wenige Spartakisten waren im Grunde recht sanfte Charaktere. An der Schreibmaschine jedoch entwickelten sie eine aggressive Verbalradikalität, die den meisten Leuten Sorgen machte, was in ihren Worten hieß, dass die morschen Stützen der Gesellschaft zitterten. In der engen Kommunikationsblase ihrer Gleichgesinnten verloren sie jede Bodenhaftung. Trunken von den Chimären, die das Echo seiner Reden in den vollbesetzten Versammlungssälen erzeugte, forderte Liebknecht die Auslieferung aller Heereswaffen an das Proletariat. Eine groteske Formulierung. Wer sollte da wohl ausliefern? Nach Entgegennahme der Waffen dürfe das revolutionäre Proletariat keinen Augenblick mehr zögern, die bürgerlichen Elemente aus allen ihren politischen und sozialen Machtstellungen zu entfernen und die ganze Macht selbst in seine Hände zu nehmen. Dass selbst gutwillige, bürgerliche Elemente sich vor dieser Aussicht gruselten, dürfte Liebknecht nicht verwundert haben. »Wir wollen keine Limonadenrevolution«, rief er, »sondern wir wollen die eiserne Faust erheben gegen jeden, der sich uns entgegenstellt. Die Regierung Ebert Scheidemann ist der Todfeind des deutschen Proletariats.« Tragischerweise nahm der Todfeind seine Drohungen ernst und drängte sich in die schützenden Arme der Militärs. Zwar verfügte auch die provisorische Regierung über eigene Truppen, aber sie waren schwach und unzuverlässig und konkurrierten zu allem Überfluss noch miteinander. Der Freiwillige Helferdienst der Sozialdemokratischen Partei oder die in den ersten Revolutionstagen hastig zusammengestellte republikanische Soldatenwehr und die dem Polizeipräsidenten Eichhorn unterstellte Sicherheitstruppe Groß-Berlin waren schon mit dem Patrouillen- und Wachdienst überfordert, der notwendig war, um nachts auf den Straßen Chaos und Anarchie zu unterbinden und die öffentlichen Gebäude, Regierungsstellen und Banken zu schützen. Die Versuche, weitere Freiwillige für die republikanischen Schutztruppen zu gewinnen, scheiterten mangels Interessenten. So vertrauten Ebert und sein Volksbeauftragter für Heer und Marine, Gustav Noske, das zarte Pflänzchen der Republik einer besiegten, demoralisierten Armee an, die sich selbst in ungeordneter Auflösung befand. Die zurechnungsfähigsten Soldaten hatten, nachdem die Kunde von Revolution und Waffenstillstand zu ihnen gedrungen war, längst formlos den Dienst quittiert und zugesehen, dass sie auf eigene Faust nach Hause kamen, rechtzeitig vor Weihnachten. Ihre Waffen hatten sie vielfach mitgenommen. In den Zeitungen wurde ständig dazu aufgerufen, Truppenmaterial abzuliefern, aber viele desertierte Soldaten hielten sich nicht daran. Eine große Zahl von Gewehren wurde einfach behalten und unter Betten und in Kleiderschränken verwahrt. Die meisten der übrigen Soldaten, die sich ordnungsgemäß demobilisieren ließen und in geschlossenen Formationen nach Hause zogen, sehnten sich ebenfalls nach nichts mehr als nach Ruhe und Erholung. Nur ein Teil war geneigt, weiter Dienst an der Waffe zu schieben und im Inland für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Dieser Teil aber hatte es in sich. In den freiwilligen Verbänden, die für Stabilität in der neuen Republik sorgen sollten, fanden sich ihre schlimmsten Feinde zusammen. Die von einzelnen Offizieren angeworbenen Freikorps entwickelten sich zu einem Sammelbecken genau jener Frontsoldaten, nach deren Geschmack der Krieg zu früh beendet worden war. Sie fühlten sich nicht vom Feind besiegt, sondern von der Heimat verraten. Hinzu kamen orientierungslose Oberschüler, die so dumm waren zu glauben, sie hätten mit dem Krieg etwas Erhebendes verpasst. Verbitterte Studenten, die befürchteten, in einer Arbeiterrepublik keine Karriere mehr machen zu können. Schläger schließlich, die darauf zählten, für ihre Leidenschaft noch bezahlt zu werden. Sie bildeten wilde Landsknechtshaufen, die sich nach ihren Führern nannten. Marinebrigade Erhard, Freikorps Epp, Freikorps Hacketau, Freikorps von Petersdorf, Sturmabteilung Rossbach und so weiter. Insgesamt soll es exakt 365 Freikorps gegeben haben, für jeden blutigen Tag des Jahres eines. Vaterlandsliebe hieß für sie, alle im Vaterland auszuschalten, die ihre Liebe, wie sie meinten, nicht teilten. Ein Teil der Freikorps brach nach Polen auf, um dort ungeachtet des offiziellen Kriegsendes weiterzukämpfen. In Polen, wo gemäß des Versailler Vertrags Bevölkerungsabstimmungen und Verhandlungen über die künftige Grenze bevorstanden, glaubten sie, noch Vaterland verteidigen zu müssen. Denn die Nationalisten beider Seiten wollten die Abstimmungen und Verhandlungen nicht abwarten, und so fochten die Freikorps einen jahrelangen blutigen Todeskampf an der Ostmark aus, mit Überfällen, Terroranschlägen und erbitterten Partisanenkämpfen. Die Hauptstoßrichtung der Freikorps aber wies nach innen. Wie der Einsatz dieser Truppen ausgehen konnte, zeigte sich in Berlin am 6. Dezember 1918, dem Nikolaustag, ein Tag, der schon in seltsam nervöser Stimmung begonnen hatte. Kurz vor 18 Uhr kam es an der belebten Kreuzung Chaussee und Invalidenstraße, nicht weit von dem Ort, wo heute der Bundesnachrichtendienst residiert, mitten im Berufsverkehr zu einem Blutbad. Ein Posten des Heeres, genauer der Gardefüsiliere, die erst seit einem Tag vom Felde zurück und wieder in der Stadt waren, bestrich die Gegend mit seinem Maschinengewehr. Eine Straßenbahn der Linie 32 geriet in die Schusslinie. Sie kam schlagartig zum Stehen. Viele ihrer Fahrgäste stürzten zu Boden. Blut begann durch den Wagen zu rinnen. Neben dem Straßenbahnzug durchsiebten Kugeln ein vor einen Karren gespanntes Pferd. Auf dem Gehweg rannten schreiend Menschen um ihr Leben und stießen einander zu Boden. Einige retteten sich, indem sie sich durch die Fensterscheiben ins Innere eines großen Kaufhauses stürzten. Die Schnitte der Glasscherben waren weniger tödlich als die MG-Salven und Gewehrschüsse. Der Spuk dauerte nur wenige Minuten, aber 12 Menschen waren tot. Das jüngste Opfer, ein Mädchen, das in der Straßenbahn verblutete, 16 Jahre alt. Über 80 Menschen wurden verletzt. Wie es zu den Schüssen auf völlig friedliche Passanten im Berufsverkehr gekommen war, wurde nie wirklich aufgeklärt. Schon am Morgen des Nikolaustages hatten einige Soldaten unter Führung eines gewissen Offiziers Spiro im Reichstag eine Art Staatsstreich versucht, indem sie Friedrich Ebert zwar zum Präsidenten einer deutschen sozialen Republik ausrufen, aber gleichzeitig den im preußischen Landtag versammelten Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates, also das ihm übergeordnete provisorische Parlament, verhaften lassen wollten. Die Sache scheiterte kläglich, mag aber zur gesteigerten Überreiztheit dieses Tages beigetragen haben. Spartakisten und Sozialdemokraten gaben sich tags darauf gegenseitig die Schuld an dem Massaker. Die bürgerlichen Blätter behaupteten, die nur allzu verständliche Angst vor einer Machtergreifung der Kommunisten hätte sich in einer panischen Überreaktion der Soldaten entladen. Zudem hätten sich 2 Demonstrationszüge aus verschiedenen Richtungen der Kreuzung genähert und dort für ein unübersichtliches Bild gesorgt. Wahrscheinlicher ist, dass es schlicht nur der Hass frustrierter Frontsoldaten auf die angeblich verräterische Heimat war, der sich hier wie andernorts Luft machte. Ein Hass, der auch in Zukunft eigentlich überschaubare polizeiliche Ordnungsaufgaben zu Liquidierungsaktionen von unbeschreiblicher Brutalität ausarten lassen sollte. Zu extremen Gewaltexzessen kam es bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik. Ende April 1919 belagerten Freikorpsverbände und reguläre Regierungstruppen auf Geheiß der Berliner Regierung die bayerische Hauptstadt. Deren anfangs recht malerisch geführte Republik der Träumer war längst am Ende. Nach einem gescheiterten Putschversuch hatte sich dort eine kommunistische Clique festgesetzt, die nur bei einer Minderheit der Münchner Bevölkerung noch Sympathien genoss. Das erklärt den wenig mitfühlenden Ton, in dem sich der Privatdozent Viktor Klemperer über den Bürgerkrieg lustig machte, in dem der Freistaat sich zu befinden wähnte, als er noch gar nicht richtig begonnen hatte. Klemperer, dem die Nachwelt eine Vielzahl von packenden Tagebüchern verdankt, war nebenbei als Korrespondent für die Leipziger Neuesten Nachrichten tätig. Wenn Meyer Franz im englischen Garten Fasanen schießt, glaubt Huber Xaver am Feilitschplatz, die Weißen machten einen Putsch. Und schießt auch. Und schon läutet der Posten auf der nahen Erlöserkirche Sturm und nun knattert es eine Viertelstunde lang in der ganzen Umgegend. Das ist ja sehr vergnüglich. Aber bald schon fand auch Klemperer kein rechtes Vergnügen mehr. Am 1. Mai 1919 marschierten die Hüter der Reichsordnung ein, das Eppsche Freikorps, die württembergischen Sicherheitstruppen und reguläre Reichswehrtruppen aus Preußen. Dem Karneval des Wahnsinns, wie der sozialdemokratische Reichswehrminister Gustav Noske das inzwischen tatsächlich recht selbstzerstörerische Revolutionstreiben nannte, sollte nach zahlreichen Hilferufen aus Bayern ein rasches Ende gemacht werden. Vom Gros der Münchner wurden die teils prächtig in Gardeuniform ausstaffierten Männer denn auch in volksfestartiger Stimmung begrüßt. Alles sah nach folkloristischem Aufmarsch aus. Dann aber brachen sich Hass und Rachedurst in einem Ausmaß Bahn, der den anständigen Teil Münchens tief schockierte. Statt Ruhe und Frieden brachten die Freikorps Terror auf die Straßen, unterstützt von wackeren Spießbürgern, die auch mal fest zuschlagen wollten. In den Arbeitervierteln fahndeten sie nach versteckten Umstürzlern. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf, bis vor kurzem selbst noch Mitglied der Räteregierung, berichtete: Ein furchtbares Denunzieren setzte ein. Kein Mensch war mehr sicher. Wer einen Feind hatte, konnte ihn mit etlichen Worten dem Tod überliefern. Jetzt waren auf einmal wieder die verkrochenen Bürger da und liefen emsig mit umgehängtem Gewehr und weißblauer Bürgerwehrarmbinde hinter den Truppen her. Wahrhaftig gierig suchten sie mit den Augen herum, deuteten dahin und dorthin, rannten einem Menschen nach, schlugen plärrend auf ihn ein, spuckten, stießen wie wild geworden und schleppten den Halbtotgeprügelten zu den Soldaten. Oder es ging schneller. Der Ahnungslose blieb wie erstarrt stehen, die Meute stürmte heran, umringte ihn, ein Schuss krachte und aus war's. Lachend und befriedigt gingen die Leute auseinander. In den Arbeitervierteln Münchens schossen die Soldaten bisweilen auf alles, was sich bewegte. Graf sah, wie eine alte Frau, die über die Straße humpelte, gezielt aufs Korn genommen und niedergeschossen wurde. Das gleiche Schicksal erlitt ein kleiner Junge, der Sterbenden zu Hilfe eilte. Der Hass auf Zivilisten, Frauen und Kinder eingeschlossen, hatte eine Vorgeschichte, die wenige Monate zurücklag und in die Reichshauptstadt führt. Die dortigen Weihnachtstage 1918 hatten für Freikorps und Reichswehrsoldaten eine Schmach bereitgehalten, die ihnen leider zur Lehre wurde. Bei dem Vorfall galt es, eine Gruppe revolutionärer Matrosen, die sich Volksmarinedivision nannte, aus dem Berliner Schloss zu vertreiben. Die Division war ein stolzes, inzwischen allerdings etwas verwildertes Element der revolutionären Novembertage. Damals, also gerade mal 6 Wochen zuvor, war sie von den Sozialdemokraten gebeten worden, wichtige Regierungsgebäude vor Plünderungen zu schützen. Zu diesem Zweck hatte man sie im Stadtschloss einquartiert. Aus diesem sollte sie nun allerdings wieder heraus, hatte sie sich doch inzwischen in unberechenbarer Weise radikalisiert. Am 23. Dezember hatte die Volksmarinedivision sogar den Berliner Stadtkommandanten Otto Wels in Geiselhaft genommen und sich eine wilde Schießerei mit einem gepanzerten Wagen vor der Berliner Oper geliefert, just in dem Augenblick, als die Besucher in ihren Pelzmänteln das Gebäude verließen. Nun drohte sie sogar damit, die gesamte Regierung festzunehmen. Ebert selbst setzte sich am Abend mit der obersten Heeresleitung in Verbindung und bat um die Vertreibung der Matrosen aus dem Schloss. Damit beauftragt wurde ein General Arnold Lecky, der sich eine zweifelhafte Berühmtheit beim brutalen Völkermord an den Herero erworben hatte. Lecky formierte seinen Trupp am Morgen des 24. Dezember zwischen den architektonischen Prachtstücken von Spree-Athen. Mit schwerer Artillerie wurde der Haupteingang des Hohenzollernschlosses unter Beschuss genommen und der Balkon getroffen, von dem aus Kaiser Wilhelm II. Im August 1914 seine berühmte Burgfriedenrede gehalten hatte. Zusätzlich feuerten Maschinengewehre zahlreiche Salven vom Dach des Zeughauses in Richtung Schloss. In unmittelbarer Nachbarschaft ragte hoch der Weihnachtsbaum auf, festlich geschmückt zur ersten Friedensweihnacht. Dann setzte Lecky zum Sturm an, wurde jedoch von den Volksmarinematrosen, die sich auf dem Schlossdach ebenfalls mit Maschinengewehren postiert hatten, durch Sperrfeuer gestoppt. 4 Soldaten blieben tödlich getroffen vor dem Schloss liegen, 10 weitere wurden schwer verwundet. Lecky brach den Sturm auf das Schloss ab. Die Gardedivision zog sich gedemütigt zurück. Militärisch gesehen war das Scharmützel unbedeutend, eins von unzähligen kleinen Gefechten dieser Monate. Von der symbolischen Wirkung auf die soldatischen Gemüter aber war das Desaster gar nicht zu überschätzen. Mitten im Zentrum der einst so glorreichen preußischen Monarchie waren die Reste der Gott und Vaterland treu ergebenen Armee von einem wilden Haufen aufständischer Matrosen zum Abzug gezwungen worden. Waldemar Pabst, Offizier und im Frühjahr 1920 maßgeblich am rechtsextremen Kapp-Putsch beteiligt, bezeichnete die Niederlage als den für alle Angehörigen der stolzesten Regimenter Preußens erschütterndsten Augenblick ihres militärischen Lebens. Im Felde unbesiegt, aber bezwungen von Frauen. Noch am Tag der Niederlage vor dem Schloss gab General Lecky der Vossischen Zeitung ein Interview. Die Ereignisse spielten sich ja unter genauester Beobachtung der Presse ab. Wo geschossen wurde, standen die Fotografen wenige Meter entfernt und warteten mit ihren unhandlichen Stativen auf ein bürgerkriegstaugliches Motiv. Der Vossischen Zeitung erklärte der General, warum es so schmählich kommen musste. Er fand für die Niederlage eine Begründung, die Folgen haben sollte. Eine von Frauen und Kindern angeführte Zivilistenhorde habe seine Soldaten während einer zuvor ausgehandelten 20-minütigen Feuerpause umzingelt. Meine Soldaten schießen nicht auf Frauen und Kinder. So kam der Fehlschlag. Eine Reihe meiner Truppen wurde abgedrängt, legte die Waffen nieder und der Rest kehrte in die Universität zurück. Die Botschaft, dass am Widerstand von Frauen die Befreiung des Schlosses gescheitert sei, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in militärischen Kreisen. Die Weigerung, auf Zivilisten zu schießen, galt als Ursache für diese Schmach sondergleichen. Fortan sollte es mit der Humanitätsduselei vorbei sein. Im Februar 1919 wurden die Truppen angewiesen, beim Zusammentreffen mit einer feindseligen Menschenmenge auf jeden Fall das Feuer zu eröffnen. Ob die Geschichte mit den Frauen und Kindern, die am Weihnachtstag eine Gardedivision bezwangen, nun wahr ist oder von Lecky nur als Ausrede erfunden, sie trug auf jeden Fall dazu bei, den ohnehin gewaltigen Hass der gedemütigten Soldaten noch einmal ins schier Unfassbare zu steigern. Die Behauptung, dass es vor allem Frauen waren, die die Niederlage der Armee herbeigeführt hätten, berührte eine mentale Kampfzone der Weimarer Republik, von der noch mehrfach die Rede sein wird, das sich dramatisch ändernde Verhältnis zwischen den Geschlechtern. In Lecquys Version wurden die Soldaten zu Opfern der Ritterlichkeit, die Männer traditionell daran hindert, auf unbewaffnete Frauen loszugehen. Den reaktionärsten Kriegern erschienen solche Hemmungen als altmodisch. Frauen schon lange nicht mehr als schutzbedürftig, sondern als angsteinflößende Gegner. Bereits das Jahrzehnt vor dem Krieg hatte viele Beispiele für eine Dämonisierung von Frauen geliefert. In der Malerei des Symbolismus wimmelte es von Furien, Hexen und Windsbräuten. Die neuen Arbeitsplätze in Büros, Warenhäusern und Fernmeldeämtern gewährten immer mehr Frauen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Und dass sie während des Krieges mit Erfolg Männertätigkeiten übernommen hatten, hatte ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Und nun auch noch offene Militanz. Schon an den Demonstrationen gegen die kriegsbedingte Mangelwirtschaft in den Großstädten hatten viele proletarische Frauen teilgenommen. Während der Revolutionstage und den anschließenden Streiks stellten sie sich oft mutig einem martialischen Militäraufgebot entgegen, eine Herausforderung, die sich in den Köpfen vieler Soldaten zu irrwitzigsten Phobien auswuchs. Der Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit hat in seiner bahnbrechenden Studie Männerfantasien die Literatur untersucht, die in der Weimarer Republik von und über Freikorpssoldaten geschrieben wurde. Er fand einen Frauenhass, der so irrsinnig zügellos und so offenkundig paranoid ist, dass es einem den Atem verschlägt. Es wimmelt in diesen Büchern von enthemmten Flintenweibern, die brave Soldaten mit Haut und Haaren auffressen, entmannen und erschlagen wollen. Wehe dem Mann, der in die dreckigen Klauen der Hamborner Schandweiber gerät, dann bleibt buchstäblich nichts von ihm über, fürchtet Tüdel Weller in dem Roman Peter Mönkemann, Freikorpskämpfer an der Ruhr. So sei ein Freikorpskamerad abgedrängt und von den Arbeiterfrauen mit bloßen Händen zerkratzt worden. Der Schriftsteller Ernst von Salomon, Mitglied der Freikorps Merker und Berthold, der rechtsterroristischen Organisation Konsul und der Brigade Erhard, die 1920 am Kapp-Putsch teilnahm, beschreibt eine antimilitaristische Demonstration gegen seine uniformierte Schlägerbande als apokalyptische Begegnung mit Satansbräuten. Weiber kreischen Fäuste schüttelnd auf uns ein. Steine fliegen, Töpfe, Stücke. Die Weiber, breit, in blauem Zeuge, mit nassen Schürzen und zerschlammten Röcken, fauchrot die faltigen Gesichter unter wirr zerzaustem Haar, mit Stöcken, Steinen, Schläuchen und Geschirren, sie hämmern auf uns los. Sie spucken, keifen, kreischen. Die Weiber sind die Schlimmsten. Männer prügeln, Weiber spucken auch und keifen, und man kann so ohne weiteres nicht die Faust in ihre Fratzen pflanzen. In Ruhe und Ordnung, Roman aus dem Leben der nationalgesinnten Jugend, erzählt Ernst Ottwald, wie General Merker während des Kapp-Putsches seine freiwilligen Soldateska im Umgang mit regierungstreuen Frauen instruiert hatte. Es ist ja eine altbekannte Tatsache, dass bei solchen Aufläufen immer die Weiber vorneweg sind. Und wenn ein Führer schießen lässt und es gehen ein paar olle Weiber dabei drauf, dann schreit gleich die ganze Welt über die blutgierige Soldateska, die unschuldige Frauen und Kinder erschießt. Frauen sind überhaupt immer unschuldig. Wir lachen. Meine Herren, in solchen Fällen hilft nur eins. Schießen Sie den Weibern ein paar Leuchtraketen unter die Röcke und dann sollen Sie sehen, wie sie davonlaufen. Dabei kann nicht viel passieren. Das Magnesium der Raketen wird Ihnen die Waden oder den Hintern versengen und die Stichflamme brennt vielleicht ein paar Röcke an. Das harmloseste Mittel, das man sich denken kann. Die soldatische Ritterlichkeit, die General Liki im Interview mit der Vossischen Zeitung bemüht hatte, um die Niederlage vor dem Berliner Schloss Weihnachten 1918 zu erklären, löste sich offenbar binnen zweier Jahre in Luft auf. Oder sie war von Beginn an eine Erfindung. Du tanzt dir doch vom Leibe nicht die Schmach. Die Frau, auf die sich dieser pathologische Hass konzentrierte, hieß Rosa, die rote Rosa. Die auffällig kleine, oft elegant gekleidete Frau war zwar von zartem Äußeren, trat aber stets bestimmt und energisch auf, eine äußerst gescheite, schlagfertige und originelle Wortfechterin, die so lange diskutierte, bis der Gegner ermattet den Mund hielt. Rosalia Luxemburg war als Kind einer wohlhabenden jüdischen Familie in Polen aufgewachsen und zum Unbehagen ihrer Eltern schon als Schülerin eine entschiedene Sozialistin. Überliefert ist ein Gedicht des Mädchens. Für diejenigen fordere ich Strafe, die heute satt sind, die in Wollust leben, die nicht wissen, die nicht fühlen, unter welchen Qualen Millionen ihr Brot verdienen. Bereits mit 6 Jahren arbeitete sie schon in einer Schülerzeitung mit 16 in einem der illegalen Selbstbildungszirkel der Jugend. Da die Polizei sie damals schon im Visier hatte, schmuggelten ältere Genossen die 17-Jährige über die Grenze, von wo aus sie nach Zürich gelangte. Hier studierte Rosa Luxemburg von Zoologie über Jura, Verwaltungslehre bis zur Philosophie alles, was ihre unendliche Wissbegier nur aufsaugen konnte. Schließlich promovierte sie über Polens industrielle Entwicklung, natürlich mit Bestnote. In Deutschland, sie zog 1898 nach Berlin um, wurde sie rasch zu einer der prominentesten Stimmen der linken Sozialdemokratie. Mit der Partei überwarf sie sich, als sich die SPD zu Beginn des Ersten Weltkriegs zum Burgfrieden mit Reichsregierung und Kaiser entschloss und den Kriegskrediten zustimmte. Für ihre mutige Antikriegshaltung bezahlte sie mit mehreren Haftstrafen. Seit Beginn der Revolution war sie Chefredakteurin der Roten Fahne und das Gesicht des deutschen Kommunismus. Ein Gesicht, das viele bis heute in den Bann schlägt. Selbst der recht nüchterne Historiker Ernst Pieper bezeichnet seine 2018 erschienene Luxemburg-Biografie als Ergebnis einer intensiven Liaison. Rosa Luxemburg malte, zeichnete, dichtete, konnte unbändig und leidenschaftlich lieben. Niemand vermochte bildreicher zu agitieren, wuchtiger zu verdammen, shakespearesker einen Saal zu entflammen, schon gar nicht auf einem Stuhl stehend, den sie brauchte, um gesehen zu werden. Unvergesslich ihr Verdikt, die Sozialdemokratie sei nur noch ein stinkender Leichnam. Eindeutig aber war Rosa Luxemburg nicht. Eine Sphinx vielmehr. Ein marxistisches Chamäleon, das sich kaum einordnen und festlegen ließ. In ihrem neunbändigen Werk kann man sich für jede ideologische Spielart des Marxismus Belegstellen heraussuchen. Ihres berühmten Zitats wegen, dass die Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkenden sei, wird sie von der Nachwelt zu Unrecht als Vertreterin eines radikaldemokratischen Sozialismus verehrt. Eine glühende Demokratin, die Menschen überzeugen statt bekämpfen wollte, war Rosa Luxemburg ganz und gar nicht. Nichts hasste sie in den Wochen der Revolution mehr als die von den Sozialdemokraten angeblich fetischisierte Demokratie, in der sie, übrigens völlig zu Recht, das Grab des Kommunismus sah. Den über 1 Million SPD-Mitgliedern standen ganze 1000 des Spartakusbundes gegenüber. Auf die Masse der Sympathisanten bezogen, waren die Zahlenverhältnisse ähnlich. Unverhohlen weigerte sie sich deshalb in einem Leitartikel der Roten Fahne über das weitere Schicksal der Revolution durch Wahlen oder Mehrheitsbeschlüsse der Nationalversammlung abstimmen zu lassen. Mit Wächtern der kapitalistischen Kassenschränke diskutieren wir weder in der Nationalversammlung noch über die Nationalversammlung. Bis zur Erschöpfung arbeitend, bisweilen musste man sie vom Schreibtisch weg und nach Hause tragen, empfahl sie ihren Lesern, genau das zu tun, was sie selbst schon lange praktizierte, nur noch mit Gleichgesinnten zu verkehren. Unsere Pflicht ist es, jede Brücke zu der gegenwärtigen Regierung abzubrechen. Einen Dialog hielt sie kurz vor ihrem Tod zwischen ihresgleichen für angebracht. Für den großen Rest empfahl sie die Anwendung roher Gewalt. Sozialismus heißt nicht, sich in ein Parlament zu setzen und Gesetze zu beschließen. Sozialismus bedeutet für uns Niederwerfung der herrschenden Klassen mit der ganzen Brutalität. Die ganze Brutalität sollte zu Beginn des Jahres 1919 zum Ausbruch kommen. Vom 5. bis zum 12. Januar wurde Berlin in Atem gehalten durch einen neuerlichen Aufruhr, der bald den überzogenen Namen Spartakusaufstand erhielt. Auslöser war die Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Eichhorn, der stets auf Seiten der radikalen Linken gestanden hatte. Die daraufhin abgehaltene Protestdemonstration mündete darin, dass bewaffnete, vorwiegend kommunistische Demonstranten und sogenannte revolutionäre Obleute das Gebäude besetzten, in dem die sozialdemokratische Tageszeitung Vorwärts gedruckt wurde. Auch die Verlagsgebäude von Scherl, Ullstein und Mosse wurden besetzt, sowie das Wolffsche Telegrafenbüro und die Redaktion des Berliner Tageblatts. Ein Angriff auf die bürgerliche Presse, der deutlich signalisierte, wie die radikale Linke mit der erst vor 2 Monaten erkämpften Meinungsfreiheit umzugehen gedachte. Die Besetzungen waren anfangs ziemlich planlos verlaufen, weshalb der Begriff Spartakusaufstand auch in die Irre führt. Erst mit einiger Verzögerung setzten sich Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg rhetorisch an die Spitze der Revolte und versuchten sie zum Sturz der Regierung Ebert-Scheidemann werden zu lassen. Es steht und kämpft nun das Berliner Proletariat für sich, für Deutschland, für das Proletariat aller Welt. Noch nie war ein Kampf schöner, noch nie einer gerechter, noch nie einer von höherem Werte in der Geschichte, jubelte die Rote Fahne am 10. Januar. Wieder kursierten wilde Gerüchte in Berlin. Tausende russische Bolschewisten seien unterwegs, verkleidet als deutsche Soldaten, um ihren Gesinnungsgenossen in Berlin beizustehen. Die Spartakisten würden bereits über 20.000 Gewehre verfügen. Ein großer Teil der Presse sah Deutschland im Chaos versinken, wenn die Sozialdemokraten mit den Aufständischen nicht fertig werden würden. Tatsächlich erwiesen sich weder der freiwillige Helferdienst der Sozialdemokratischen Partei noch die ebenfalls SPD-nahe republikanische Schutztruppe als stark genug, die besetzten Gebäude zu räumen. Wieder schickten Ebert und Noske via Heeresleitung die Freikorps, aber auch das reguläre Regiment Potsdam. Im Berliner Zeitungsviertel herrschte für Tage Bürgerkrieg. Kleine Stoßtrupps, bewaffnet mit Flammenwerfern, Panzerwagen, Maschinengewehren und Handgranaten, versuchten die besetzten Gebäude zu erstürmen und die Rebellen in die Flucht zu schlagen, die ihrerseits mit ohrenbetäubendem MG- und Gewehrfeuer antworteten. Die Aufständischen verschanzten sich auf der Straße hinter großen Rollen Papier und Bündeln gedruckter Zeitungen. Das freie Wort diente als dichte Barrikade. Es waren Männer in eleganten Anzügen wie in abgetragenen Uniformen. Alle hielten die Gewehre schussbereit in den Händen. Über die Papierballen hinweg lugten sie unter ihren Hüten und Stahlhelmen hervor. Es waren nicht nur einzelne Arbeiter und revolutionäre Soldaten, die hier kämpften, sondern, vielleicht sogar vorwiegend, Mitglieder der Intelligenz, wie man sie im linken Diskurs nannte. Die Fabrikarbeiter hingegen vernahmen das Schauspiel fassungslos. Sie demonstrierten derweil zu Hunderttausenden in Spandau, Lichtenberg und Wedding gegen den blutigen Bruderkampf, der da angeblich in ihrem Namen zwischen hitzigen Radikalen und Regierungssozialisten ausgefochten wurde. Vergebens bildeten Belegschaften verschiedener Großbetriebe einen Verbrüderungsausschuss aus Mitgliedern von SPD, USPD und KPD und gaben die Parole aus: Proletarier, einigt euch! Wenn nicht mit, dann über die Köpfe eurer Führer hinweg. Jede der Attacken während der Januarkämpfe forderte eine Vielzahl von Opfern, darunter unbeteiligte Passanten. Die Freiheit, ein Organ der USPD, berichtete, dass sogar in der Nähe des Reichstages und unter den Linden kaum eine Viertelstunde vergehe, in der nicht ein Maschinengewehr zu rattern beginne. Eine Anzahl von Menschen sind dieser bübischen Schießerei zum Opfer gefallen. Viele sind verwundet. Eine Anzahl. Genauer ging es nicht. Die Berichte gingen bruchlos über in Gerüchte und vage Mutmaßungen. Auf den Straßen erzählte man sich, die Regierungstruppen verwendeten Dum-Dum-Geschosse, die entsetzliche Verwundungen hinterließen. In der Morgendämmerung des 11. Januar rückten Stoßtrupps der Regierungssoldaten gegen das Vorwärtsgebäude vor. Unter schwerem Granatenbeschuss stürzte die Mittelfassade des Redaktionsgebäudes ein und begrub einen Teil der Maschinengewehrstellungen der Rebellen unter sich. Ein Maschinengewehr unweit der Ecke des Gebäudes machte den Soldaten allerdings Schwierigkeiten. Sie brauchten 45 Minuten, um die Stellung, die ihrer festen Überzeugung nach das Flintenweib Rosa Luxemburg hielt, schließlich doch einzunehmen. Unter fortwährenden Misshandlungen wurden viele der Rebellen zur Dragonerkaserne nach Kreuzberg geschafft. Dort erlitten sie, bevor sie erschossen wurden, ein wahres Martyrium. Die etwa 20 Frauen, die unter den 250 verhafteten Besetzern waren, wurden genauso übel traktiert, wie man es sich nach den zitierten Hassfantasien aus den Freikorpsromanen vorstellen muss. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden 4 Tage später, am 15. Januar, festgenommen. Doch statt sie ins Gefängnis zu bringen, beschloss der 38-jährige Hauptmann Waldemar Pabst, Anführer des Freikorps-Trupps, der die Verhaftung vornahm, die beiden zu töten. Rosa Luxemburg wurde mit einem Gewehrkolben misshandelt, bevor man die Bewusstlose erschoss und in den Landwehrkanal warf. Der Presse tischte Hauptmann Pabst die Lüge auf, Liebknecht sei auf der Flucht erschossen, Luxemburg von einer wütenden Menge gelyncht worden. Die bis heute kursierende Behauptung, die Ermordung der beiden Spartakistenführer sei vom Sozialdemokraten Noske angeordnet worden, gilt inzwischen als widerlegt. Dass er sie stillschweigend in Kauf genommen und geduldet hat, ist wahrscheinlich. Die bürgerkriegsähnlichen Vorgänge des Januaraufstandes spielten sich mitten unter den Leuten ab. Das normale Alltagsleben ließ sich nur wenig davon beeindrucken, dass hier und da in den Straßen gekämpft wurde. Im Schauspielhaus wurden am 11. Januar, dem blutigen Finale des Spartakusaufstandes, die Räuber gegeben. Im Berliner Theater Sterne, die wieder leuchten. Und im Theater am Nollendorfplatz der Juxbaron. In der Urania hörten zahlreiche Besucher einen Vortrag über die Schönheit der deutschen Landschaft und im Nebensaal eine Einführung in die Welt der Planeten. Vom halb zerstörten Gebäude der Vorwärtsredaktion druckte man binnen weniger Tage Ansichtskarten, die die Berliner gerne an die Verwandtschaft in der Provinz schickten. Auch von den Barrikadenkämpfen gab es Postkarten als Souvenirs. So ein engagierter Bürger hinter der Barrikade, in Schlips und Kragen, mit dem Gewehr im Anschlag, das war doch mal ein Andenken, das man sich gern ins Küchenregal stellte. Die Kameras waren immer dabei, um denen zu berichten, die nicht selbst Zeuge der aufregenden Ereignisse werden konnten. Die Passanten standen kopfschüttelnd dabei, unkten herum, dass bald die Franzosen einmarschieren würden, wenn dieses Chaos nicht aufhöre. Erst bringen sie die Knochen heil nach Hause, dann schlagen sie sich selber tot. Auch den mondänen, unstillbar neugierigen Kunst- und Erfahrungssammler Harry Graf Kessler hält es dieser Tage nicht daheim im Salon. Während des Spartakusaufstandes ist er Tag für Tag in Berlin-Mitte unterwegs. Neue Wilhelmstraße, Friedrichstraße, Leipziger Platz, Potsdamer Platz. Überall hört er einzelne Gewehrschüsse und das Knattern von Maschinengewehren, während das städtische Leben weitergeht, nur noch aufgeregter als sonst. Die Straßenhändler mit Zigaretten, Malzbonbons, Seife schreien noch immer ihre Waren aus. Café Vaterland ist hell erleuchtet. Ich gehe einen Augenblick hinein. Obwohl jede Minute Kugeln einschlagen könnten, spielt die Wiener Kapelle. Die Tische sind gut besetzt. Die Dame unten im Zigarettenhäuschen lächelt wie im tiefsten Frieden ihren Kunden an. In den Varietés und auf den Tanzböden feierte man ausgelassen wie nie zuvor. Die Tanzlokale, die während des Krieges geschlossen waren, hatten erst seit einer Woche, seit Silvester 1918, wieder geöffnet. Mit dem Fallen des Tanzverbots stürzte sich das Volk wie ein Rudel hungriger Wölfe auf die lang entbehrte Lust, und nichts kann ihm seine Festesfreude nehmen, berichtete das Berliner Tageblatt nach einem Streifzug durch die Silvesternacht. Und was feiert der Berliner? Er feiert die Sekunde, die ihm heute gibt, was sie ihm morgen vielleicht nicht mehr gewähren kann. Die Fessellosigkeit des Wortes, das Trinken vor dem Ertrinken. Nie ist in Berlin so viel, so rasend getanzt worden. An den Litfaßsäulen hing ein Plakat, auf dem man ein Skelett und ein junges Mädchen tanzen sah. »Berlin, halt ein! Besinne dich! Dein Tänzer ist der Tod«, stand darüber. Angeblich hatte es die Regierung drucken lassen, wer immer das in diesen Tagen war. Es wurde so ausgelassen getanzt, dass es selbst manchem Star des Showgewerbes zu viel wurde. Der Revue-Komponist Friedrich Holländer nahm 1920 das Plakat als Anregung für ein Chanson, das seine Frau Blandine Ebinger, die rachitische Madonna, Erich Kästner, im Kabarett Schall und Rauch sang, einem Etablissement, das die beiden zusammen mit Kurt Tucholsky, Klabund, Joachim Ringelnatz, Walter Mehring und Mischa Spoljanski gegründet hatten. »Berlin, dein Tänzer ist der Tod. Berlin, halt ein! Du bist in Not. Von Streik zu Streik, von Nepp zu Nepp, beim Mord- und Nacktanz und beim Step. Du musst dich amüsieren ohne Unterlass. Berlin, dein Tänzer ist der Tod. Berlin, du wühlst mit Lust im Kot. Halt ein, lass sein und denk ein bisschen nach. Du tanzt dir doch vom Leibe nicht die Schmach, denn du bockst und du jatzt und du fockst auf dem Pulverfass.« Das Chanson endet mit der Zeile: »Unter der Erde, da glimmt die Zündschnur, gebt nur Acht. Mitten im Foxtrott, da gibt's einen Knacks. Und dann ist Nacht.« Damit war der Klang intoniert, der eigentlich die ganze Weimarer Republik prägen sollte. Es gab aber keinen Knacks, es wurde gewählt. Eine Woche nach dem Ende des Spartakusaufstandes am 19. Januar, einem Sonntag, wurde in Deutschland zum ersten Mal in vollem Sinne demokratisch gewählt, ohne Einschränkungen durch Geschlecht oder Stand. 83% der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, für heutige Verhältnisse eine traumhafte Wahlbeteiligung. Die SPD wurde mit 37,9% der Stimmen mit Abstand stärkste Kraft. Die linke Abspaltung, USPD, erhielt 7,6%. Die Kommunisten waren gar nicht erst angetreten, das Ergebnis wäre zu kümmerlich ausgefallen. Die konservative Deutschnationale Volkspartei erhielt 10,3%, die liberalen Parteien 22,9%, die katholische Zentrumspartei 19,7%. Die durch Revolution an die Macht gekommene Regierung Ebert Scheidemann hatte sich nun demokratisch legitimiert. Trotz des beängstigenden Chaos im Land schien es mehrheitlich von ordnungsliebenden, besonnenen, auf Ausgleich bedachten, fortschrittlich gesinnten Menschen bewohnt. Es konnte eigentlich nur aufwärts gehen. Die 423 gewählten Parlamentarier, darunter erstmals auch 37 Frauen, traten am 6. Februar 1919 zusammen. Nicht im Berliner Reichstag, sondern im angemieteten Nationaltheater Weimar. Die Reichshauptstadt Berlin schien durch die anhaltenden Unruhen nicht sicher genug. In den folgenden Monaten einigten sie sich auf die erste demokratische Verfassung Deutschlands. Wegen des Ortes ihrer ersten Parlamentssitzungen wurde der neue Staat Weimarer Republik genannt. Friedrich Ebert, nunmehr Reichspräsident, unterzeichnete die Verfassung, wie es seiner undramatischen Art entsprach, am Frühstückstisch in seinem Urlaubsort Schwarzburg in Thüringen. Artikel 1 verkündete: Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das stimmte rechtlich, stimmte aber auf entsetzliche Weise auch wieder nicht. Tagelöhner des Todes. Einen Monat nach der verfassungsgebenden Versammlung in Weimar eskalierte die Lage in der Hauptstadt Berlin schon wieder. Diesmal so brutal wie nie zuvor. Nachdem im Zuge eines Generalstreiks aufständische Arbeiter im Stadtbezirk Lichtenberg ein Polizeirevier und das Postamt besetzt hatten und es zu zahlreichen Plünderungen und Ausschreitungen gekommen war, ließ Gustav Noske, als Reichswehrminister in der sozialdemokratischen Regierung für die innere Sicherheit verantwortlich, den Stadtteil gewaltsam räumen. Nach offiziellen Angaben kamen dabei 1200 Menschen um. Wahrscheinlich waren es noch etliche mehr. Die meisten starben durch standrechtliche Erschießungen, die von den eingesetzten Freikorpssoldaten vorgenommen wurden. Ihre Rechtsgrundlage bildete die Anordnung Noskes, jeden zu erschießen, der mit der Waffe in der Hand kämpfend angetroffen werde. Der selbsternannte Bluthund der SPD hatte diesen Befehl erlassen, nachdem das Gerücht in Umlauf gesetzt worden war, die Aufständischen hätten 50 Polizisten im besetzten Revier ermordet. Die Freikorpssoldaten hatten den Befehl dahingehend erweitert, dass sie jeden umbrachten, der auch nur eine Waffe besaß. Sie durchkämmten die Lichtenberger Häuser nach Gewehren und Pistolen und erschossen jeden, in dessen Wohnung sie fündig wurden. Sie erschossen sogar Angehörige der Revolutionären Volksmarinedivision, die friedlich an einem Militärdepot Schlange standen, um ihre Waffen abzugeben und den Entlassungslohn abzuholen. Seltsam lax, fast ungerührt ging die Berliner Öffentlichkeit mit dem Massaker im Osten ihrer Stadt um. Auch der Arzt und Schriftsteller Alfred Döblin, der in Lichtenberg wohnte und dessen Schwester Meta bei den Kämpfen durch einen Granatsplitter umkam, als sie Milch für ihre Kinder holen wollte, berichtete in einem forciert abgebrühten Ton von den Ereignissen. Aber immerhin, er berichtete, und zwar unter dem Pseudonym Linke Pot in der Neuen Rundschau, während viele seiner Kollegen das Grauen nur stumm registrierten. »Wie ich zur Allee gehen will, kommt ein Zug die Straße herauf. Kräftiger Soldatenschritt, 20 Mann, Gewehr geschultert, Stahltopf aufgestülpt. Was wollen Sie? Wir haben doch hier schon genug Soldaten. Sie führt ein baumlanger Mensch, blasses, mutiges, ernstes Gesicht, sonderbar, dass alle Stahlhelme tragen und er eine Mütze. Und wie ich mich umdrehe, steigt der baumlange Zugführer gerade die Stufen zum Kirchhof herauf, rechts und links tuscheln sie, da wird wieder einer erschossen. Und schon, während man ein Auge zukneift, knallt eine Salve. So, so. So, so. Das war einmal. Das liegt also jetzt lang im schwarzen Mantel da. Das war einmal ein Mensch und ist jetzt ein Gegenstand. Die Vorstellung ist verdammt schwer. Man ist unleugbar erschreckt. Man hat viele Menschen sterben sehen. Aber das ist doch etwas Besonderes. Es liegt an dem Planmäßigen. Man könnte fast verwirrt bei der Vorstellung werden. Mich quälen nicht ein, zwei Tote. Wir gehen alle dahin. Aber dieser Unsinn ist unerträglich. Grenzenlos widerlich. Auch diesmal waren es Freikorps, die die schockierenden Massaker verübten. Die Forderungen, diese uniformierten Horden endlich aufzulösen, mehrten sich. Die seltenen Herzensrepublikaner in den Reihen der Exekutive, wie der ehemalige Offizier und jetzige Polizeimajor Hermann Schützinger, verlangten eine Republikanisierung von Polizei und Militär. Polizeiaufgaben wie die Beilegung von Unruhen dürften nicht länger in die Hände eines sich verselbstständigenden Militärapparates gelegt werden. Stattdessen bräuchte man mehr kasernierte Polizei, die geschult wäre in Deeskalierungsstrategien, anpassungsfähig an die verschiedenen Stadien der Massenerregung. Sie dürfe nicht der militärischen Logik folgen, wo es darum gehe, das Gegenüber zu vernichten, sondern müsse die aufrührerischen Volksgenossen mit einem Minimum von Opfern unter die Gesetze zwingen. Doch erst ein Jahr nach den Massakern im Berliner Osten, im März 1920, versuchte Noske, einige Freikorps aufzulösen, darunter die besonders berüchtigte Brigade Erhard. Nicht aber aus innerer Überzeugung entschloss er sich zu dem Schritt, sondern weil der Versailler Vertrag eine Reduktion des Heeres auf 100.000 Mann erzwang. Die Armee dachte allerdings gar nicht daran, sich und ihre Freischärler-Kumpane so einfach dezimieren zu lassen, und zeigte den bislang mühsam ertragenen Ministern ihr wahres Gesicht. Der ranghöchste General der Reichswehr, Walter von Lüttwitz, widersetzte sich dem Befehl und zog mit dem Freikorps Erhard, das wie immer Hakenkreuze an den Stahlhelmen trug, in Berlin ein. Das Regierungsviertel wurde besetzt, die Regierung floh in letzter Minute nach Darmstadt und Stuttgart. Der Reichstagsabgeordnete Wolfgang Kapp, ein von Schmissen gezeichneter, grimmig blickender 62-jähriger Gutsbesitzer aus Ostpreußen, erklärte das Kabinett Scheidemann für abgesetzt und ernannte sich selbst zum neuen Reichskanzler. Die Reichswehr weigerte sich, den Putschisten Einhalt zu gebieten. Die Republik schien nach nur 17 Monaten am Ende zu sein. Die Mehrheit der Deutschen zeigte Wolfgang Kapp jedoch, dass er nicht die geringste Gefolgschaft zu erwarten hatte. Der größte Generalstreik der deutschen Geschichte ließ das öffentliche Leben vollständig erlahmen. Nichts funktionierte mehr. Keine Post wurde ausgeliefert, keine Bahn fuhr, der Strom blieb aus, das Telefon streikte, die Warenhäuser blieben zu. Nach 5 Tagen gaben Kapp und Lüttwitz auf. Wie Reiter eines Pferdes, das sich einfach in den Morast legt, statt weiterzutraben. Verbittert zog die Brigade Erhard wieder aus Berlin ab, nicht ohne am Brandenburger Tor noch schnell auf die schaulustige Menge zu schießen, die sich mit höhnischen Rufen von ihr verabschiedete. 12 Menschen starben, 30 wurden verletzt. Der entschlossene Widerstand gegen die Putschisten könnte zu den glücklichsten und stolzesten Momenten der deutschen Geschichte gehören, wenn er nicht kurze Zeit später von den Ereignissen in einigen kommunistischen Hochburgen überschattet worden wäre. Statt den Generalstreik nach dem überwältigenden Sieg, dem Abzug von Kapp und Co. zu beenden, sahen die KPD und andere linksradikale Gruppierungen in der aufgeheizten Stimmung nun ihrerseits eine Chance, die Macht zu übernehmen. Sie streikten einfach weiter. Auf dramatische Weise eskalierte die Lage im Ruhrgebiet, dessen Arbeiter den entschlossensten Widerstand gegen die Putschisten geleistet und die Freikorps unter hohen Opfern vernichtend geschlagen hatten. Die dabei erbeuteten Waffen kamen zu den alten Beständen der Bürgerwehren hinzu, und schon bald verfügte die Rote Ruhrarmee über ein bewaffnetes Heer von immerhin 50.000 Mann. Für ihren siegreichen Kampf gegen die Putschisten gebührt der Ruhrarmee jede Sympathie, aber auch sie war kein Zusammenschluss edler Menschenfreunde und Freiheitshelden. Im Paragraph 3 einer ihrer vielen Dienstordnungen hieß es lapidar: Feigheit vor dem Feind wird mit dem Tode bestraft. Und der Vollzugsrat Duisburg, wo besonders chaotische Verhältnisse herrschten, ordnete an: Wer sich unbefugt hinter der Front herumtreibt, wird erschossen. Das gilt auch für weibliche Personen zweifelhaften Charakters. Die Rote Ruhrarmee besetzte Rathäuser und Gefängnisse, requirierte Lebensmittel bei Privatleuten, bestrafte widersetzliche Personen nach Gutdünken und schickte bewaffnete Zensoren in die Redaktionsräume. In Duisburg übernahmen anarchistische Syndikalisten die Macht, von deren Gewaltherrschaft sich sogar die KPD distanzierte. Auch in Sachsen, Thüringen und Hamburg hoffte die KPD auf einen revolutionären Funkensturm, der auf ganz Deutschland übergreifen und den Parlamentarismus hinwegfegen sollte. Angesichts dieser Aussicht verzichteten Ebert und Noske auf die Disziplinierung der Armee, die nach dem Putsch dringend geboten gewesen wäre. Das Muster war stets das gleiche. Je mehr die Wut der radikalen Arbeiter auf die Regierung wuchs, umso weniger mochte diese das Militär schwächen und umso mehr wuchs wiederum die Wut der Unterdrückten. Nach dem Putsch forderte aber sogar die bürgerliche Presse die Ausmerzung aller Republikfeinde aus den Reihen der Armee. Die linksliberale Berliner Volkszeitung plädierte sogar dafür, auf die 100.000 Mann starke Armee, die die Siegermächte Deutschland noch zubilligten, ganz zu verzichten und dafür lieber die Polizei zu stärken. Steckt die Sicherheitsmänner am besten in eine Art Sportanzug und anstelle des Säbels gibt ihnen einen Gummiknüttel. Stattdessen zogen weitere Freikorps ins Ruhrgebiet, um, diesmal im Auftrag und mit Segen der Regierung, die dort tatsächlich außer Kontrolle geratene Lage zu beruhigen. Es kam, wie es kommen musste. Statt sich auf die polizeilichen Ordnungsaufgaben zu beschränken, rächten die Freikorps ihre zuvor in die Flucht geschlagenen Kameraden und hielten ein blutiges Strafgericht ab, das viele Arbeiter des Ruhrgebiets für immer mit der Republik entzweite. Der Oberjäger Max Zillner vom Freikorps Epp, im Zivilleben Student, berichtete brieflich an seine liebe Schwester vom Schlachtfest. Nachmittags 1 Uhr machten wir den ersten Sturm. Pardon gibt es überhaupt nicht. Selbst die Verwundeten erschießen wir noch. Die Begeisterung ist großartig, fast unglaublich. Unser Bataillon hat 2 Tote, die Roten 200 bis 300. Alles, was uns in die Hände kommt, wird mit dem Gewehrkolben zuerst abgefertigt und dann noch mit der Kugel. Auch 10 Rote-Kreuz-Schwestern, von denen jeder angeblich eine Pistole trug, hätten sie sofort erschossen, mochten sie noch so viel geweint und gebetet haben. Sein stolzes Fazit? Gegen die Franzosen im Felde waren wir viel humaner. Fronterlebnis und Heimatelend. Wer waren diese Freikorpssoldaten? Woher rührt der unstillbare Hass, mit der sie ihre polizeilichen Aufgaben in blutige Exzesse verwandelten? Die Beantwortung dieser Frage führt zurück in den Krieg, der in den Köpfen dieser Männer weiter tobte. Will man ihren Legenden vom Dolchstoß glauben, dann hätten sie für ihr Leben gern weitergekämpft. Das ist umso erstaunlicher, als man eigentlich annehmen müsste, dass die oft beschriebenen Materialschlachten des Vernichtungskrieges auch den letzten Fanatiker restlos zermürbt hätten. Warum waren viele Deutsche am Ende des Ersten Weltkriegs nicht genauso kriegsmüde, wie sie es nach dem Zweiten werden sollten? Der Erste gilt, was das Fronterlebnis angeht, doch vielen als noch scheußlicher als der Zweite. Tatsächlich charakterisierte eine entsetzliche Eskalationsstufe mechanisierten Tötens den 14er-Krieg, wie man ihn damals nannte. Gepanzerte Wagen, Artillerietechnik, unvorstellbare Mengen an Munition und schließlich Giftgas machten aus dem, was einmal Kriegskunst hieß, einen Wettkampf purer Kapazität. Nicht mehr Aug in Aug wurde gekämpft, der Feind lag unsichtbar am anderen Ende der Front und deckte die Stellung, die man hielt, mit Geschosshagel aus weiter Entfernung ein. Die Fronten fraßen sich fest, die Truppen gruben sich in ihre Schützengräben ein und versuchten, einander mit unablässigem Trommelfeuer um den Verstand zu bringen. Eine Verschiebung der Fronten um nur wenige Meter kostete Abertausende von Menschenleben, die wie Kohlen für die Kriegsmaschinerie verheizt wurden. Ganze Divisionen brannten bis zur Schlacke aus, wie die Kriegsberichterstatter das gerne nannten. Die meisten Frontsoldaten kehrten in gespenstischer Verfassung nach Deutschland zurück. Erich Maria Remarque schrieb in seinem 1929 erschienenen Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« von einer »verlorenen Generation«. Schon in den ersten Wochen wurde das Buch sagenhafte 450.000 Mal verkauft. Derart viele erkannten sich in dem Roman wieder, dass er eines der erfolgreichsten deutschen Bücher aller Zeiten wurde. Der mit grausamen Kriegsszenen gespickte Roman folgt seinem 18-jährigen Protagonisten Paul Bäumer in den Krieg, der ihm am Ende das Leben nimmt, und zwar an einem Tag, der ausnahmsweise so ruhig und still war, dass der Heeresbericht sich auf den Satz beschränken konnte, im Westen sei nichts Neues zu vermelden. Genau besehen ist Paul Bäumer aber schon viel früher gestorben. Wir sind gefühllose Tote, bemerkt er, die durch einen Trick, einen gefährlichen Zauber noch laufen und töten können. Wie ein Zombie ist er durch die unerzählbaren, unvermittelbaren Erlebnisse den Seinen abhanden gekommen. Während eines kurzen Heimataufenthaltes stellt er fest, dass er sich seiner Familie und seinen Freunden derart entfremdet hat, dass er froh ist, wieder an die mörderische Front zurückkehren zu können. Seine Kameraden sind die einzigen, denen er sich noch verbunden fühlt. Es sei eine einzige große Bruderschaft, in der das Individuelle keine Rolle mehr spiele. Zum Leben im Frieden taugten sie nicht mehr. Wir würden in der Landschaft unserer Jugend umhergehen wie Reisende. Wer immer sich in der Weimarer Republik fremd und unbehaust vorkam, wer keinen Fuß auf den Grund kriegte in dem turbulenten Strudel, in den die 20er Jahre münden sollten, der konnte sich in diesem Buch verstanden fühlen. Die überwiegende Mehrheit der Soldaten fühlte sich in der Republik jedoch durchaus zu Hause, soweit man das in einem so neuen Gebäude überhaupt sein kann. Schließlich waren sie es, die sich gegen ihre Offiziere erhoben hatten. Sie waren froh, dass der Krieg zu Ende war, egal ob siegreich oder nicht. Nicht ohne Grund war der größte Veteranenverband, der Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen mit 820.000 Mitgliedern im Jahr 1922 sozialdemokratisch dominiert und fühlte sich der neuen Republik auch dann noch loyal verbunden, als sie von Krisen durchgeschüttelt wurde. Diese beträchtliche Masse rückt allerdings leicht aus dem Fokus der Erinnerung, schlicht deshalb, weil sie keine Probleme machte. Ganz im Gegensatz zu dem Teil ihrer Kameraden, der sich von der Revolution verraten fühlte. Er hasste die Republik vom ersten Tag an. Das rechte Gegenstück zu Remarques Bestseller ist das 1920 erstmals veröffentlichte Buch »In Stahlgewittern«, Tagebuch eines Stoßtruppführers von Ernst Jünger, der damals 25 Jahre alt war. Das bis heute berühmte Werk weist, trotz gegensätzlicher Haltungen, bezeichnende Gemeinsamkeiten mit Remarques Roman auf. Beide betonen das Bruderschaftliche der Frontsoldaten, ihr fürs bürgerliche Leben verloren sein, die im Angesicht des Ungeheuerlichen gebotene Sachlichkeit. Uns bleibt nichts anderes, als sachlich zu sein. So sachlich, dass mir manchmal graut, schreibt Remarque. Der Grad der Sachlichkeit eines solchen Buches ist der Maßstab seines inneren Wertes, schreibt Jünger. Auch Jünger sieht, dass die modernen Materialschlachten für den Kriegsheldentypus von einst kein rechtes Betätigungsfeld mehr boten. Selten hätte nach alter Art der Lorbeer die Stirn des Würdigen umwunden. Und doch hat auch dieser Krieg seine Männer und seine Romantik gehabt. Helden, wenn das Wort nicht wohlfeil geworden wäre. Einsam standen sie im Gewitter der Schlacht, wenn der Tod als roter Ritter mit Flammenhufen durch wallende Nebel galoppierte. Der Sturmangriff, mit dem die wochenlang in den Schützengräben ausharrenden Soldaten endlich auszubrechen versuchten, wird bei Ernst Jünger zur Geburtsstunde ganz neuer Kämpfertypen. Selten ward ihnen die Erlösung, dem Feind in die Augen blicken zu können, nachdem alles Schreckliche sich bis zum letzten Gipfel getürmt und ihnen die Welt in blutrote Schleier gehüllt hatte. Dann ragten sie empor zu brutaler Größe, geschmeidige Tiger der Gräben, Meister des Sprengstoffs. Die These, dass der industrialisierte Krieg mit seinen Distanzwaffen und Stellungskriegen zu individuellem Heldentum nicht tauge und ein gleichförmiges Heer von Traumatisierten hinterlassen habe, gilt eben nicht ausnahmslos. Und selbst für die Masse an Kanonenfutter, die sich nicht zu den Tigern der Sturmtrupps zählen konnte, findet Jünger literarische Begrenzung. Das zermürbende Verdämmern in den matschigen Schützengräben wird zu einem hyperproletarischen Massenmärtyrertum überhöht. Ihre Tage verbrachten sie in den Eingeweiden der Erde, vom Schimmel umwest, gefoltert vom ewigen Uhrwerk fallender Tropfen. So arbeiteten und kämpften sie, schlecht verpflegt und bekleidet, als geduldige, eisenbeladene Tagelöhner des Todes. Die abgrundschlechte Behandlung der Frontsoldaten verdrehte sich in dieser Grabenmystik zu einem Kult sinnfreien Dienens. Bücher wie »In Stahlgewittern« taten das ihre dazu, dass die Erlebnisse auf den Schlachtfeldern des Irrsinns einen Teil der Frontsoldaten auch nach Kriegsende zu einer verschworenen Kaste zusammenschweißten. Sie empfand sich als dreckige Elite, mochte sie auch noch so wenig gelten in den Augen der übrigen Welt. Eine Bruderschaft, genauso destruktiv wie der Krieg, der diese verwirrten Männer hervorgebracht hatte. dass sie für das zivile Dasein nicht mehr taugten, dass sie in die moderne Welt nicht passten und vor ihren Anforderungen versagten, konnte diesen Männern in ihrem lebensverachtenden Hochmut nichts anhaben. Für den pazifistisch gesonnenen Remarque war ihre Bruderschaft auf grausame Weise erzwungen, eine Schrumpfform des Seins, die den ausgebrannten, innerlich ausgeglühten Soldaten einzig noch zur Verfügung stand. Jüngers Helden hingegen erschien sie als höchste Erfüllung. Den Mut, dessen es bedurfte, innere Versehrungen zu erkennen und sich einzugestehen, brachten sie nicht auf. Dass sie nur noch mit ihresgleichen zurechtkamen, interpretierten sie als Indiz der Zugehörigkeit zu einer Elite, die unverstanden blieb und bleiben musste. Viele Soldaten erlebten das Kriegsende nicht als Ergebnis einer dramatisch verlorenen Schlacht und nicht als Gefangennahme. Sich mit erhobenen Händen ergeben zu müssen, wie Millionen Wehrmachtssoldaten knapp 30 Jahre später, blieb ihnen erspart. Anders als für ihre Generäle, die einen Überblick über die aussichtslose Lage hatten, kam das Kriegsende für sie überraschend. Von einem Tag auf den anderen schwiegen die Geschütze. Wie von selbst. Und die Menschen machten kehrt mit genau derselben Ergebenheit, mit der sie in Richtung Feind geschritten waren. Keine dramatische Niederlage beendete den Krieg. Kein Freudengebrüll, keine einschneidende Zäsur, sondern eine kraftlose Agonie, die auf Befehl von oben unversehens beendet wurde. Die Dolchstoßlegende konnte deshalb bei vielen Soldaten auf fruchtbaren Boden fallen. Der Historiker Gerd Krummeich, der sich intensiv mit dem Trauma des Krieges beschäftigt hat, schätzt die aggressiv-republikfeindliche Gruppe der ehemaligen Frontsoldaten auf rund 3% der Kriegsteilnehmer. Immerhin noch 400.000 Mann. Für das Schicksal der kommenden Jahre aber blieb sie bestimmend, weil ein großer Teil der Weimarer Gesellschaft die Niederlage ebenfalls nicht realisiert hatte. Mochten viele auch froh gewesen sein, dass der Krieg 1918 zu Ende war, die Vorstellung, dass man ihn tatsächlich verloren hatte, wollte einfach nicht in den Kopf. War man nicht noch 1917 so siegreich an der Ostfront gewesen, dass man im folgenden Frühjahr Russland einen Verhandlungsfrieden hatte aufzwingen können, der genauso überzogene Reparationsforderungen beinhaltet hatte wie der spätere Versailler Vertrag? Um die Niederlage verarbeiten zu können, fehlte ein wichtiges Ritual. Kein Feind war einmarschiert, niemand hatte das Land besetzt. Die Landnahme, die üblicherweise einen Krieg beendet, blieb aus. Und im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg war daheim jeder Stein auf dem anderen geblieben. Sicher, man war ausgelaugt und kriegsmüde. Aber war der Feind das nicht auch? Anders als 1945 blieb die Niederlage abstrakt und die Kapitulation ein ferner Vorgang, den man den Zeitungen entnahm. Zunächst war man dankbar, dass der Krieg zu Ende war, aber als man später die drückenden Lasten des Versailler Vertrags spürte, erschien es vielen Leuten so, als müssten sie aufgrund einer bloßen Chimäre leiden, als wäre die Niederlage nur eine sogenannte, ein abgekartetes Spiel zwischen den Novemberverbrechern und den feindlichen Mächten. Verschwörungstheorien machten die Runde wie das Gerede von den Weisen von Zion, die auf einem Prager Friedhof den Sturz der Monarchie und die Kapitulation verabredet hätten, um Deutschland schließlich ganz verschwinden zu lassen. Misstrauen und Groll machten sich breit gegenüber jenen, die angeblich vaterlandslos dachten. Das waren alle, die zum Globalen neigten, die Kommunisten zur Internationale oder die Spekulanten zum weltweiten Börsenparkett. Besonders gegen die Juden sollte sich dieser giftige Verschwörungswahn richten, die, so hieß es, mit dem Weltjudentum die Weltherrschaft anstrebten. Geboren aus einer schwer begreifbaren Niederlage, blieb die Republik eine kalte Heimat, mit Schmach und Verrat verknüpft. Den Frontsoldaten war das Glück genommen, als Sieger in die Heimat zurückzukehren. Viele hatten dennoch das Bedürfnis, die Heimkehrer wie stolze Krieger zu empfangen und über jedes Gefühl der Schmach hinweg zu triumphieren. Aber wie sollte das gehen? Die Honoratioren der Heimat quälten sich verlegene Begrüßungsformeln ab, die die Geschlagenen über die Wahrheit hinwegtrösten sollten. Als die Soldaten durchs Brandenburger Tor einzogen, hockten die Schaulustigen wie Rabenvögel in den vom Herbst entlaubten Linden. »Kein Feind hat euch überwunden«, rief Ebert ihnen zu, um gleich darauf fortzufahren. »Erst als die Übermacht der Gegner an Menschen und Material immer drückender wurde, haben wir den Kampf aufgegeben.« Auch in Ludwigshafen schaffte es der Oberbürgermeister, Lüge und Wahrheit in einen Satz zu zwingen. »Es ist euch nicht beschieden gewesen, Sieger zu bleiben. Die feindliche Übermacht an Menschen und Material war zu groß, aber ungeschlagen und aufrecht kehrt ihr zurück. Und euch grüßt die Heimat.« Und die Frankfurter Zeitung krümmte sich am 19. November 1918 folgenden Satz zurecht. »Wir grüßen euch, ihr deutschen Soldaten. Deutschland hat seinen Krieg verloren, ihr aber habt euren Krieg gewonnen.« All diese Verrenkungen nützten nichts. Der verbitterte Teil der Soldaten spürte den Krampf und fühlte sich bespeichelt von oben bis unten, bis sie von Falschheit und Pathos troffen. Sie sahen sich nur umso mehr bestätigt in der Überzeugung, nicht vom Feind besiegt, sondern von der Heimat verraten worden zu sein. Mit bitterem Lächeln lasen sie das triviale Zeitungsgewäsch, die ausgelaugten Worte von Helden und Heldentod. Sie wollten nicht diesen Dank, sie wollten Verständnis. So Ernst Jünger. Selbst die im europäischen Vergleich fürsorgliche versicherungsrechtliche Behandlung der versehrten Veteranen verbitterte die Soldaten, weil sie mit zivilen Unfallopfern auf eine Stufe gestellt wurden, ganz so, als seien sie von der Straßenbahn überfahren worden. Während im siegreichen Frankreich oder England die Kriegsversehrten als Helden angesehen wurden und sich deshalb gar nicht erst bemühten, den Verlust ihrer Glieder zu kaschieren, fühlten sich ihre deutschen Leidensgenossen wegen ihrer Behinderung verachtet und waren peinlich bemüht, sich mit Prothesen und Kleidungstricks zu behelfen. Tatsächlich zeigten Künstler wie George Gross oder Otto Dix in ihren Karikaturen gern erzreaktionäre Spießer auf Krücken und mit Narben entstellten Gesichtern. Dass in einer Kunstausstellung der Berliner Dadaisten eine Lanzerfigur mit Schweinekopf von der Decke herabhing, wird das Gefühl der Soldaten, in Ehren empfangen worden zu sein, auch nicht gerade gemehrt haben. Der Hass der Frontkämpfer, die nicht in den Schoß ihrer Familie, ihres Geschäfts, ihrer Freunde und Vereine zurückkehrten, sondern in den Freikorps, die Fortsetzung ihrer gedemütigten Kameradschaft suchten, war unstillbar. Bei Arnold Bronnen, einem der begabtesten Formulierungskünstler der Freikorps-Literaten, liest sich das so. Auf der Oberfläche schwamm nichts als die saure, lamentable, händeringende, angstschwitzende, ankotzende Atmosphäre der papierenen Republik. Mit Anrufung des Weltgewissens, Beteuerung des Rechtes, krummem Rücken und exaltierten Handbewegungen. In der Tiefe aber vibrierte, wie in ungeheuren Dampfkesseln, die zum Platzen gespannte, von der Oberfläche verbannte Energie der Nation. Lauernd auf den Ruf der verborgenen Männer, die des Reiches Schicksal in sich füllten. Staatsdiener im Fadenkreuz. Eine Blutspur von politischen Morden durchzieht die Weimarer Republik, zumeist verübt von rechter Seite. Zu den bekanntesten Opfern gehörte Matthias Erzberger. Der ehemalige Reichsfinanzminister wurde im August 1921 im Urlaub im Schwarzwald von Angehörigen der Organisation Konsul ermordet, weil er den Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet hatte. Reichsaußenminister Walter Rathenau, verhasst wegen seiner Aussöhnungspolitik mit Frankreich, wurde am 24. Juni 1922 im Berliner Bezirk Grunewald auf der Straße ermordet. Der ehemalige Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann überlebte im Juni 1922 ein Blausäureattentat nur knapp. Eine Windböe verhinderte, dass ihn die volle Säureladung traf. Auch der bekannte Publizist Maximilian Harden überlebte nur durch viel Glück ein Attentat vor seinem Haus in Berlin-Grunewald. Die Täter erreichten ihr Ziel dennoch. Harden gab seine häufig skandalisierte Zeitschrift »Die Zukunft« auf und flüchtete in die Schweiz. Diese weltweit beachteten Attentate bilden nur einen winzigen Teil der Einschüchterungsversuche ab, denen die Menschen der Weimarer Republik ausgesetzt waren. Der Statistiker Emil Julius Gumbel untersuchte 1922 alle politischen Morde, die in den 4 Jahren seit Gründung der Republik bekannt geworden waren. Er kam auf 354 von Rechtsextremen verübte Morde, ihnen standen ganze 22 durch Linksextreme begangene gegenüber. Dennoch traf sie stets die ganze Härte der Gerichte, während die rechten Mörder mehr als glimpflich davonkamen. Linksradikale Täter wurden im Durchschnitt zu einer Haftstrafe von je 15 Jahren verurteilt, die Rechten kamen durchschnittlich mit je 4 Monaten davon. Das sozialdemokratisch geführte Reichsjustizministerium bestätigte Gumbels Forschungsergebnisse, sah sich aber außerstande, an der Gerichtspraxis etwas zu ändern. Lokalpolitiker, Bürgermeister, Amtsräte sollten durch die Attentate eingeschüchtert werden. »Herr Landrat, keine Bange, Sie leben nicht mehr lange«, hieß es in einem Lied, das Rechtsradikale unter den Bauern der Landvolkbewegung verbreiteten. Schauen wir einen der Ermordeten genauer an. Es ist der ostelbische Gutsbesitzer und ehemalige Kapitänleutnant Hans Paasche, 1920 Kandidat für den Gemeinderat von Deutsch-Krone im heutigen Westpolen. Dass er die Wahlen gewinnen würde, war so gut wie sicher, denn der Gutsbesitzer stand in der Diskussion über die Bodenreform auf Seiten der Landarbeiter. Der 1881 in Rostock geborene Kolonialoffizier und spätere Marinerichter, Spross eines stockkonservativen, vermögenden Elternhauses, verkörperte nicht unbedingt das, was man sich unter einem Mann seines Standes vorstellte. Man erkennt an ihm, welch gewaltige Spanne an Lebensstilen auch in der Oberschicht anzutreffen war. Paasche hatte sich unter dem Eindruck seiner 4-jährigen Dienstzeit in Afrika zu einem romantischen Freund des schwarzen Kontinents entwickelt. Er kehrte als leidenschaftlicher Zivilisationskritiker nach Deutschland zurück, setzte sich für den Naturschutz ein und engagierte sich in der Wandervogelbewegung. In vielen Schriften rechnete er mit der unmenschlichen Kriegsführung ab und beschrieb seine Lernprozesse im Austausch mit der afrikanischen Bevölkerung. 1912 verfasste er einen Aufruf, der sich heute wie ein ökologisches Manifest der frühen Grünen liest. Solange noch eine Gazelle lebt, deren Fell auf dem Weltmarkt Wert hat, ein Wal im Eismeer, ein Paradiesvogel im Urbusch entlegener Inseln, solange ruht die geschäftige Betriebsamkeit nicht, gepaart mit menschenunwürdiger Gedankenlosigkeit und Kurzsicht. Berühmt wurde Paasche durch einen fingierten Reisebericht eines Afrikaners, aus dessen Perspektive die Eigenarten der deutschen Wachstumsgesellschaft herrlich abstrus und grotesk erscheinen. Sein Buch »Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland« wurde 1912 zum Bestseller und später zum Anreger für den 1920 erschienenen Welterfolg »Der Papalagi« von Erich Scheuermann. Dieses Buch verkaufte sich allein in der deutschsprachigen Ausgabe 1,7 Millionen Mal und avancierte 1968 zu einem Kultbuch der antiautoritären Bewegung. Man wird dem heute weitgehend vergessenen Paasche also kaum absprechen können, überaus wirksam gewesen zu sein. Dass in seinem Buch eine kopfschüttelnde Kritik an den seltsamen Gebräuchen der deutschen Eingeborenen aus der Perspektive eines geistig überlegenen Schwarzen formuliert wurde, war für die Kulturnation eine Provokation. Nichts charakterisiert Paasche besser als die Geste, die er während des Krieges den französischen Zwangsarbeitern, die auf seinem Gut Waldfrieden schuften mussten, an ihrem Nationalfeiertag erwiesen hatte. Er hisste die Trikolore, mitten in Hinterpommern. Wirklich voll war das Maß für seine Gegner, als der ehemalige Offizier 1918 in Berlin in die Politik zu gehen versuchte, sich dem Arbeiter- und Soldatenrat anschloss und von der Regierung Ebert energisch die Verhaftung und Bestrafung der obersten Heeresleitung verlangte, bekanntlich vergebens. Enttäuscht vom Gang der Realpolitik zog sich Paasche schnell wieder nach Waldfrieden zurück. Am 8. Dezember 1918 starb seine Frau Ellen, Tochter eines wohlhabenden Bankiers und Nichte Maximilian Hardens, an der spanischen Grippe, nur 9 Jahre nach der Hochzeitsreise, die sie durchs östliche Afrika geführt hatte. Nun zog der Gutsbesitzer ihre 4 Kinder alleine auf. An einem ungewöhnlich warmen Maitag 1920 badete er mit ihnen im See, als er von einem Dorfpolizisten ins Haus gerufen wurde. Nur mit Badehose und Bademantel bekleidet folgte er, kehrte aber wieder um, als er einige der 60 Soldaten erblickte, die das Gut umstellt hatten. Dass ihre Gewehrsalven ihn in den Rücken trafen, sollte später die Behauptung untermauern, man habe den angeblichen Agitator auf der Flucht erschossen. Als Harry Graf Kessler von Pasches Ermordung hörte, notierte er in sein Tagebuch: Die Sicherheit für politisch Missliebige ist gegenwärtig in Deutschland geringer als in den verrufensten südamerikanischen Republiken oder im Rom der Borgia. Hans Pasche und Ernst Jünger. Zwischen den beiden schreibenden Offizieren außer Dienst liegen Welten. Dazwischen ist Platz für das aufregendste Gesellschaftstableau, das Deutschland je gesehen hat. Ebert der Verachtete. Könnte man eine Quersumme aus dem vielfältigen Menschengewimmel der damaligen deutschen Gesellschaft ziehen, käme vielleicht Friedrich Ebert heraus. Ein phänomenologischer Gesamtdeutscher, für einen Reichspräsidenten eigentlich eine Idealbesetzung. Von Friedrich Ebert aber blieb der Nachwelt kein gutes Bild erhalten. Schon optisch nicht. Viele Millionen Mal hatte die Reichspost 1924 sein Konterfei ausgeliefert, das sich noch Jahrzehnte nach seinem Tod als billige, unbeliebte Briefmarke in den Sammlungen der Kinder breitmachte. Ein bulliges Gesicht mit buschigem Schnurrbart und ausdruckslosen Zügen. Gezeichnet von Verbitterung, Gallenkoliken und unbewältigter Machtfülle. Das sollte er gewesen sein, der Mann, der den Tiger geritten hatte? Der die Revolution an die Zügel genommen und allen Widerständen zum Trotz in eine Gesellschaft hinübergeführt hatte, die zu einer der modernsten, turbulentesten und experimentierfreudigsten der Erde werden sollte? Ja, das war er. Ebert der Verräter genannt. Sein Aufstieg war ein modernes Märchen. Die Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär ist nichts dagegen. 1871 geboren als Sohn eines Heidelberger Schneiders, von der Volksschule abgegangen, gelernter Sattelmacher, Pächter und Wirt in einer Bremer Kneipe, Fachmann in Sozialversicherungsfragen und seit 1919 plötzlich Reichspräsident. Ihm zur Seite stand Louise Ebert, geborene Rump, ehemals Etikettenkleberin in einer Zigarrenfabrik. Die Häuslers Tochter Louise hatte Friedrich Ebert, einen damals recht feschen Kerl, der auf Volksfesten und Saalversammlungen lange Reden schwingen konnte, 1894 geheiratet. Da war sie im 4. Monat schwanger. Kaum war das Kind geboren, half sie in der soeben gepachteten Gastwirtschaft, froh über die relative Unabhängigkeit, denn Ebert selbst stand ungern hinterm Tresen. In ihrer Kindheit, so schrieb sie später, hatte sie sehr, sehr viel Schweres und Trübes über sich ergehen lassen müssen. Als First Lady der Republik war die Kistenkleberin Nachfolgerin der Kaiserin Auguste Victoria. Sie machte ihre Sache blendend. Die Empfänge im Präsidentenpalais in der Wilhelmstraße gab sie mit so natürlicher Grazie und ungezwungener Liebenswürdigkeit, dass sich auch eine Freifrau von Rheinbaben entzückt zeigte. Ebert selbst hatte als Wirt ohnehin ein Talent für Gastlichkeit. Schon immer hatte er auf Manieren geachtet. Ungehobelten Gästen seiner Kneipe hatte er empfohlen, doch bitte beim nächsten Besuch einen Gehrock anzuziehen. Die Wirtschaft betrieb er als eine Art Beratungsstube. Der Kneipier Ebert kannte sich in rechtlichen Fragen bestens aus und half seiner Kundschaft durch den Dschungel der neuen Sozialgesetze. Eine Tätigkeit, die er später als festangestellter Arbeitersekretär in einem Beratungsbüro der Partei professionalisierte. Ebert war, was man einen rechten Sozialdemokraten nennt. Unter Sozialismus verstand er weniger die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien als eine Gesellschaft des ökonomischen Ausgleichs, die auch Arbeitern in Zukunft den Lebensstil der Mittelschicht ermöglichen sollte. Er selbst hatte ihn sich schließlich auch verschafft, Behaglich zelebrierte er die Hobbys der besseren Gesellschaft. In weißem Anzug ging er segeln, in grünen Loden zur Jagd. Doch so bürgerlich er sich auch gab, so präsidial er am Ende auftreten konnte, für die konservativen Stützen der Gesellschaft blieb der Emporkömmling indiskutabel. Friedrich der Vorläufige nannte ihn die tägliche Rundschau. Die gedrungene, kurzhalsige Gestalt, der Knebelbart, die Speckfalte im Nacken. Noch heute geht der herbfrische Duft von Juchtenleder von ihm aus, das er früher verarbeitete. Ach, wäre er doch bei dieser Tätigkeit geblieben. Er hat den Horizont einer Käseglocke. Die Schmähreden kannten kaum eine Grenze. Im August 1919 ging das Image des Präsidenten sogar baden. Die Berliner Illustrierte Zeitung zeigte ihn und Gustav Noske auf der Titelseite halbnackt. Bis zu den Knien standen das Staatsoberhaupt und sein Wehrminister in der Ostsee und grinten den Fotografen an. Heute würde das Bild vielleicht als Indiz für unbefangene Bürgernähe durchgehen. Damals erzeugte es bei vielen Menschen Widerwillen und Entsetzen. Der halbnackte Präsident erschien ihnen als Inbild eines Vaterlands ohne Waffen. Einigen Gutwilligen mochte das Foto Ebert menschlich näher bringen. Die meisten fragten sich aber, ob durch die Revolution nicht doch ein durch und durch Unwürdiger an die Spitze des Staates gespült worden sei. Postkarten wurden gedruckt, die die in schlapprigen Badehosen tatsächlich etwas zillehaft wirkenden Repräsentanten des neuen Regimes zeigten und daneben, zum Vergleich, die würdevollen Vertreter des Alten, Kaiser Wilhelm und sein Feldmarschall Hindenburg, beide in vollem Lametta mit Orden übersät. Darüber bitter die Worte »Einst und jetzt«. In der neuen Welt der Massenmedien hatte es der glanzlose Ebert schwer. Ohne Charisma und Pathos, ohne Witz und Esprit versah er sein Amt, das er als eines des Ausgleichs und der Mäßigung verstand. Das waren Aufgaben ohne Fortune in einer Zeit, die sich an das Maßlose gewöhnt hatte und nach Schneid und Schärfe lechzte. Das verbreitete Gefühl, etwas Großes liege in der Luft, ließ Ebert als Bremser und Abwiegler erscheinen. Ständig sprach man vom neuen Menschen und verzehrte sich nach dem Außerordentlichen und Atemberaubenden. Zugleich aber kultivierte man eine schnoddrige Kühle, mit der einem das alles auch ganz Piepe sein sollte. In einer solchen Zeitstimmung, wo man auf allen Gebieten nach den Sternen greifen wollte, konnte Ebert gar nicht anders herüberkommen als entsetzlich mittelmäßig. Für Tucholsky war er ein mittlerer Bürger, die schlimmste Mischung, die denkbar ist. Persönlich rein und sachlich schmutzig. Links und rechts trafen sich in der Überzeugung, Ebert sei des Verrats schuldig. Die einen sahen in ihm den Verräter der Revolution, die anderen den Verräter des Vaterlands und seiner tapferen Soldaten. Der Publizist Sebastian Haffner scheute sich später nicht einmal, von rechts den Begriff des Dolchstoßes auszuleihen und ihn auf die heimtückische Ermordung der Revolution umzumünzen, die sich Ebert arglos anvertraut habe. Zum fatalen Ergebnis kam die schlechte Haltungsnote. Es macht Ebert und Noske nicht sympathischer, dass sie keine Schurken großen Formats waren, sondern Biedermänner, schrieb Haffner 1968. Das Monströse ihrer historischen Tat findet keine Entsprechung in ihrem privaten Charakter. Wenn man nach ihren Motiven sucht, findet man nichts Dämonisches oder satanisch Großartiges, nur Banales, Ordnungsliebe und kleinbürgerliches Strebertum. Neben dem posthumen Charisma von Liebknecht und Luxemburg hat das Nachbild Eberts tatsächlich wenig Chancen. Ihre grausame Ermordung, ihr Opferstatus, ihre in der Ablehnung des Ersten Weltkriegs bewiesene Menschlichkeit lässt die Nachwelt gnädig darüber hinwegsehen, wie groß ihre Mitschuld am blutigen Verlauf der postrevolutionären Monate war. Hätten sie die demokratischen Regeln akzeptiert, statt dauernd damit zu drohen, die Macht gewaltsam an sich zu reißen, wäre es leichter gewesen, die Ordnungsmächte zu demokratisieren und die Reichswehr an die Kette zu legen. Dass uns Ebert heute in so weite Ferne gerückt ist, hängt auch mit der verbreiteten Geringschätzung des Maßvollen und Ausgleichenden zusammen, die für die Weimarer Republik zum lebensgefährlichen Problem wurde. Die Urteile über Ebert fallen inzwischen differenzierter aus, aber man spürt, dass er auch für die Geschichtsschreibung eine undankbare Figur bleibt, an der man sich gern mit harschen Urteilen abarbeitet. Es fehlen Brüche und Katharsis, schreibt sein Biograf Walter Mühlhausen. Die Aura des Besonderen, die die Historiker und das interessierte Publikum an großen geschichtlichen Persönlichkeiten gemeinhin so stark fasziniert. Die Geschichtsschreibung liebt nun mal packendere Protagonisten. Dabei war das Mittelmaß, das Ebert verkörperte, Ausdruck eines im Grunde verwegenen Programms. Im Kontrast zu den aufgewühlten Leidenschaften der Nachkriegsära hatte der Versuch, die gespaltene Gesellschaft zu versöhnen, eine Dimension, die nach einem Titanen verlangt hätte, wenn nicht Titanen zum Friedensstiften andererseits ganz und gar ungeeignet wären. War der Gemütsmensch Ebert also vielleicht doch der Richtige? Ihm waren nur 7 Amtsjahre vergönnt. Am letzten Februartag 1925 starb er, schon schwer angeschlagen, an einer Blinddarmentzündung. Auf die Nachricht seines Todes hin fühlte sich ein großer Teil der Öffentlichkeit für einen Moment wie verwaist. Eine riesige Menschenmenge, über 1 Million Menschen, ließ den Trauerzug in Höhe des Tiergartens an sich vorbeiziehen. Wiewohl er beklommen und still sich verhaltend, hinterließ die Menge der Trauernden Schäden an Denkmälern und Gartenanlagen in Höhe von 3.800 Reichsmark. Gegen deren Begleichung durch den Steuerzahler wehrten sich anschließend die Abgeordneten der äußersten Rechten und Linken in vertrauter Gehässigkeit. Auch die babylonische Welt der Intellektuellen hatte bei aller Vielstimmigkeit für den ordnungsliebenden Ebert zeitlebens vor allem Spott übrig. Es war aus ihrer Riege kein geringerer als Thomas Mann, der Ebert am entschiedensten verteidigte. Erstaunlich ist das nicht. Der Dichter mit der Bügelfalte, wie Alfred Döblin ihn etwas verächtlich nannte, hatte so ausgeklügelt und doppelbödig wie niemand sonst über das Angemessene nachgedacht, über das Maß zwischen dem Schicklichen, dem Abweichenden und dem Authentischen in Ästhetik, Erotik und Politik. Thomas Mann bekannte 1925, seine Sympathie für Ebert sei grenzenlos. Er sah in ihm ein Mannesschicksal, das die Zeit ins ursprünglich ganz unglaubwürdige, fantastische trieb, das aber keineswegs vermochte, die Persönlichkeit ins Exzentrische zu zerren, sondern mit schlichter Würde, gelassener Vernunft getragen und erfüllt wurde. Unter dem Eindruck der Ermordung Walter Rathenaus verfasste Thomas Mann 1922 eine an die akademische Jugend gerichtete Verteidigungsschrift der Deutschen Republik. Wenig später trug er den Aufruf vor überwiegend demokratiefeindlichen Studenten in Berlin vor. Er versuchte sie auf ausschweifenden Umwegen über die deutsche Romantik, Friedrich Nietzsche und Walt Whitman davon zu überzeugen, dass der neue Staat auch der ihre sein könnte. Ganz so, wie man später Angela Merkel Mutter oder gar Mutti nennen sollte, erst verächtlich, dann fast schutzsuchend, nahm Thomas Mann den Reichspräsidenten familiär in den Blick. »Vater Ebert ist mir bekannt«, versicherte er den Studenten, die anfangs noch respektvoll den Worten des bewunderten späteren Nobelpreisträgers folgten. Ebert sei ein grundangenehmer Mann, bescheiden würdig, nicht ohne Schalkheit, gelassen und menschlich fest. In seinem schwarzen Röcklein sah ich ihn ein paar Mal, das begabte und unwahrscheinlich hochverschlagene Glückskind, ein Bürger unter Bürgern, bei Festlichkeiten ruhig, freundlich sein hohes Amt darstellen. Und da ich auch dem verwichenen Großherrn, also dem Kaiser, einem dekorativen Talent ohne Zweifel bei solchem Geschäft das eine oder andere Mal hatte zusehen können, so gewann ich die Einsicht, für die ich Teilnehmer werben möchte, dass Demokratie etwas Deutscheres sein kann als imperiale Galaoper. Heftiges Scharren mit den Füßen folgte. Erregtes Murren der höhergestellten Jugend, die Größeres wollte. Und sei es auch nur, nicht ihre Privilegien zu verlieren in einer Arbeiterrepublik. Kapitel 2. Wenn das Geld stirbt. Der Dollar steigt, lassen wir uns fallen. Warum sollten wir stabiler sein als unsere Währung? Klaus Mann. Der Verlierer zahlt alles. Für die meisten Menschen begann die neue Zeit mit großen Hoffnungen. Viele, die heil aus dem Krieg gekommen waren, suchten eine Arbeitsstelle und fanden sie rasch. Andere machten da weiter, wo sie vor 4 Jahren aufgehört hatten. Handwerker, Ärzte und kleine Geschäftsinhaber verkündeten per Kleinanzeige ihre Rückkehr ins Zivilleben. Die Zeitungen waren voller Überlebensmeldungen. Aus dem Felde zurück, Dr. Zuckermann, Hals, Nasen, Ohren, Grunewaldstraße 42. Heimgekehrt, Alois Veilchenfeld, übernehme wieder Maureraufträge aller Art. Vom Militär entlassen, habe ich meine Sprechstunden wieder aufgenommen. Dentist Karl Feuker, Spezialist für modernen Zahnersatz. Unaufhörlich mehrten sich die Stellenanzeigen. Und nicht nur die. Obwohl der Krieg verloren war und trotz der Unruhen im Land, belebte sich die Wirtschaft überraschend schnell. Überall machte man Pläne, entwickelte Geschäftsideen, sann auf eine neue Existenz. Auf den Kleinanzeigenseiten der Zeitungen entspann sich ein einziges Suchen und Finden. Nach 4 wirren Jahren musste sich die Wirtschaft wieder zusammenraufen und knüpfte Verbindungen per Inserat, dem neuen Medium einer rasant beschleunigten Welt. Fabrikanten suchten Großhändler, boten etwa in der Vossischen Zeitung 2600 Sensen an, 4 Waggons Einmachgläser oder 10 Tonnen Blechschrauben. Leute mit Ideen suchten Leute mit Geld. Großkapitalist gesucht zur Ausbeutung eines äußerst rentablen Importartikels. Garantien vorhanden. Umgekehrt suchte Geld nach Geist. Kapitalist sucht lohnende Unternehmung, auch in Kino und Varieté. Allein im Berliner Tageblatt fanden Anleger häufig 20 bis 30 Kapitalgesuche pro Ausgabe. Stiller Teilhaber gesucht, mit ca. 100.000 Mark Kapitaleinlage zwecks rationeller Ausbeutung gewinnbringender Erfindung. Fabriken suchten neue Aufgaben. Fabrik sucht Unternehmer zur Herstellung eines geeigneten Artikels, übernimmt auch dessen Fabrikation im Lohn. Günstig gelegen an Schnellzugstationen der Strecke Frankfurt-Bebra. Ausgedehnter Hofraum zur Lagerung von Rohstoffen und Anschlussgleise für 20 Eisenbahnwaggons vorhanden. Handlungsreisende suchten Fabrikanten, um mit deren Produkten auf Tour zu gehen. Umgekehrt suchten Fabrikanten Großreisende mit eigener Kolonne. Unternehmer suchten Vertreter im Ausland, auch in Übersee, in Mexiko, Niederländisch-Indien oder den portugiesischen Kolonien. Deutsche, die im Ausland wohnten, suchten Inländer, die ihre Landeskenntnisse und Kontakte gebrauchen konnten. Sogar mit den Ländern, mit denen man soeben noch Krieg geführt hatte, kam wieder Handel auf. Plötzlich sprach man wieder Französisch. Trotz der anhaltenden Spannungen übte sich in den Nasalen, die während des Krieges verpönt waren. Hatte die Weinbrandfirma Dujardin soeben noch in Anzeigen versichern müssen, dass ihr Name täusche und sie in Wahrheit zu 100% deutsch sei, warb man jetzt für französische Wörterbücher. Peinlich ist eine falsche Aussprache und bot Fremdsprachenkurse an. Kleinanzeigenmärkte sind ein treuer Spiegel gesellschaftlicher Chancen und Nöte. Jemand bat um Auskunft über die genaue Lage eines Grabes in Aleppo. Suchte nach den Gebeinen eines gefallenen Soldaten namens Eugen Hunscheringer, zwecks Überführung in die Heimat. In der Anzeige darunter fragte eine Frau nach einem Maulwurf-Muff, den sie vor der Philharmonie verloren habe. Unzählige Firmen suchten Arbeitskräfte, Putzdirektrisen und Probierfräuleins, auch hier und da schon Mannequins genannt, Aufsichtsherren, Bürochefs, Propagandisten, Einkäufer, Chauffeure. Manche, denen solche Aufgaben zu umständlich anmuteten, suchten eine vermögende Frau, am besten eine, die der Krieg zur Witwe gemacht hatte und die nun etwas einzubringen hatte in die Ehe. Suche schwarzbraune, dunkelhaarige Dame, von Gemüt und Herz voll Liebe, Freude empfindend an meinem 5-jährigen Töchterlein. Da mir an einer wirtschaftlichen Erstarkung liegt und ich in der Lage bin, Kapital nutzbringend anzulegen, ist ein größeres Vermögen notwendig, obwohl ich niemals deswegen heiraten würde. Foto erwünscht. Ich könnte nie indiskret sein. Je offener, umso schneller ans Ziel. Andere wollten gleich zu zweit ins bequeme Nest. Zwillingsbrüder wünschen, in gut geführten Getreidehandel einzuheiraten. Das klingt heute dreist, war aber damals vermutlich nicht ganz aussichtslos. Der Krieg hatte 2,4 Millionen deutschen Soldaten das Leben gekostet und den Heiratsmarkt zugunsten der übrig gebliebenen Männer in eine Schieflage gebracht. Dass es weniger von ihnen gab, ließ die Männer wertvoller erscheinen, als sie vielleicht waren. Ein Aufschwung ergriff das Land, der die Siegermächte in Erstaunen versetzte. Während in Frankreich und England drückende Wirtschaftssorgen die Stimmung verhagelten, herrschte bei den Deutschen Vollbeschäftigung, trotz des verlorenen Krieges, trotz der ihnen aufgedrückten Reparationen. Wie war das möglich? Die Antwort lag im Druckereigewerbe. Die Reichsbank druckte das ausgegebene Geld einfach nach. Sie hatte sich diese simple Methode der Geldvermehrung während des Krieges angewöhnt. Um die im Grunde unbezahlbaren Materialschlachten zu finanzieren, hatte man 1914 zwei Strategien gewählt. Erstens lieh man sich das Geld von den Bürgern durch Staatsanleihen. Und zweitens stellte man das, was darüber hinaus noch fehlte, kurzerhand in der Druckerei her. 1913 hatten sich in Deutschland 2 Milliarden Mark im Umlauf befunden. 1919 waren es 45 Milliarden. Währenddessen hatte sich der Staat um das 30-fache verschuldet, von 5 auf 153 Milliarden. Diese inflationäre Praxis war in allen kriegführenden Ländern üblich und in keinem hatte man sich darüber Gedanken gemacht, wie man das Geld nach Kriegsende an die Bürger zurückzahlen und den Haushalt wieder in Ordnung bringen könnte. Denn alle Nationen waren gleichermaßen davon überzeugt, den Krieg zu gewinnen. Für die Kosten würden am Ende die anderen, die Besiegten, aufkommen müssen. Auch Karl Helfferich, damals Staatssekretär im Reichsschatzamt, hatte 1915 den Deutschen versprochen, diese ungeheure Bürde nach dem Sieg den Verlierern aufzuhalsen. Das Bleigewicht der Milliarden haben die Anstifter dieses Krieges verdient. Sie mögen es durch die Jahrzehnte schleppen, nicht wir. Während die Söhne im Feld kämpften, gaben ihre Väter dem Staat Kredit. Keine Minute nahmen sie an, das Geld nicht zurückzubekommen. Der Franzos würde eben mit Zins und Zinseszins bluten müssen. Dummerweise dachten die Gegner genauso. Auch sie verfuhren nach der Devise, der Verlierer zahlt alles, als sie den Deutschen in Versailles die Friedensbedingungen diktierten. In einer ersten Rate zur Wiedergutmachung der Kriegsfolgen, die die Siegerstaaten erlitten hatten, sollte Deutschland 20 Milliarden Goldmark zahlen. Mit derart rosigen Einkommensaussichten gingen Briten und Franzosen in die Inventur und stellten ihre inflationäre Kriegswirtschaft auf einen sparsamen Friedenshaushalt um. Sie kürzten alle Sozialausgaben, sparten, wo sie nur konnten, und setzten auf das Geld aus Deutschland. Die Aussicht auf die Reparationszahlungen gab ihnen den Mut, die nötige wirtschaftliche Fastenkur in Angriff zu nehmen. Den Deutschen hingegen war solch ein ökonomischer Realismus durch die hoffnungslose Lage verstellt. Ihr Schuldenberg war unvorstellbar groß. Der Staat stand schon bei den Bürgern mit 98 Milliarden in der Kreide, von den Forderungen der Sieger ganz zu schweigen. Mit derart viel Schulden im Rücken brauchte man mit dem Sparen gar nicht erst anzufangen. Nach dieser Logik setzten die Koalitionsregierungen der ersten Weimarer Jahre die Inflationspolitik aus der Kriegswirtschaft einfach fort. Statt Waffen wurden nun Sozialleistungen produziert. Vor allem die bis 1923 als stärkste Partei mitregierenden Sozialdemokraten standen unter enormem Erfolgs- und Legitimationsdruck. Wollten sie die Kommunisten nicht nur militärisch besiegen, mussten sie beweisen, dass sich die Revolution für die Bürger gelohnt hatte. Umfangreiche Sozialpakete, wie man das heute nennen würde, wurden geschnürt. Die Sozialleistungen, Subventionen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen blähten den Staatshaushalt weiter auf. Aber eine Zeit lang sah es so aus, als könnte der Inflationskurs tatsächlich aufgehen. Für Arbeitsplätze sorgten die staatlichen Interventionen. Vor allem für die Industriearbeiterschaft und die kleinen und mittleren Angestellten ging es aufwärts. Da der Wert der Reichsmark durch ihren ständigen Nachdruck sank, wurden deutsche Produkte im Ausland immer billiger. Der Export stieg und auch deshalb sank die Arbeitslosenquote. Trotz der patriotischen Appelle ihrer Regierungen kauften Briten und Franzosen die inzwischen mehr als erschwinglichen Qualitätswaren aus Deutschland in rauen Mengen. Dass die Mark unterdessen stetig an Wert verlor, musste Menschen, die nichts gespart hatten, zunächst nicht weiter stören. Hauptsache, die Löhne stiegen in gleichem Maße oder gar noch etwas schneller. Die irren Zeiten der Hyperinflation sollten erst noch kommen. Die großen Verlierer der Entwicklung fanden sich nicht bei den Habenichtsen, sondern im Mittelstand, bei den Sparern. Vor allem die sicherheitsbewussten Teile des Bildungsbürgertums hatten traditionell ihre Überschüsse als Sparguthaben angelegt und erlebten nun Monat für Monat, wie ihr Vermögen an Wert verlor. Zudem waren sie es, die die meisten Kriegsanleihen gezeichnet und den Krieg patriotisch mitfinanziert hatten. Die Inflation entwertete die Ansprüche, die sie an den Staat hatten, auf dramatische Weise. Am Ende waren die 98 Milliarden Mark Schulden, die der Staat bei seinen Bürgern hatte, nicht mal so viel wert wie ein Sack Kartoffeln. Kein Wunder, dass sich all jene, die auf Treu und Glauben dem Kaiser Geld geliehen hatten, nun von der Republik der Novemberverbrecher geprellt fühlten. Ganz offen vollzog sich, was John Maynard Keynes als Prinzip der Inflation schon 1919 erkannt hatte. Durch fortgesetzte Inflation können Regierungen sich insgeheim und unbeachtet einen wesentlichen Teil des Vermögens ihrer Untertanen aneignen. Auch das zweite Standbein des soeben noch begüterten Mittelstands brach weg: die Mieteinnahmen. Unter Ärzten, Professoren und hohen Beamten war es üblich, ihren Lebensunterhalt durch vermietbares Wohnungseigentum abzusichern. Aus sozialpolitischen Gründen fuhr der neue Staat die Obergrenzen der Mieten aber ein. Die Mietpreisbremse, wie man das heute nennen würde, half den Mietern während der Inflation zu überleben, brachte die Rentiers allerdings um angesichts der Lage ebenfalls bitter benötigte Einkünfte. Während die Unternehmer die Löhne der Arbeiter zum Teil wöchentlich an die Geldentwertung anpassten, ging der Staat bisweilen den umgekehrten Weg. Die Staatsdiener lernten ihren Brotherrn als gewieften Tricksack kennen. Er zahlte die Beamtengehälter 3-monatlich als Vorschuss aus. Je mehr die Inflation an Fahrt aufnahm, umso schneller verlor das im Voraus gezahlte Geld seinen Wert. So konnte es passieren, dass ein Professor mit 10 Dienstjahren an der Hochschule die Hälfte dessen bekam, was ein Arbeitsloser an Unterstützung bezog, weil dieser das Geld monatlich erhielt. Nur das Heute zählt. So zog die Inflation gerade denen den Boden unter den Füßen weg, die sich als Stützen der Gesellschaft begriffen und sich deshalb bislang auch vom Staat besonders beschirmt gefühlt hatten. Die großen Gewinner der Inflation waren hingegen die Schuldner. Das waren neben dem verschuldeten Staat die Unternehmer, die auf Kredit investiert hatten. Bauern mit überschuldeten Höfen. Asadeure mit zusammengeliehenem Kapital. Sie alle konnten Monat für Monat neue Freudensprünge machen. Sie mussten nur ihre Schulden in Dollars oder in Brotlaibe umrechnen und sahen, ihre Last wurde auf wundersame Weise immer geringer. Wer auf Pump lebte, gewann. Wer nach alten Maßstäben solide gewirtschaftet hatte, verlor. Der Ehrliche schien der Dumme. Bei den Wertkonservativen wuchs die Überzeugung, in einer Schurkenrepublik zu leben. Wer nicht spekulieren mochte oder konnte, wer an feste Gehälter gebunden war und sich in etablierten Hierarchien allmählich empordienen musste, der empfand sich in der neuen Republik also schnell als Verlierer. Viele der höheren Beamten, die sich vor dem Krieg spielend ein Hausmädchen und einen Gärtner hatten leisten können, mussten nun zusehen, wie sie das Gras alleine gebändigt und die Küche selbst gereinigt bekamen. Was eine Stenotypistin im Büro verdiente, ließ nun auch das Dienstmädchen Forderungen stellen. Frech in den Augen ihrer Herren, die zähneknirschend einsehen musste, dass sie bald keine mehr sein würde. Ab Juni 1922 war der Wert der Mark gegenüber dem Dollar monatlich um 50% gefallen. Mit dem Beginn des Jahres 1923 ging er ganz in den freien Fall über. Für die Hyperinflation waren im Wesentlichen zwei Entwicklungen verantwortlich. Der Rückzug ausländischer Investoren nach dem Attentat auf Walter Rathenau und ein erneuter, diesmal schier unglaublicher Anstieg der Staatsausgaben im Gefolge der französischen Ruhrbesetzung. Die Ermordung des weltweit angesehenen Außenministers, der stets auf Ausgleich bedacht gewesen war, reihte sich ein in eine Vielzahl rechtsradikaler Gewalttaten. Aber dieser Anschlag fand international besondere Beachtung und bestätigte viele ausländische Investoren in der Furcht, Deutschland entwickle sich zu einer Bananenrepublik und werde im politischen Chaos versinken. So wurden die ausländischen Kapitalanleger immer zögerlicher, obwohl die sinkende Reichsmark wirtschaftliche Engagements eigentlich weiterhin mehr als verlockend machte. Aber die Gewissheit wuchs, gut gehen konnte das nicht. Das Versiegen des ausländischen Kapitals kostete viele Arbeitsplätze und blähte den Staatshaushalt durch die damit verbundene Erhöhung der Sozialleistungen noch weiter auf. Mit der Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 1923 geriet die Inflation ganz außer Kontrolle. 100.000 französische Soldaten marschierten ein, weil Deutschland mit den Reparationszahlungen absichtlich in Rückstand geraten war. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollten die Franzosen die deutsche Industrie von den Rohstoffen aus dem Ruhrgebiet abschneiden und den Koks, die Kohle und den Stahl ins eigene Land lenken. Trotz brutaler Einschüchterungsversuche weigerten sich die Arbeiter allerdings, für die Besatzer an die Hochöfen zu gehen oder in die Schächte einzufahren. Über 150.000 Menschen, neben Arbeitern auch Beamte und Angestellte, wurden daraufhin mit Gewalt aus dem Ruhrgebiet ausgewiesen. Dennoch streikten die übrigen weiter oder verübten, teilweise mit Hilfe von Freikorpsangehörigen, Sabotage. Für einen Moment rückte die deutsche Öffentlichkeit wieder zusammen, wie im Burgfrieden während des Krieges. Nur von rechts außen höhnte man nach wie vor gegen die Erfüllungspolitik. Von der angeblichen Willfährigkeit gegenüber den Siegermächten war aber bei der Regierung wenig zu spüren. Im Gegenteil. Um den Widerstand gegen die Besetzung standhaft zu halten, zahlte der Staat den Ruhrkonzernen fortlaufend Entschädigungen und den etwa 2 Millionen streikenden Arbeitern weiterhin ihren Lohn. Diese wurden nach dem amtierenden parteilosen Kanzler Wilhelm Kuno, dem 6. Kanzler, den Reichspräsident Ebert inzwischen unter sich erlebt hatte, Kuno-Rentner genannt. Um sie durchzufüttern, wurde fast ein Dreivierteljahr lang noch mehr Geld gedruckt, in unvorstellbaren Mengen. Mehr als 5.000 Druckereien arbeiteten jetzt im Auftrag der Reichsbank. Ständig wurden neue Scheine entworfen, um das Geld wenigstens vom Gewicht her handhabbar zu machen, damit die Leute nicht immer mit einer Schubkarre voller Scheine zum Bäcker rollen mussten. 1.000 Milliarden kostete das Pfund Graubrot im November. Im Februar 1923 kam der 100.000-Mark-Schein in Umlauf. Dann folgten innerhalb von 8 Monaten der 50-Millionen-Markschein, der 200-Milliarden-Markschein und schließlich der 100-Billionen-Markschein. Den Deutschen mochte dabei Hören und Sehen vergehen, nicht aber das Zählen. Nie wieder wurde das Rechnen im Zahlenraum mit 12 Nullen so virtuos beherrscht wie im Herbst 1923. Manche konnten in Sekunden überschlagen, wie lange sie mit den Trillionen, die sie in der Tasche hatten, auskommen würden. Mit dem 100-Billionen-Schein war allerdings Schluss. Eine höhere Summe wurde auf einem deutschen Geldschein nie wieder gedruckt. Als hätte man die Rekordmarke vorhergesehen, war der 100-Billionen-Markschein besonders prächtig anzuschauen. Ein Meisterwerk der Geldmacherkunst. Dass man sich mit dem todkranken Geld noch einmal so viel Mühe machte, war wirklich herzzerreißend. Am rechten Rand der zumindest handwerklich kostbaren Scheine befand sich ein Inbild deutscher Kultur. Das Porträt des Humanisten Willibald Pirckheimer von Albrecht Dürer. Das Wasserzeichen bestand aus einem Distelstreifen. Eine komplizierte Linienriffelung machte den Schein auf kunstvolle Weise fälschungssicher. Aber wer sollte ihn fälschen wollen? Wertvoller machte diese absurde Akkuratesse die Note nicht. Einer häufig erzählten Legende nach stahlen Diebe einen ganzen Wäschekorb voller Geld. Den wertvollen Korb nahmen sie mit, das Geld kippten sie achtlos weg. Je schneller die Hyperinflation Fahrt aufnahm, desto schwieriger wurde es, mit ihrer Hilfe Geschäfte zu machen. Viele waren reich und reicher geworden, nicht trotz, sondern wegen ihr. Im großen Maßstab hatte es Hugo Stinnes vorgemacht, der Großindustrielle aus dem Ruhrgebiet, jetzt Inflationskönig genannt. Im Gegensatz zu den meisten anderen klassischen Stahlbaronen war Stinnes ein alerter Finanzjongleur, der in rasender Geschwindigkeit seine in ausländischen Devisen erzielten Gewinne in Reichsmark einwechselte und damit Firmen kaufte, die einen Monat später in Papiermarkwährung schon wieder doppelt so wertvoll waren. Als Stinnes 1924 im Alter von 54 Jahren starb, besaß er 1535 Unternehmen mit 3000 Fabriken und Filialen. Darunter waren 81 Bergwerke, 56 Hüttenwerke, 57 Banken und Versicherungsgesellschaften, 37 Raffinerien und Ölfelder sowie 389 Handels- und Verkehrsgesellschaften. Unter der Stinnes-Flagge fuhren 30 Schiffe hin und her zwischen Hamburg und Mittelamerika sowie im Ostasiendienst. Geschäftsmänner wie ihn gab es viele, im großen wie im kleinen Stil. Sie verkauften ihre Produkte ins Ausland und erwarben in der Heimat für ihre rasant steigenden Dollars eine Firma nach der anderen. Bei dieser Flucht in die Sachwerte kam es darauf an, noch schneller als die Inflation zu sein. Mit den neu gekauften Wertanlagen im Rücken konnte man gewaltige Kredite aufnehmen und getrost darauf bauen, dass diese, wenn man beginnen müsste, sie zurückzuzahlen, sehr viel weniger wert sein würden. So konnte man auf Pump immer reicher werden, ein Weg, der weniger Kreditwürdigen natürlich versperrt blieb. Auch während der Hyperinflation wurde es deshalb bei denen, die im Licht standen, immer heller. Die Autos wurden schnittiger, die Revuen immer glänzender. Der Pferdesport boomte, Segelregatten wurden ausgetragen. Viele bekamen den Eindruck, die sozialdemokratische Republik sei in noch höherem Maße, als das im Kaiserreich der Fall gewesen war, zum Spielball einer kleinen Elite geworden. Zum gewieften Teil der Besitzenden trat eine neue Spezies, die Raffkes und Schieber, die ihr Vermögen noch viel demonstrativer zur Schau trugen. Sie machten ungeheure Gewinne mit Schwarzmarktschiebereien und Devisenspekulationen. Der Erfolgsschriftsteller Arthur Landsberger charakterisierte im Nachwort zu seinem 1924 erschienenen Roman Raffke und Ziehe den Schiebertypus als eine neue Gattung, die während des Krieges gehen gelernt habe. Einer gegen den Strich, mit Borsten auf den Zähnen, der mit Schlagsahne einseift und mit giftiger Klinge Hacke petert. Ein Gibbon, dessen Arme so lang sind, wie sein Gewissen weit ist. Mit feinster Witterung und vollkommen neuer Einstellung. Der mit dem Menschen von früher nichts mehr gemein hat als die Sprache. Der Zustand der Volkswirtschaft ließ sich am Dollarkurs ablesen. Der Dollar stieg stündlich. Täglich um 0 Uhr wurden die neuen Kurse bekannt gegeben und sprachen ihr Urteil über Wert und Unwert des eigenen Vermögens. Wer Reichsmark eingenommen hatte, musste sie so schnell wie möglich in stabiles Geld umtauschen. Überall in Berlin standen sogenannte Dollarhäuschen herum. Häuschen aus Glas, mitten auf der Straße, wo fremde Währung gewechselt werden kann. Besonders bizarr liefen die Geschäfte an der Schwarzen Börse in Düsseldorf ab. Hier, an der Grenze zum besetzten Ruhrgebiet, wurden ausländische Währungen auf offener Straße gehandelt. Dollars oder französische und belgische Franc. In der Kaiser-Wilhelm-Straße bildete die Schwarzbörse ein dichtes Menschenknäuel, das auf- und abwogte und sich die Kurse zuraunte. In die Schar der sehr zweideutigen, verbrecherischen Gestalten mischen sich zermürbte Frauen, alte Männer, junge Burschen, die Kleidungs- und Wäschestücke zum Verkauf anbieten, berichtete der Schriftsteller Josef Roth von der Düsseldorfer Straßenbörse, schockiert davon, dass er dort für sein Mittagessen noch mehr bezahlen sollte als in Berlin, nämlich 50 Milliarden. Dann lieber für 20 Milliarden eine Wurst mit Kraut in der Stehbierhalle. Wer bei dem Spiel mit der Geldentwertung nicht mitkam, rutschte ins Elend ab. Die Pleiten nahmen zu. Es gab immer mehr Arbeitslose und Bettler. Sie prägten nun überall das Stadtbild, zogen durch die Cafés, warteten vor den Werktoren und Bürohäusern. Ein Bündel von 10-100-Markscheinen warf ein Münchner Bettler entrüstet zurück. Den Mist können Sie selber behalten. Weil viele, die noch eine Anstellung hatten, wussten, wie schnell auch sie das Los der Arbeitslosigkeit ereilen konnte, verlor die Armut einen Teil ihres Stigmas. Überall entstanden Suppenküchen, die durch Spendenaktionen finanziert wurden. Reporter durchstreiften die Wartesäle der Hungernden. Egon Erwin Kisch ließ sich ins Nachtasyl einschließen. Hans Fallada brachte seinen Lesern die Armut näher, indem er die Protagonisten seiner Romane wie im Fahrstuhl durch die sozialen Schichten fahren ließ, mal auf, mal abwärts. Die soziale Mobilität nahm rasant zu, stand, wie alles in diesen Jahren, unter dem Diktat des Tempos. Steile Karrieren neben jähen Abstürzen. Während es zu Hungerkrawallen kam und Lebensmittelläden geplündert wurden, hatten andere genügend Geld, um für 2 Billionen Mark ins Theater zu gehen. Man konnte aber auch mit 2 Eiern bezahlen. Im Berliner Komödienhaus stand »Mein Vetter Eduard« auf dem Programm. Auf dem Höhepunkt der Inflation war Premiere. »Es ist schon oft und viel gelacht worden«, schreibt der Lokalanzeiger, »aber so viel wie dieses Mal noch nie. Man kommt eben aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.« Auf den Wellen der Inflation zu surfen, war auch mit kleinen Brettern möglich. Ein Student aus Heidelberg hatte die richtigen Schlüsse aus dem Vermögensverfall seiner Familie gezogen. Ihr Sparguthaben in Höhe von ursprünglich 800.000 Mark war auf einen Wert geschrumpft, für den man kurz nach Beginn der Hyperinflation gerade mal eine Fahrkarte nach Holland bekam. Mit diesem Geld fuhr er nach Limburg und arbeitete in den dortigen Kohlegruben, bis er 50 Gulden zusammen hatte. Zurück in Heidelberg benutzte er die 50 Gulden als Sicherheit für einen kurzfristigen Bankkredit, den er mit abgewertetem Geld bald zurückzahlte. Sodann nahm er einen neuen Kredit auf und so weiter. Am Ende hatte er die 50 Gulden, mit denen er ein ganzes Studienjahr finanziert hatte, noch immer in der Tasche. Solche Findigkeit brachten nur Menschen auf, die von althergebrachten Wertvorstellungen nicht übermäßig gehemmt waren. Wer an der altdeutschen Maxime »Betteln ist besser als Borgen« festhielt, fand sich bald tatsächlich am Bettelstab. Die Inflation belohnte den Findigen, nicht den Tüchtigen. Die Alten kamen dann nicht mehr mit. Die Jungen und Flinken, die keinen weltanschaulichen Ballast mit sich trugen, hatten es leichter. Verlass auf frühere Erfahrung wurde mit Hunger bestraft, aber Impulshandeln mit ungeheurem Reichtum belohnt, erinnerte sich der Journalist Sebastian Haffner, 1923, 16 Jahre alt. In einem 1939 im britischen Exil geschriebenen Rückblick berichtet er von den erstaunlichen Metamorphosen seiner nur wenig älteren Kameraden. Der 21-jährige Bankdirektor trat auf, wie auch der Primaner, der sich an die Börsenratschläge seiner etwas älteren Freunde hielt. Er trug Oscar Wilde-Schlipse, organisierte Champagnerfeste und unterhielt seinen verlegenen Vater. Unter so viel Leid gedieh eine fieberhafte, heißblütige Jugendhaftigkeit, Lüsternheit und ein allgemeiner Karnevalsgeist. Jetzt hatten auf einmal die Jungen und nicht die Alten das Geld. Und zwar Geld, das seinen Wert nur wenige Stunden behielt. Es wurde ausgegeben wie nie vorher oder seither. Und für andere Sachen als solche, für die alte Leute ihr Geld ausgeben. Die Inflation nährte den für die Weimarer Republik typischen Jugendkult, bestätigte die Jungen in ihrer Arroganz und die Alten in ihrer Verunsicherung. Unter wohlhabenden Gymnasiasten wurde es Mode, das Taschengeld in Aktien anzulegen. Als Weltbürger ohne Welt bezeichnete der Schriftsteller Georg Hirschfeld diese durch die Inflation erzogene Jugend. Sie lacht sich durch eine ungeheure Zwecklosigkeit und will weit hinaus über die Leichen des Gestrigen. Haffner erlebte, wie die Inflation auch das Leben seines Vaters, ein hoher preußischer Beamter und der Familie überhaupt beschleunigte. Am Monatsersten, wenn das Gehalt eintraf, galt es, den gesamten Monatsbedarf an nicht verderblichen Waren auf einen Schlag einzukaufen. Die ganze Familie lief hin und her, um riesige Käse, Schinken und zentnerweise Kartoffeln zu besorgen. Das Hausmädchen schaffte Sachen mit dem Handkarren nach Hause. Auch die Monatskarten für die U-Bahn wurden am selben Tag gekauft, bevor sie am nächsten schon wieder teurer waren. Tempo, Tempo, auch beim Geldausgeben. Rasch weg mit den Scheinen, bevor sie noch wertloser wurden. »Schnell, Frau! Hier sind noch 10.000 Mark, kauf was dafür!« »Was ist gleichgültig?« »Ein Pfund Mohrrüben, Manschettenknöpfe, die Schallplatte Bananen verlangt sie von mir, oder einen Strick, uns aufzuhängen. Nur schnell, lauf, rasch!« So treibt ein Mann seine Frau in Hans Faller das Roman »Wolf unter Wölfen« an, damit sie mithalte beim Wertverlust. Das Geld verlor schneller an Wert, als man laufen konnte. Die Flucht in die Sachwerte war schon physisch kaum noch zu schaffen. Das Tempo, das notwendig war, um mit der Inflation mitzuhalten, erzwang eine Beschleunigung des Verkehrs auf allen Gebieten. Für den Devisenhandel bot Siemens 1923 ein spezielles Börsentelefon an, mit dem Unternehmen ihre Transaktionen schneller abwickeln konnten. Während man telefonisch einen Devisenkauf verhandelte, konnte man über eine zweite Leitung Rückfragen bei seinem Chef tätigen, ohne das ursprüngliche Gespräch unterbrechen zu müssen. Eine Frühform der modernen Konferenzschaltung. Die Erfahrung vom schleichenden Tod des Geldes veränderte die Menschen bis in die Nervenbahnen hinein. Das Gefühl einer komplexen Entwirklichung machte sich breit. Die bekannte Relation zwischen Nervosität und Geldverkehr erreichte eine neue Dimension. Wer nicht Angst vor der sonderbaren Geldschwindsucht verspürte, den erfasste eine kalte Tollheit, ein bizarrer Sinn für das schier Unmögliche, für die ungeheuren Chancen, die sich hinter der fadenscheinig gewordenen Realität verstecken konnten. Allein das Schlagwort von den hungernden Milliardären machte das Maß des Grotesken deutlich, das den Alltag trotz aller Nöte auch irgendwie lächerlich werden ließ. Man hatte Milliarden in der Tasche und doch ein Loch im Magen. Und es ging täglich noch weiter abwärts. Wenn alles mit rechten Dingen zuginge, dann wäre man doch längst am Boden des Abgrunds aufgeschlagen. Und so kam, wer vor Hunger nicht von Sinnen war, aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ständig zitierte man Nietzsches Umwertung aller Werte. Mit dem Geldwert schien das gesamte kulturelle Wertesystem ins Rutschen gekommen. Die Eltern sorgten sich um die Moral ihrer Kinder. Der Liebe schien es wie dem Geld zu gehen. Ihr Wert sank, je öfter sie beteuert wurde. Verlangen wurde zu Gier. Die Jungen, die in jenen Tagen lieben lernten, übersprangen die Romantik und umarmten den Zynismus, schrieb Haffner. Gut, die ältere Generation glaubte zu allen Zeiten, dass es mit dem Anstand stetig bergab geht. Doch nun waren die Jungen selbst davon überzeugt. Jeder passt zu jedem. Es kommt nicht darauf an. Dieses Mädchen passt zu diesem Jungen ebenso gut wie zum nächsten. Der Dollar steigt. Lassen wir uns fallen. Warum sollten wir stabiler sein als unsere Währung? Millionen von unterernährten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazz-Delirium. So beschrieb Klaus Mann in seinem autobiografischen Buch »Der Wendepunkt« die bekokste Masse der Reichshauptstadt, in die er als 18-Jähriger hinabgetaucht war. Und in Schwabing war es kein Deut besser. Nicht ohne Grund erfand der Urbayer Oskar Maria Graf, der eine Zeit lang rauschende Partys gegen Bezahlung organisierte, das Wort von der Sexualdemokratie. Je schneller das Geld an Wert verlor, umso schneller wurde getanzt. Der ekstatische Tanz auf einer überfüllten Tanzfläche ließ alle Sorgen für den Moment vergessen. Den zur Inflation passenden Tanzstil lieferte der 1920 aufgekommene, nahezu regellose Shimmy, bei dem man ekstatisch Schultern und Hüften schüttelte, sehr heutig wirkend. Man tanzte ihn auf engstem Raum und fasste seinen Partner nicht an. Shimmy konnte man allein in der Masse tanzen. Kritiker sahen in ihm das Ende des Gesellschaftstanzes, ein quirliges Monument der Einsamkeit. Der Tanz kam buchstäblich aus dem leeren Bauch. Inflation, neue Freiheit und Sittenverfall. Otto Dix und Co. sehen die Republik als Großbordell. Zur seelischen Dividende der Inflation gehörte die größere Selbstständigkeit der Frau. Es ist kein Zufall, dass auch dieser emanzipatorische Gewinn auf dem Tanzparkett ausgezahlt wurde. Denn in den großen und kleinen Tanzlokalen sah man nun eine Sorte von Gästen, die zuvor nahezu unbekannt gewesen waren. Frauen ohne Begleitung. Es waren vor allem die jungen Stenotypistinnen und Sekretärinnen, die allein oder mit Freundinnen die Clubs besuchten. Für den konsternierten Beobachter aus kulturell behäbigeren Milieus oder gar aus der Provinz war ein solches Betragen unerhört. Die Grenzen zur Prostitution erschienen ihm fließend. Aus den Provinzen kamen viele Mädchen nach Berlin, die teilhaben wollten am Duft von Freiheit. Wenn auch aus einem festen Gehalt oft so schnell nichts wurde, so wollten sie, wie das berühmte Kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun, wenigstens ein Glanz im Nachtleben werden und es den stolzen, unabhängigen Frauen gleichtun, die ihre eigene Umgebung sind und sich anknipsen können wie elektrische Birnen. Niemand kann ran an sie durch die Strahlen. Sicher spielte bei dem Elan, mit dem junge Frauen die Nacht für sich eroberten, auch das Geld eine Rolle. Es gab so gut wie nichts, bei dem es während der Inflation keine Rolle spielte. Viele von ihnen konnten dank der neuen Büroberufe wenigstens halbwegs auf eigenen Beinen stehen. Jenen aber, die eine solche Selbstständigkeit gar nicht im Sinn hatten und zu heiraten gedachten, machte die Inflation einen Strich durch die Lebensplanung, denn sie ramponierte das Mitgiftsystem. Von der höheren Tochter bis zur einfachen Dienstmagd hatte bis dahin eine möglichst üppige Mitgift als wirtschaftliche Voraussetzung ihrer Heiratsfähigkeit gegolten. Sofern sie über den untersten Standard, die übliche Bett- und Tischwäsche in einer kleinen Truhe hinausging, sparten die Eltern der Braut die Mitgift als Bankguthaben. Auch viele alleinstehende Dienstmädchen hatten alles, was sie erübrigen konnten, gespart, um ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt zu erhöhen. Diese Ersparnisse waren nun so gut wie liquidiert. Die Heiratsperspektive war damit zwar nicht ganz zunichte gemacht, schließlich überstrahlte bisweilen die Liebe die Mittellosigkeit der Braut, aber sie war doch hoffnungsloser geworden. Viele junge Frauen sahen sich auf sich selbst zurückgeworfen und erkannten in dem Verlust des Mitgebens notgedrungen auch emanzipatorische Aspekte. Sie nahmen ihr Glück selbst in die Hand und verhielten sich bei der Partnersuche selbstständiger und offensiver. Ohne Mitgift hatten die Eltern nun erst recht nichts mehr mitzureden. Auch die mit der Mitgift verknüpfte Vorstellung, sich im erotischen Sinne bis zur Hochzeit aufsparen zu müssen, wurde im Zuge der Inflation noch weiter erschüttert. Auch hier galt: Sparen ist sinnlos, denk nicht an morgen. Nur das Heute zählt. So wie die Inflation fast alle sozialen Tendenzen in gegenströmigen Wirbeln von Freisetzungen und neuen Zwängen beschleunigte, gab sie auch der Emanzipation einen fast explosiven Schub. Sportlich gestählt, schlagfertig, von funkelnder Intelligenz, erschien die neue Frau auf der Bühne der gesellschaftlichen Leitbilder. Von den obersten sozialen Schichten herab, wo sie sich die modischen Attribute Tennis spielen, Autofahren, Schreiben leisten konnten, strahlten die rebellischen Töchter wirkmächtig nach unten. Tausendfach besungen und porträtiert in den Illustrierten, beeindruckte die neue Frau auch die Mädchen, die in den Großstädten ihr Geld an den Schreibmaschinen verdienen mussten, und kreierte in vielerlei Erscheinungsformen einen hypermodernen, weit in die Zukunft weisenden Frauentyp, der in der Selbstbestimmung sein Ziel fand. Zu den bedrückenden Seiten der Inflation gehörte der Anstieg der Prostitution. Er hatte mit der Emanzipation nichts zu tun, war aber bestens dazu geeignet, sie in Misskredit zu bringen. Die plötzliche Armut zwang auch Frauen der Oberschicht auf die Straße. Prostitution betreiben jetzt nur Amateurinnen und am helllichten Tag, berichtete Egon Erwin Kisch aus dem Berlin des August 1923. Als ich gestern das Café verließ, sprach mich eine Frau an und erzählte mir, ihr Mann sei Innenarchitekt, habe keine Aufträge und sei krank, ob sie mit mir gehen könne. Ich hatte noch nicht geantwortet, da trat ein Mädchen zwischen uns und wollte die Frau wegstoßen. Ich habe herrliches Haar und einen schönen Körper. Schon die Zeitgenossen verfügten über eine ausufernde Menge an Literatur zur Prostitution in den Inflationsjahren, auch Tipps und Reiseführer. Heute kann man in Mel Gordons »Sündiges Berlin« genau nachvollziehen, in welcher Berliner Straße sich welche Art von Prostituierten anboten. Von den Minderjährigen über die Schwangeren bis zu den Versehrten. Wie viel davon wirklich zutreffend war und wie viel bloß lüsterne Überspitzung damals schon voyeuristischer Sittengemälde, lässt sich schwer auseinanderhalten. Denn dem verständlichen Hang der Zeitgenossen, die Inflation als einen Wertezerfall in jeder Hinsicht wahrzunehmen, bot sich die Prostituierte als Realmetapher an. Links und rechts übertrafen einander im Hohn auf eine Gesellschaft, die sich angeblich selbst verkaufte. In wohl kaum einer Epoche wurden Prostituierte so häufig gemalt wie in der Kunst der Zwischenkriegszeit. Meistens schockierend hässlich. Wie gierige Möwen stöckeln sie durch die Bilder von Otto Dix und George Gross. Fette Kokotten in Begleitung schmierbäuchiger Provinzler. Andere, katzenäugig, mit spitzen Krallen bewehrt, schmiegen sich an ihre schwarzbefrackten Gönner, Schutzbedürftigkeit nur vorspielend. Schnippische Luxuselstern beäugen in den Aquarellen Jeanne Mammens die Tanzfläche auf der Suche nach Beute. Frettchenhafte und schweinsköpfige Gesichter in den Kneipenbildern von Elfriede Lose-Wächtler. Viel Gesellschaftskritik war darin, Hassliebe fürs Hässliche, aber auch unterschwellige Republikverachtung, vor allem bei George Gross, viel Weltekel und Überheblichkeit, enttäuschter Idealismus, aber auch Lust am Abseitigen, die sich im kritischen Gewand versteckte und auslebte. Die Fiesen, das waren immer die anderen, man selbst guckte ja nur. Die Hure wurde zu einer Protagonistin, die aus dem Selbstverständnis der 20er Jahre nicht mehr wegzudenken war. Vielen erschien sie als das zweite Gesicht hinter dem verführerischen Antlitz der neuen Frau. Als große Hure Babylon wurde sie, in Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz oder in Fritz Langs Film Metropolis, zur Inkarnation der Großstadt. Zum Symbol eines in der moralischen Gosse gelandeten Kapitalismus. Der nimmermüde Beobachter des Berliner Nachtlebens, Hans Ostwald, fasste in seiner 1931 herausgegebenen »Sittengeschichte der Inflation« noch einmal Unmengen von Szenen zusammen, die das Bild der verkommenen Zwanziger mitgeprägt hatten. Er beschrieb, wie sich Abend für Abend im Wartesaal des Berliner Bahnhofs Zoo die Nachtbummler trafen, die, von der Sperrstunde überrascht, den angefangenen Abend stilecht ausklingen lassen wollten. In Spitzen- und Seidenkleidern, pelzbesetzten Ballmänteln und im Smoking saß das Amüsierpublikum zwischen den wenigen müden Reisenden, die nicht genug Geld hatten, um die Nacht in einem Hotelbett zu verbringen. Die anderen, Gäste aus Dollarica, aus dem holländischen Guldenland und mit Schmuck behängte Immigrantenfrauen aus Russland, saßen neben Stars aus Bühne und Film, neben frecher Inflationsjugend, zwischen Banklehrlingen und Dollarschiebern. Daneben drängte sich der geschminkte Abhub der Straße, vor allem halbreife Weiblichkeit. Das gab ein lärmendes, schreiendes Bild, wie es in Berlin noch nicht dagewesen war und wie es glücklicherweise wieder verschwunden ist. Ähnelt dieses innerlich völlig verstrickte Durcheinander von Geldgier, Spiel, Lebensgier und leichtfertigem Genuss nicht aufs Haar den Bildern des Nachtlebens, die Otto Dix und George Gross malten? Und wie um den Dixschen Kosmos komplett zu machen, gesellt sich auch der unvermeidlich zum Stereotyp gehörende Krüppel dazu, wenn Hans Ostwald fortfährt? Während man unter den Stadtbahnbogen weiter tobte, standen draußen auf der Straße die Kriegskrüppel und boten Streichhölzer oder Schnürsenkel an. Armselige Winkeldirnen strichen herum, die selbst um die Preisgabe ihres Körpers damals nicht den Unterhalt für den nächsten Tag erschwingen konnten. Der Abscheu, den viele Deutsche beim Anblick ihres tosenden Nachtlebens und Amüsierbetriebs verspürten, hing auch mit der zweifelhaften Macht der Devisen zusammen. Für Briten, Amerikaner oder Franzosen wurde Deutschland für viele Monate ein Discountmarkt der Prostitution. Manche kamen eigens wegen des Nachtlebens her, zumal Amerikaner, die zu Hause die strengen Regeln der Prohibition kannten. Andere kauften das billige Vergnügen nebenbei, nachdem sie am Tage geschäftliche Dinge erledigt hatten. Deutschland stand zum Ausverkauf, in jeder Hinsicht, so empfanden es viele entsetzte Beobachter. Ganze Scharen von ausländischen Einkäufern waren unterwegs, um im großen Stil Waren aufzukaufen und auszuführen. Die Berliner Vossische Zeitung, die Ausgabe kostete im Oktober 1923 5 Millionen Mark, versammelte in der Rubrik »Deutscher Ausfuhrhandel« über 2 Seiten hinweg Kleinanzeigen, die sich an ausländische Importeure richteten. Alphabetisch nach Erzeugnissen sortiert, von A wie Abziehbilder bis Z wie Zeitschaltuhren. Ausländer, die sich zu Hause höchstens eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand leisten konnten, wurden mit der Ankunft am Berliner Anhalter Bahnhof zu Milliardären und mieteten im Hotel Excelsior ganze Zimmerfluchten. Die Zeitungen überschlugen sich mit drastischen Darstellungen ihres Wonnelebens. Täglich Prunkfeste, Gelage, Maskeraden, Bälle, Redouten, auf denen die mitgebrachten Damen ihre billig erworbenen Perlen und Pelze spazieren trügen. Der Wiener Journalist Alfred Polgar, Feuilletonchef des Linksliberalen Der Neue Tag, berichtete aus Berlin seinen Lesern, wie schlecht sich die Fremden benahmen. So sei ein Amerikaner im Speisesaal eines Berliner Luxushotels während des Frühstücks seiner Angewohnheit nachgegangen, Eierschaum zu schlagen, und zwar provozierend laut. 10, 20 Minuten. Laut klappert der Löffel an den Teller. Der Raum bebt vom Lärm. Und bleich ducken sich die Eingeborenen. Es ist ihnen, als dröhne der Siegesschall über ihren Häuptern. Gedemütigt malte man sich aus, wie die Ausländer an üppig gedeckten Tafeln schlemmten, sich mit teuerstem Champagner betranken und danach mit den arbeitslos gewordenen Stenotypistinnen vergnügten, die nun Valuta-Mädchen hießen. Der Strudel der Abwertung schien alles mit sich zu reißen, was einmal lieb und teuer gewesen war. Treu und Glauben, Moral, Mitgift, Unschuld, Ehre. Alles ging den Abfluss der Zeit herunter. In Trance und Ekstase, im wilden Geschüttel des Chemie, in endlosen Kolonnen absurd gewordener Nullen schien Deutschland wie eine überhitzte Dampfmaschine aufs Ende zuzurasen. Und stand mit einem Mal still. Die Wende. 20 Pfennig gleich 120 Milliarden Mark. Im November 1923 war Schluss mit der Inflation. Nicht von heute auf morgen und nicht so effektvoll inszeniert wie die Währungsreform von 1948, 25 Jahre später. Aber auch ihre Vorgängerin von 1923 war wirkungsvoll, hielt den Untergang überraschend schnell auf. Beschlossen wurde sie vom 2. Kabinett unter Kanzler Gustav Stresemann, der inzwischen 9. Regierung der Weimarer Republik. Einer der Ingenieure der Geldreform war der ehemalige Bankdirektor Chalmar Schacht, der im November 1923 zum Reichswährungskommissar ernannt wurde, wenig später zum Direktor der Reichsbank. Mit der Gründung einer zweiten Währungsbank, der Rentenbank, legte sich die Regierung wohlweislich selbst eine Zwangsjacke an. Fortan konnten sich Reichsbank und Rentenbank als oberste Finanzaufsicht den Wünschen der Minister nach neu gedrucktem Geld widersetzen. Die sogenannte Rentenmark wurde erstmals am 15. November ausgegeben. Die Einzelausgabe des Berliner Tageblatts kostete an diesem Tag 50 Milliarden Mark. 2 Tage später war das Blatt mehr als doppelt so teuer. Die entscheidende Neuerung war aber eine andere. Oben auf Seite 1 der Tageszeitung, Dort, wo immer ihr Preis stand, war nun eine zweite Zahl zu sehen. Einzelnummer 20 Pfennig gleich 120 Milliarden Mark. Eine Sensation. Deutsches Geld so stabil wie Dollar und Cent. Noch war das wenig mehr als eine Behauptung, eine Hoffnung. Aber sie sollte sich erfüllen. Das ganze Geheimnis der Rentenmark war ihre Seltenheit, ihr begrenztes Vorkommen, streng gehütet von der neuen Rentenbank. Die Rentenmark fußte auf einer ideell angenommenen Hypothek auf den deutschen Grundbesitz in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Das war eine schwer durchschaubare Deckung, aber allein die Versicherung, dass die Geldmenge begrenzt sei und vom staatsfernen Rentenbankvorstand kontrolliert werde, sorgte allmählich für ein Minimum an Vertrauen, ohne dass keine Volkswirtschaft gedeihen kann. Das Vertrauen stellte sich ein, obwohl das Ende der Inflation für die meisten Deutschen genauso wenig zu begreifen war wie ihre Entstehung. Es war ein Vertrauen auf Kredit von der Not geliehen. Um die allgemeine Verunsicherung tiefgreifend zu lindern, würde das wohl kaum reichen. Am 20. November 1923 wurde der feste Wechselkurs bekannt gegeben. Für 1 Billion Papiermark bekamen die Deutschen 1 Rentenmark. Die glatte Zahl verrät die Willkür der Maßnahme. Man wollte den Leuten das Rechnen erleichtern. Man musste von der alten Währung nur 12 Nullen streichen und hatte den Betrag in der Mark der neuen Zeit. Damit war klar, was die meisten längst wussten. Sie waren arm und konnten ihr altes Geldvermögen in der Pfeife rauchen. Der freie Fall aber schien angehalten. Von nun an musste man wieder lernen, mit kleinen Summen zu rechnen und sogar den Pfennig zu achten. Das Rechnen wurde einfacher, dafür wurde es schwerer, die politische Situation im Blick zu behalten. Die Sozialdemokraten gingen aus der Reichstagswahl im Dezember 1924 mit 26% der Stimmen zwar noch immer als stärkste Partei hervor, landeten aber bei der Regierungsbildung dennoch in der Opposition. Ein bürgerlicher Rechtsblock unter Beteiligung der ultrakonservativen Deutschnationalen Volkspartei, DNVP, stellte die Regierung. Das Wahlergebnis spiegelte die realen Kräfteverschiebungen. Dass nun die Banker im Zuge der Geldreform deutlich mehr Macht über die Regierung gewonnen hatten, signalisierte eine Verlagerung der politischen Gewichte zugunsten der alten Eliten. Diese setzten einen harten Sparkurs durch. Viele Staatsbedienstete wurden entlassen, sozialpolitische Ausgaben gekürzt. Es dauerte noch ein paar Monate, bis sich die Wirtschaft in einem für alle ersichtlichen Maße erholte. Politisch stabilisierte sich die Republik dennoch, allerdings auf einem noch immer chaotischen Niveau. In München war im November 1923 der Hitlerputsch niedergeschlagen worden, der trotz seiner 20 Todesopfer noch etwas folkloristisch wirkte, so bierselig, wie er begonnen hatte im rauchgeschwängerten Bürgerbräukeller und mit Hitlers Aufruf zum Marsch gegen das Sündenbabel Berlin, der nur Stunden später von der Polizei am Odeonsplatz gestoppt worden war. Im Rest des Reiches legte sich die Aufregung schon nach einem Tag, und der Münchner Krawall schien nur einer unter vielen Unruhen zu sein. Einen Monat zuvor waren die Putschversuche in Thüringen und Sachsen von kommunistischer Seite gekommen, die ihren Plan Deutscher Oktober verfolgte. In Sachsen konnte ein Umsturz nur verhindert werden, indem die Reichsregierung die Macht an sich riss, den Ausnahmezustand ausrief und die Landesregierung gewaltsam ihres Amtes enthob. Trotz solcher Wirren hatte es Gustav Stresemann, für 3,5 Monate Reichskanzler seit August 1923, tatsächlich geschafft, den Staat in dieser kurzen Zeit heil in die Startphase der Währungsreform zu bringen. Der Hauptgrund für diese Leistung war sein außenpolitisches Talent. Denn die Währungsreform war nur möglich durch eine Wende im Verhältnis zu den Siegermächten. Stresemann überzeugte die Mehrheit der Deutschen, den passiven Widerstand gegen die Ruhrbesetzung aufzugeben. Er rang ihnen die Duldung seiner Absicht ab, mit den Franzosen das Gespräch zu suchen. Umgekehrt gewann er bei den Franzosen Gehör für die Bitte, die Reparationsforderungen auf ein halbwegs realistisches Maß zu reduzieren. Mit dem Verzicht der Siegermächte auf unerfüllbare Forderungen erhöhte sich in Deutschland die Bereitschaft, rational zu wirtschaften und damit die Chance, durch drastische Sparmaßnahmen die Inflationsspirale durchbrechen zu können. Auch wenn Stresemann nur diese wenigen turbulenten Monate Reichskanzler war, in den folgenden Kabinetten blieb er Außenminister. Er war eine markante, unvergessliche Erscheinung. Irritierend groß, seine etwas starr wirkenden Augen, bullig und dennoch empfindsam seine Gestalt. Der Laubfrosch, wie der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger ihn nannte, wurde zum Gesicht eines neuen, zum Frieden bereiten Deutschland. Von den Rechtsextremen als willfähriger Erfüllungspolitiker gehasst, bot er sich den weniger Verbohrten als einer der ganz wenigen Integrationsfiguren an, über die die Republik verfügte. Stresemann, Sohn eines Berliner Boudikas, der einen kleinen Weißbierhandel betrieb, war nach seiner Dissertation über die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts rasch als Verbandsvertreter der Schokoladenindustrie aufgestiegen und als gewiefter politischer Taktiker aufgetreten, der zudem als Redner zu fesseln verstand. Nach dem Krieg bald Vorsitzender der liberalen Deutschen Volkspartei wurde Stresemann ein Meister im Schmieden von Koalitionen. Einer Kunst, die von den meisten Deutschen eher verachtet wurde, obwohl sie angesichts der zersplitterten Mehrheitsverhältnisse dringend benötigt wurde. Unter Prinzipienreitern galt Kompromissbereitschaft nicht als Tugend, sondern als Schwäche. Stresemann hingegen machte sie zu seiner Leidenschaft. Persönlich eher konservativ, zählte er zu den Vernunftrepublikanern, die dem Pluralismus viel abgewannen, auch wenn ihr Herz eher für die Monarchie schlug. Elegant und pragmatisch wie seine Kleidung waren seine Kommunikationsformen. Der Stresemann genannte Look, gestreifte Hose, schwarzes Jackett, Weste, hochgeschlagener Hemdkragen, ersetzte den abendlichen Wechsel zwischen Büroanzug und festlichem Kött. Man konnte gleich vom Amt zum Empfang eilen. Stresemann liebte es, festgefahrene Fronten aufzulösen, indem er sich in einen Gegenspieler hineinversetzte, dessen Sichtweise teilte und mit der eigenen abglich. Für die Militaristen galt schon das als Hochverrat. Stresemann lavierte zwischen den Fronten und verstand es, sich gegensätzlichen Kräften als Verbündeter darzustellen. Das ging nicht immer gut, aber ihm gelang es, Vertrauen zurückzugewinnen, den Würgegriff des Versailler Vertrags zu lockern und Deutschland auf die diplomatische Bühne zurückzuholen. Gedankt wurde es ihm nur von wenigen. Seiner Partei gegenüber erklärte er: »Ich habe die Empfindung, dass wir Deutsche zu wenig oder kein Verständnis haben für das, was der Franzose die schöne Geste nennt. Das ist uns überhaupt nicht eigen und das schadet uns außenpolitisch ganz ungemein. Wir können nicht höflich und liebenswürdig sein, ohne im eigenen Volk sofort angegrobst zu werden. Wir können nicht Weltpolitik treiben mit der Idee, es soll sich keiner mit den Kerlen irgendwie zusammensetzen.« Erst als er 1929 an einem Schlaganfall starb, wurde die Lücke deutlich, die da gerissen war. »Mehr als ein Verlust, ein Unglück«, titelte die Vossische Zeitung und trauerte auf 4 Seiten. Stresemann verkörperte die kommunikativen Tugenden, die der Weimarer Republik auf bedrohliche Weise fehlten. Insofern war er eine Ausnahmeerscheinung, ein einsamer Mann, wie der Historiker Arthur Rosenberg mit Recht sagte, der weder eine Seilschaft noch eine Massenorganisation hinter sich hatte und dem seine unaufhörlich nach rechts driftende Partei die Unterstützung immer mehr entzog. Dennoch schaffte er es, die entscheidenden Weichen für Deutschlands Konsolidierung zu stellen. Mit dem Dawes-Plan, benannt nach dem amerikanischen Vorsitzenden der Internationalen Reparationskommission, vereinbarten die Siegermächte mit Deutschland einen moderateren Zahlungsplan für die Reparationen, der die Rückkehr Deutschlands in den Kreis der kreditwürdigen und stabilen Nationen ermöglichte. Die Franzosen zogen aus dem Rheinland ab, nach und nach kehrten die ausländischen Investoren zurück und engagierten sich wieder in langfristigen Geschäften. Die provisorische Rentenmark konnte aufgegeben und durch die nun auf Gold und Devisen gestützte Reichsmark abgelöst werden. Ab Mitte 1924 boomte die Wirtschaft wieder, ab 1925 sogar mit unglaublicher Kraft. Deutschland wurde Mitglied des Völkerbunds. Stresemann erhielt gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Aristide Briand 1926 den Friedensnobelpreis. Man raste wieder, nun aber aufwärts. Mit dem Ende der Inflation startete die Republik in eine Phase der Prosperität. Die Spanne von 1924 bis 1929 bildet den Kern dessen, was heute in aller Welt als Roaring Twenties, Année Folle oder eben als Goldene Zwanziger berühmt ist. Ihre Turbulenzen waren ein Phänomen der gesamten westlichen Welt, bildeten aber in Deutschland eine ganz besondere Blüte, einen Mythos, der nicht nur des schrecklichen Endes wegen immer neu erzählt und befragt wird. Was würde es bringen, das neue Geld, die neue Zeit? Das Berliner Tageblatt zog zu Silvester 1924, als es bereits spürbar aufwärts ging, eine vorläufige Bilanz des Aufschwungs. Ungefähr 50% des Möglichen seien schon erreicht, schrieb der Leitartikler Erich Dombrowski. 50% der Vorkriegsleistung, 50% des Exports, 50% der Handelstonnage. Und es gehe rasch weiter voran. Der deutsche Geist hat durch das Zeppelin-Wunder, das Amerika überraschte, und durch das Rotorschiff, das die Umwälzung der gesamten Energieverwertung ankündigt, große technische Eroberungen in der ganzen Welt gemacht. Aber das alles genüge nicht. Der Artikel schloss mit den rätselhaften Worten: Wichtiger sind moralische Eroberungen in der Welt. Damit fängt man am besten zu Hause an. Moralische Eroberungen? Das liberale Tageblatt sah die junge Republik in einem moralischen Vakuum. Leitartikler Dombrowski fürchtete vor allem, mit dem Erstarken der konservativen Kräfte könne sich der Klassenkampf wieder verschärfen. Und zwar durch ungehemmten Egoismus von oben. Zitternd vor Erregung würden die Junker und Großkapitalisten nach der Macht greifen. Das Portemonnaie der Großagrarier und Schwerindustriellen, das nach der Inflation schmal geworden ist, versucht sich wieder auf Kosten der übrigen Volksteile zu füllen. Aus dem Beitrag sprach die Sorge der liberalen Kräfte, nach dem Ende der Großen Koalition von SPD und Zentrumspartei könnte die schmale Schicht staatsloyaler Bürger in den Konflikten zwischen Kapital und Arbeit zerrieben werden. Der Begriff moralische Eroberung stand aber noch für mehr. Die Inflation hatte im Daseinsgefühl der Menschen ein leeres, unsicheres Terrain hinterlassen, das neu erkundet, vermessen oder eben erobert werden musste. Das fühlten viele, nur jeder anders. Womit war dieses Vakuum zu füllen? Heilslehren hatten Hochkonjunktur. Obskure Thesen und Verschwörungstheorien machten sich breit. Die Wahrsagerei boomte, die Psychokinese und die Esoterik. Immer neue Fimmel erschienen am Horizont und versprachen große Wunder von kleinen Dingen. Einige erwarteten sich vom internationalen Briefmarkensammeln immerwährenden Frieden, andere stritten erbittert für eine Reform der Kurzschrift, die das Verständnis von Zweckmäßigkeit revolutionieren würde. Religionen aus dem fernen Osten wurden studiert, Wanderprediger zogen über Land und riefen zur Umkehr auf, zum Nacktbaden, zur völkischen Wiedergeburt, zur Revolution der Seele, zum Kräuterverzehr und zur Wiederbesinnung auf das innere Germanentum. Inflationsheilige wie Friedrich Muck Lamberti, der Messias von Thüringen, der Tausende von jungen Anhängern in seiner neuen Schar sammelte, zogen wie der Rattenfänger von Hameln von Kleinstadt zu Kleinstadt, überall ihr Lager aufschlagend. Muck Lamberti führte eine riesige Wanderkommune an, die Kunsthandwerk und freie Liebe betrieb und es zu enormer Publizität brachte. Sein Kollege Louis Häusser, der Heiland von Bönnigheim, beschimpfte seine sündigen Anhänger als wandelnde Abortgruben und modernde Aashäuser. Los wurde er sie trotzdem nicht. Robert Musil diagnostizierte ein beflügelndes Fieber als Zeitsymptom, das weltverbessernde Affekte und Erwartungen euphorisch steigerte. Durch das Gewirr von Glauben ging damals etwas hindurch, wie wenn viele Bäume sich in einem Wind bewegen. Ein Sekten- und besserer Geist. Das selige Gewissen eines Auf- und Anbruchs, eine kleine Wiedergeburt und Reformation, wie nur die besten Zeiten es kennen. Und wenn man damals in die Welt eintrat, fühlte man schon an der ersten Ecke den Hauch des Geistes um die Wangen. Der Sturz des Geldwerts ins Bodenlose hatte die letzten Sicherheiten davongefegt, die nach der Abdankung des Kaisers und der Umwälzung der alten Welt geblieben waren. Jede Tradition war mit einem Fragezeichen behaftet. Nichts bot Halt, außer der Hoffnung, die man mit der Zukunft und den großen Plänen verband. Von Gewissheiten ungebremst wurden Missempfindungen wie Glücksgefühle hemmungslos überdramatisiert. Zerstörungslust und Höhenrausch lagen dicht beieinander. Die alte Welt ist morsch, sie knackt in allen Fugen. Ich will helfen, sie kaputt zu machen. Ich glaube an das neue Leben. Ich will helfen, es aufzubauen, jubelte die Tänzerin Valeska Gerd. Und wie machte sie das? Sie tanzte, so grotesk, wie es noch niemand gesehen hatte. Auch das galt als Beitrag zur Zeitenwende. Valeska Gerd tanzt die Ungeborenheit heutiger Tage, das Wilde, Fantastische und die übertriebene Sensitivität, schrieb ein begeisterter Kritiker in Sport im Bild. Eine tiefgreifende Renovierungslust bewegte die Deutschen. Sie erfasste alle Bereiche, richtete sich auf die Reform der Abfallwirtschaft ebenso wie auf die Erneuerung der Erkenntniskritik. Alles musste auf den Prüfstand, auch die Strukturen des Denkens und Fühlens selbst, der Begriffe, der Vernunft. Von den Barfußpropheten über die religiöse Inbrunst der Bauhäusler, von den grundstürzenden Herausforderungen der Psychologie und Atomphysik bis zu den logischen Abgründen in den Philosophien Ludwig Wittgensteins und Martin Heideggers lebte der Impetus äußerster Radikalität. Die Welt neu denken oder gleich einreißen. Der Publizist Wolfram Eilenberger bezeichnete Heidegger treffend als begriffliche Abrissbirne. Heidegger war einer von vielen mit dieser Werf. Das nächste Kapitel, das von Abriss und Neubau handelt, wird es zeigen. Machtvoll ging es aufwärts 1925. Die Verunsicherung aber blieb. Wie mit einem Radiergummi hatte sich die Inflation über die inneren Traditionsbestände hergemacht, hatte die überkommenen Gewissheiten in den Menschen ausgelöscht und ihre gesammelten Erfahrungsschätze liquidiert. Indem sie einen Großteil ihrer Identität lädierte, schuf sie Platz für die diversen Konzepte des neuen Menschen. Was immer man sich darunter vorstellen mochte, man war frei, ihn nach Gusto zu formulieren und zurechtzuträumen. Gegen die kühnsten Visionen gab es kaum skeptischen Widerstand aus den verunsicherten Erfahrungsspeichern. Die Dekade gehörte der Jugend, dem Übermut, den Bedenkenlosen. Sie hatten in der Inflation ihren Schnitt gemacht. Nicht die Alten mit ihren traditionellen Tugenden wie Vorsicht und Sparsamkeit. Während alles im Kurs wieder stieg, blieb ausgerechnet der Wert der Erfahrung gering. Auf sich mochte der Mensch sich nicht mehr verlassen, aber etwas anderes hatte er nicht. Als Walter Benjamin 1933 auf diese Jahre zurückblickte, kleidete er den wichtigsten Besitz, über den der Mensch verfügt, in die Sprache der Börse. Die Erfahrung ist im Kurse gefallen, und das in einer Generation, die 1914 bis 1918 eine der ungeheuersten Erfahrungen der Weltgeschichte gemacht hat. Vielleicht ist das nicht so merkwürdig, wie das scheint, denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch den Hunger, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken. Und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche Menschenkörper. So gebrechlich und doch heroisch, so pseudo-demütig und pseudo-bescheiden, Als Projektionsfigur einer mal düster, mal hell heraufziehenden Zukunft malten ihn die Künstler der neuen Sachlichkeit, erträumten ihn die Kommunisten, erdachten ihn die Technokraten und fetischisierten ihn die Rassisten. Der neue Mensch wurde zur fixen Idee, immer neu eingekleidet, immer neu ausstaffiert. Und dauernd zog er sich wieder aus. Das Nacktturnen wurde Mode, der Nackttanz, die Leibesübung in freier Natur. Beseelt vom Willen zur Nüchternheit, von allem Dekor entkleidet, wollte der moderne Mensch sich spüren in seiner anfälligen Körperlichkeit. Das Sitzmöbel, das diesem Daseinsgefühl exakt entsprach, sollte bald erfunden werden. Der Freischwinger wurde zum Symbol der Epoche. Kapitel 3: Extremes Wohnen. Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei. Der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen, kommenden Glaubens. Walter Gropius, Bauhaus-Manifest 1919. Im Bauhaus-Haus. Tod allem Muffigen, rief der Architekt Bruno Taut 1920. Da war der 40-Jährige noch nicht der berühmte Erbauer Berliner Großsiedlungsprojekte, aber eine Gartenstadt für einfache Leute in Magdeburg und die Tuschkastensiedlung in Berlin, so genannt wegen ihrer kräftigen Farbigkeit, hatte er bereits errichten können. Bruno Taut hatte Größeres vor, doch noch musste er zwischendurch mit Nebenjobs Geld verdienen, mit Bühnenbildern etwa oder der Herausgabe der Zeitschrift Frühlicht. Dort propagierte er, wie eingangs erwähnt, Visionen des neuen Bauens. Im Frühlicht ließ er seinem revolutionären Elan 1920 freien Lauf. Weg mit den Sauertöpfen, den Tran- und Trauerklößen, den Stirnrunzelnden, den immer Wichtigen. Weg mit den Grabstein- und Friedhofsfassaden vor vierstöckigen Trödel- und Schacherbuden. Zerschmeißt die Muschelkalksteinsäulen in dorisch, ionisch und korinthisch, zertrümmert die Puppenwitze. Heute würde man das Hate Speech nennen. Mit talibanischem Furor war sie gegen die historistischen Gründerzeitfassaden gerichtet, die mit ihrem reichen Stuckbesatz den Puppenwitzen das Gesicht der damaligen Städte prägten. Taut wollte sie lieber heute als morgen von den Wänden schlagen. Runter mit der Vornehmheit der Sandsteine und Spiegelscheiben, in Scherben der Marmor- und Edelholzkram, auf den Müllhaufen mit dem Plunder. Das Denken, das zu solcher Scheußlichkeit geführt habe, wünschte er sich gleich mit auf den Müll. Oh, unsere Begriffe! Raum, Heimat, Stil, pfui Teufel, wie stinken die Begriffe! Zersetzt sie, löst sie auf, nichts soll übrig bleiben. Jagt ihre Schulen auseinander, die Professorenperücken sollen fliegen, wir wollen mit ihnen Fangball spielen. Tod allem Muffigen, tod allem, was Titel, Würde, Autorität heißt. Wem fällt da nicht der Slogan der antiautoritären Revolte von 1968 ein, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren? Solle aber niemand sagen, Bruno Taut und seine Mitstreiter hätten nicht auch das Positive im Sinn gehabt. Das Traktat endete mit vielen Hochrufen. In der Ferne glänzt unser Morgen. Hoch das Durchsichtige, Klare. Hoch die Reinheit. Hoch der Kristall. Und hoch und immer höher das Fließende, Grazile, Kantige, Funkelnde, Blitzende, Leichte. Hoch das ewige Bauen. Bruno Taut im Rausch. Taut, eigentlich ein Mann von Maß und Mitte, der große Architektur für kleine Leute bauen wollte und, anders als viele seiner Parteigänger des neuen Bauens, durchaus Rücksicht nehmen konnte auf vermeintlich kleinbürgerliche Gemütlichkeitsbedürfnisse, sah sich mit der Spitzhacke an vorderster Front eines historischen Kampfes um baukünstlerische Wahrhaftigkeit. Im Aufwind einer Himmelfahrt, in der es blitzt und funkelt wie zu Pfingsten. Das Neue sollte als das Ewige in die Welt kommen, entschlackt, rein, befreit von allem überflüssigen Dekor. Auch der Funktionalismus des Bauhauses wurde mit religiöser Inbrunst vorgetragen. 1919, ein Jahr nach Kriegsende, formulierte der Architekt Walter Gropius, unterstützt vom Maler Lionel Feininger, das Gründungsmanifest des Bauhauses. Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen, kommenden Glaubens. Von Grund auf neu denken. Ohne diesen elementaren Radikalismus so vieler Neuerungsbewegungen der 20er Jahre machte es auch Gropius nicht. Sein Aufruf zur Gründung einer neuartigen Lerngemeinschaft zündete. In vielen Zeitungen nachgedruckt folgten ihm Maler, Architekten, Bildhauer, Designer, Typografen und Fotografen. Namhafte Künstler, die nicht vom Katheder herab lehren, sondern gemeinsam mit ihren Schülern in Werkstätten die Zukunft gestalten wollten. Johannes Itten, Gerhard Marx, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, später folgten Laszlo Maulenács, Josef Albers und viele andere. Es ging ihnen nicht allein um eine klar gestaltete Lampe oder einen zeitgemäßen Sessel, sondern um eine Erneuerung der Lebensformen, entwickelt aus einer Gemeinschaft heraus, die dazu fast so intensiv zusammenleben wollte wie eine Kommune. Ihr Sendungsbewusstsein war offensiv, ihr Themenfeld allumfassend. Es ging ihnen um den gesamten Bau, vom Ganzen bis zum kleinsten Detail, verstanden als Einheit, vom Grundriss bis hin zu den Türgriffen, den Kaffeetassen und sogar dem Schachspiel, das auf dem schlichten Tisch stand. Alles war reduziert auf seine elementare Funktion. Der Springer des Bauhaus-Schachspiels war kein prächtig geschnitztes Pferd mehr, sondern ein Winkelklötzchen, das augenfällig anzeigte, welche Züge damit zu machen waren. Nach vorn und im rechten Winkel zur Seite gehen. Der Läufer war kein schlanker Bote, sondern ein Klötzchen X, das seine diagonalen Wege darstellte. Reduziert auf das geometrische Destillat ihrer Gangart, desavouierten die Bauhaus-Schachfiguren eine jahrhundertealte Geschichte kostbarer Schnitzfiguren als Schnickschnack. Das Erhabene sei immer einfach. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Künsten war im Bauhaus viel mehr als das, was wir heute interdisziplinär nennen. Die Bauhäusler strebten nach geistiger Einheit, basierend auf einem gemeinsamen Verständnis von gutem Handwerk und der Bereitschaft zur wechselseitigen Beeinflussung und Kritik. So arbeiteten so grundverschiedene Typen wie der ironische Träumer Paul Klee, der Werbegrafiker Herbert Bayer, der esoterische Farbendogmatiker Johannes Itten und der Tanzmaschinist Oskar Schlemmer an einer gemeinsamen Sache. Die einzelnen Künste sollten aus ihrer vereinsamten Abgeschiedenheit in den Schoß der allumfassenden Baukunst zurückfinden. Die Aussicht, in einer Schüler-Lehrer-Gemeinschaft dem Geist des Neuen möglichst nahe zu kommen und die Gewissheit, nirgends besser als zusammen die Zeitenwende mitgestalten zu können, ließ all diese gestandenen Künstler aus den Sphären ihrer bisherigen Existenz ausbrechen und in Weimar zusammenfinden. Die Stadt stand ihnen offen, weil die im Krieg geschlossene Kunstakademie und die Kunstgewerbeschule, die schon unter Leitung Henry van de Veldes der Avantgarde verpflichtet war, neu belebt werden sollten. Der Einheitsgedanke hatte geradezu heilsgeschichtliche Züge. Die Feininger Zeichnung, die das Bauhaus-Manifest von 1919 ziert, zeigt eine Kirche inmitten eines Strahlengewitters von Strichen und Sternen. Der Zukunftsdom als Kathedrale von Gedankenblitzen. Der Bauhausgedanke sehnte sich, trotz aller Zukunftsfreudigkeit, auch zurück, und zwar in eine vorbürgerliche Zeit, in der die größten Bauprojekte gemeinschaftlich von den besten Handwerkern und Künstlern bewältigt wurden. So wie die mittelalterliche Bauhütte, die die Iren zum frommen Zweck des Dombaus versammelt hatte, sollten nun gleichgesinnte Werkleute zusammenkommen, um in Lebens- und Arbeitsgemeinschaften den Freiheitsdom der Zukunft vorzubereiten. So hoch der Ton, so nüchtern das Ergebnis. Dass der Freiheitsdom am Ende sehr kubisch ausfiel, Ziemlich nackt und auf den ersten Blick zumindest recht abwechslungsarm ist nur konsequent. Aus der Maxime von Grund auf neu zu denken folgte eine Rückbesinnung auf die Grundformen des Gestaltens. Das konnte, wenn es gelang, durchaus atemberaubend sein. Das Haus am Horn, die MT8-Leuchte von Wilhelm Wagenfeld, die silberne Teekanne von Marianne Brandt oder die Satztische von Josef Albers waren quintessentiell. In ihrer Schlichtheit gingen sie zu Herzen, bezauberten durch Reduktion, Balance und Harmonie. Redakteuren des Uhu fiel, als sie einen neusachlichen Stuhl der Brüder Rasch vorstellten, nicht von ungefähr ein Gedicht von Christian Morgenstern ein. »Wenn ich sitze, möchte ich nicht sitzen, wie mein Sitzfleisch möchte, sondern wie mein Sitzgeist sich, säße er, den Stuhl sich flöchte.« Die mit Recht in Erinnerung gebliebenen besten Bauhausstücke wirken geradezu beseelt, trotz ihrer asketischen Kühle spirituell aufgeladen. Immer kühnere Gestaltungsmittel waren Gropius' Ziel, um die Erdenträgheit im Bau in Wirkung und Erscheinung schwebend zu überwinden. Der platte Funktionalist, den seine Feinde in ihm sahen, würde wohl kaum so reden. Am Bauhaus war man hypermodern und mystisch zugleich. Unterzog sich Diäten mit isländisch Moos, Pudding und Knoblauch-Kaltschale, hielt gemeinsam Atemübungen ab und führte rituelle Nacktänze auf den Ilmwiesen auf. Johannes Itten zum Beispiel, Meister der ersten Stunde, eine kahlköpfige Mönchsgestalt von schier tibetischem Format, war ein Anhänger des Mazdaznan, einer zarathustrisch-christlich-hinduistischen Mischreligion, die in der Lebensreformbewegung zahlreiche Anhänger fand und auch in Weimar auf fruchtbaren Boden gefallen war. Lustfeindlich waren die Bauhäusler nicht. Ihre Feste waren legendär und wurden mit großem Aufwand zelebriert. War man in den armen Nachkriegsjahren in der Bauhausmensa nicht satt geworden, schob man häufig nach dem Essen die Tische zusammen, um sich den Hunger mit Tanzen zu vertreiben. Oft lag man ungezwungen zusammen. Das Bauhausarchiv ist voller Fotos, die von einer fast hippiesken Ausgelassenheit zeugen. Dieses Treiben war den konservativen Bürgern Weimars, die ihren Stolz auf die schöne Stadt ganz aus der ruhmreichen Vergangenheit zogen, ein Dorn im Auge. Es häuften sich Sticheleien in der lokalen Presse, tätliche Angriffe auf Studenten und Polizeiaktionen wegen angeblich unzüchtiger Vorkommnisse. Rechtsradikale Agitatoren hetzten die Handwerker auf, indem sie behaupteten, das Bauhaus wolle sie durch industriellen Serienbau um die knappen Aufträge bringen. 1925 gelang es nach zahllosen Querelen der neuen, nun rechtsorientierten Thüringer Landesregierung, das Bauhaus zu vertreiben. Der Lehrkörper und die Studenten zogen ins sozialdemokratisch regierte Dessau. Innerhalb von nur 15 Monaten entstanden dort das neue, heute weltbekannte Schulgebäude und die benachbarten Meisterhäuser. Konflikte zwischen den eigenwilligen Charakteren blieben nicht aus, vor allem zwischen dem esoterischen Bohème-Mönch Itten und dem Rationalisten Gropius krachte es. Neben mentalen Differenzen ging es um politische Konsequenzen. Gropius sah seine Bemühungen um das Vertrauen der Öffentlichkeit durch das freakige Gebaren Ittens gefährdet. Nach der Trennung von ihm wurde das Haus technik- und marketingorientierter, das Libertäre aber blieb, nach außen zumindest. Noch immer zog das Bauhaus viele zukunftshungrige Frauen in der Erwartung an, dass hier mit der Gleichberechtigung ernst gemacht werde. Anfangs waren sogar mehr Frauen als Männer eingeschrieben. Walter Gropius hatte das allerdings überhaupt nicht gepasst. Er fürchtete, der hohe Frauenanteil könnte dem Ruf der Kunstschule schaden und die verbreiteten Vorurteile, beim Bauhaus handle es sich um ein bolschewistisches Tollhaus, noch bestärken. Aus Angst vor den Vorbehalten seiner Geldgeber drückte er den Frauenanteil per Erlass auf maximal ein Drittel herunter. Aber es war nicht nur der Druck von außen. Viele Bauhausmänner trauten den Frauen keine herausragenden Leistungen zu. Und wenn sie sich einstellten, neideten sie ihnen den Erfolg umso mehr. Studentinnen schob man am liebsten in die Fotoklasse oder in die Weberei ab. Berühmt wurde Oskar Schlemmers Mobbingvers: Wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt und sei es nur zum Zeitvertreib. Vielleicht auch aus Trotz entwickelte sich die Bauhausweberei zu einer der innovativsten Bauhaussparten, auf jeden Fall aber zur lukrativsten. Gunther Stölzel stieg binnen weniger Jahre von der Studentin zur Leiterin der Weberei auf. Mit ihren Gobelins und Decken, die geometrische Farbflächen zu faszinierenden Textillandschaften verwebten, verhalf sie dem Bauhaus zu einem ökonomischen Erfolg, der sein Überleben sicherte. Offiziell gedankt wurde ihr das nie. Friedel Dicker entwickelte eine Vielzahl bekannter Bauhausmöbel und später eine besonders kinderanimierende Architektur für Tagesstätten. Kat Both entwarf preiswerte Kleinstwohnungen zur Linderung der Wohnungsnot. Michiko Yamawaki brachte eine ganz genreuntypische Strenge ins Metier der Collage. Grete Stern trug wesentlich zur Erneuerung der Werbegrafik und Werbefotografie bei. Und Marianne Brandt erzielte posthum mit ihrer Teekanne den höchsten Preis, der je für ein kleines Bauhausobjekt gezahlt wurde. $361.000 bei Sotheby's. Alma Buscher entwickelte viele Möbel für das Haus am Horn, das 1923 existenzielle Bedeutung für die Schule erlangte, stand es doch im Mittelpunkt der vielbeachteten ersten Bauhaus-Ausstellung. Ihre Wurfpuppen waren traumhafte Kinderspielzeuge, ihre Holzbausteine für Kinder bildeten Bögen mit verschiedenen Radien, die fantastische Bauten zuließen. Lucia Marley sorgte als Bauhausfotografin maßgeblich für die Publizität der Schule. Ohne sie wäre die Erinnerung ans Bauhaus nicht in diesem, im Grunde überzogenen Maße präsent. Gedruckt wurden ihre Fotos jedoch fast durchweg ohne Namensnennung. Erbittert musste sie später um ihre Urheberrechte mit Ise und Walter Gropius streiten. Verglichen mit normalen Bau- und Kunstakademien war das Bauhaus zwar ein Hort des freien Geistes, ging es jedoch um harte ökonomische Interessen und öffentliches Ansehen. Erkämpften sich viele Bauhausmänner ihre alten Vorrechte mit unfairen Mitteln zurück. Die Geburt eines Kindes bedeutete für Bauhäuslerinnen das Karriereende. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fehlte Gropius und den übrigen Leitfiguren die soziale Fantasie. Und trotzdem muss das Bauhaus für die jungen Studentinnen und Künstlerinnen, die aus der ganzen Republik hier zusammengekommen waren, ein wunderbarer Ort gewesen sein. Verglichen mit den Hindernissen, die man ehrgeizigen Frauen gewöhnlich bereitete. Es gibt wohl kaum eine andere Institution, die einen solchen Berg origineller Fotos von ausgelassenen, selbstbewussten, unkonventionellen und fröhlich zusammenarbeitenden Frauen hinterlassen hat. Auf uns können diese Bilder fast bestürzend heutig wirken. Sie zeigen nicht jene Bubikopf-Stereotypen, die die meisten jungen Frauen sofort als Wesen der 20er Jahre erkennen lassen und mit einer entsprechenden Patina belegen, sondern starke Individuen, die aussehen, als kämen sie gerade heute die Stufen einer Berliner Kunstakademie herab. Es waren originelle junge Frauen, die sich radikal aus den beengenden Bindungen ihrer oft provinziellen Herkunft und ihrer Zeit lösten. Beim Betrachten dieser Bilder spürt man, wie wenig uns von ihnen trennt. Der Grund liegt in ihrer biografischen Waghalsigkeit. Posthum, in dem Moment, da jemand 100 Jahre später durch ein Bauhaus-Fotoalbum blättert, gelingt ihnen der Sprung aus den Fesseln der Zeit tatsächlich. Oder noch einmal. Für einen unwirklichen Augenblick sind sie im Hier und Jetzt angekommen. Man wohnt eigentlich wie ein Schwein, furchtbar unüberlegt. Das Bauhaus machte ernst mit der Revolution und brachte sie ins Wohnzimmer. Die Wucht der Herausforderung, die die Reduktion auf ein Minimum von Grundformen damals für die Menschen bedeutete, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Es ging um viel mehr als bloß um Stilfragen. Es ging um die Chance, die Stimmung allgemeiner Umwälzung ins Private zu wenden. In vielen Illustrierten gab es unter der Überschrift »Wie möchten Sie wohnen?« Gegenüberstellungen von Alt und Neu. Links das bekannte, althergebrachte Wohnzimmer, ein üppiges Dickicht im historistischen Stilmix, düster, gemütlich, weich gepolstert. Rechts daneben ein spartanisches Nichts, nackte Stahlrohrmöbel im weißen Bauhauskubus. Auf den nächsten Seiten folgte die Außenansicht der Gebäude, ebenfalls als Pro und Contra. Links eine verspielte Villa mit Walmdach, Gauben, Erker und Fensterläden. Rechts ein nüchterner weißer Kasten mit Flachdach und großen, ungeschützten Fenstern. Das minimalistische Wohngehäuse der neuen Zeit. Im Grunde ein Rohbau, geglättet nur und geweißt. Die Reduktion auf die elementaren Formen Rechteck, Dreieck und Kreis war eine Kampfansage gegen alles, was man bis dahin mit einem gelungenen, gemütlichen Leben verbunden hatte. Ein Plakat des Werkbundes zeigte 1927 ein opulentes historisches Wohnzimmer, wie es vielen Deutschen noch immer als Vorbild galt. Mit roter Farbe war es dick durchgestrichen. Weg damit, forderten die Vertreter des neuen Gestaltens. Da hatten sie freilich viel zu tun. Es wäre ganz falsch, sich das Innere der Wohnhäuser der Weimarer Republik so vorzustellen, als wären sie alle vom Bauhaus möbliert worden. 1925 sah es in den meisten Wohnungen nach 1890 aus, nach Kaiserreich, Plüsch und Trodeln. Nehmen wir die Wohnung des Stummfilmstars Asta Nielsen in der Berliner Kaiserallee 203. Wer nicht das Glück hatte, dorthin eingeladen zu werden, konnte sich ihre Wohnung 1924 in der Zeitschrift Die Dame auf etlichen Fotos anschauen. Man blätterte sich durch eine Art Museum, durch eine wilde, prachtvolle Geschmacksachterbahn. Das Nüchternste waren noch die mittelalterlichen Holzskulpturen, gottesfürchtige Heiligengestalten, die mit klagenden Gesichtern aus dem Zierrat der späteren Jahrhunderte herausragten. Die Chaise Longue im Besucherzimmer hätte Madame Pompadour gefallen, aus verborgenen Ecken krochen wilde Ornamente hervor. Muschelgleich krümmte sich das Holz, bauchig wölbten sich die Füße unter den Polsterbergen. Fast hörte man es schmatzen, so kreatürlich wirkte selbst der Hocker. Es war eine Wohnung, von der die Besitzerin selbst ab und an Urlaub nehmen musste. Asta Nielsens Sommerhaus auf Hiddensee jedenfalls war ein Ausbund an Kargheit, eine Erholung für ihre strapazierten Sinne. In ihrem Berliner Zuhause waren alle Möbel kostbarer Originale, im Antiquitätenhandel teuer erworben. Doch auch beim Gros der Bevölkerung gab es Ähnliches in den Wohnzimmern, wenn auch nur nachempfunden. Neobarock in Fabrikqualität. Ob teuer oder billig, um 1920 hieß Wohnlichkeit für die meisten Menschen von Geschichte umfangen zu sein. Geborgen in überlieferten Formen zu leben, da konnten die Vertreter des neuen Wohnens noch so laut Tod dem Muffigen rufen. Aber es nagte doch an ihnen. War es in den üppigen Dekors der Vergangenheit wirklich noch so gemütlich, wie man es jahrzehntelang empfunden hatte? Bei den Bewohnern wuchsen die Zweifel. Die Menschen fühlten sich von der Vergangenheit im Stich gelassen. Revolution und Schock der Inflation hatten alles verändert. Das vermeintlich Wertvolle war ausgezehrt. Was vorher noch samtig aussah, wirkte jetzt leicht muffig. Was eben noch wertvoll schien, sah jetzt seltsam aus. Die verbreitete Rede von der geistigen Obdachlosigkeit war eben mehr als eine Phrase. Die eigene Wohnung schien vielen Menschen nicht mehr recht wohnlich zu sein. Das rote X, das der Werkbund über das Wohnzimmer gemalt hatte, leuchtete ihnen durchaus ein. Vielleicht war das wirklich nur Plunder? Ein tiefgreifender Geschmackswandel, der schließlich über zwei Generationen anhalten sollte, begann sich der Menschen zu bemächtigen. Dekors, die eben noch gefällig aussahen, wirkten jetzt wie Geschwüre. Der Historismus habe die Menschen genötigt, die Wohnung wie ein Inhaltsverzeichnis ihrer Bildung einzurichten, schrieb der Architekturkritiker Adolf Behne in Ullsteins Zeitgeistmagazin Uhu. Unter der Überschrift »Zimmer ohne Sorgen« plädierte der Verfasser dafür, alles Überflüssige aus der Wohnung zu verbannen. Er selbst habe sogar alle Kunstwerke von den Wänden entfernt. Unsere Wohnung braucht nicht mehr Museum, Theater und Kirche zu sein, nicht einmal mehr Repräsentationsmittel. Wir wollen gar nicht, dass sie unsere Persönlichkeit demonstriere. Je reicher, je fantastischer, je romantischer wir leben, umso selbstverständlicher, ruhiger und einfacher werden unsere vier Wände. Weil es ihm an Originalität mangelte, hatte der Historismus eine eigentümliche Gier entfaltet. Er hatte immer neue Nachempfindungen vergangener Stile übereinander gehäuft, so dass ihm das Wahllose allmählich zum Wesen geworden war. Jede Lücke musste gefüllt sein mit Nippes, der auf irgendeine Weise so tat, von alters her zu stammen. Ja, man wohnt eigentlich wie ein Schwein, furchtbar unüberlegt, ließ Bertolt Brecht in einer Satire auf das Bauhausbauen einen Zeitgenossen sagen, der staunend durch solch eine moderne Behausung geführt wird. Vor wenigen Jahren hatte er noch mit seinem Kriegskameraden im Dreck von Arras gelegen. Nun wird er von diesem in einem Ambiente bewirtet, das kein Stäubchen stört. Ein paar Whiskys später allerdings randaliert er in der sterilen Bauhausbehausung, weil er eine abgrundtiefe Begierde nach möglichst viel Unzusammenpassendem, Unlogischem und Natürlichem in sich spürte. Die Befürworter des Bauhausstils sahen das anders. Sie behaupteten, die Überfülle in den üblichen Wohnungen würde ihre Bewohner nicht nur ästhetisch, sondern auch praktisch an ihre Grenzen bringen. Sie seien im verzweifelten Bemühen, das überladene Ambiente sauber zu halten, zu Sklaven ihrer Wohnung geworden. Die wenigsten besaßen ja schon einen der eben erst erfundenen Staubsauger, dafür Unmengen von Teppichen, Läufern, Fußkissen und Polsterbänken. Man verteilte das Gros des Staubs immer nur um, wedelte und wischte ihn von unten nach oben. Für den neuen Menschen war das kein artgerechtes Ambiente, weder ideell noch hygienisch. Der Mensch der Moderne kultivierte ein neues Körpergefühl, geübt in Sport und Gymnastik, das zu den alten Gehäusen nicht mehr passte. Er hatte es satt, in Polstern zu versinken, in eine Wohnung einzutauchen und von Atmosphäre eingehüllt zu werden. Er wollte sich exponieren. Wollte auch in seiner Wohnung der Kämpfer sein, den die Gegenwart forderte, emporragen als ein Mensch, der sich nicht länger in der Vergangenheit verstecken will. Nach Experimenten mit Holzlattenkonstruktionen und mit starren Stahlrohren erfand der erst 23 Jahre alte Marcel Breuer, 1902 in Ungarn geboren, Leiter der Möbelwerkstatt im Dessauer Bauhaus, einen hinterbeinlosen Stuhl, mit dem man leicht wippen konnte. Dem Körpergefühl des sportlichen Menschen von 1925 kam das entgegen. Ihm widersprach ein Sessel, aus dem man schlecht wieder hochkam. Auf dem Freischwinger hingegen, so der spätere Name des Stuhls, saß man wie auf dem Sprung, jederzeit bereit, sich ins aktive Leben hinaus zu katapultieren. Man behielt auch im Sitzen eine gewisse Körperspannung, ruhte federnd in sich, hielt Balance und spürte seine Kräfte. Er war gebaut für Menschen, die auch im Sitzen in minimaler Bewegung verbleiben wollten. Der Freischwinger exponierte den Menschen im leeren Raum. Weil man auf ihm die eigene Kraft in Energie verwandeln konnte, fühlte man sich wie auf einer Art Sitzmaschine, bestens passend also zu einem Raum, den die Architekten des neuen Bauens ohnehin gerne als Wohnmaschine definierten. Er entsprach der enormen Nervosität der Epoche. Und dabei sah er noch umwerfend elegant aus. Ein Inbegriff modernen Wohnens bis heute, vielfach kopiert und variiert, bis hin zum hölzernen Pöyang von IKEA. Ein solches Möbelstück entwirft man nicht über Nacht und nicht allein. Es war das Ergebnis einer jahrelangen Werkstattarbeit mit vielen Vorstufen und wechselseitiger Beeinflussung mehrerer Gestalter. Am Ende konnten drei Designer den Freischwinger für sich reklamieren. Marcel Breuer, Mies van der Rohe und Marz Dahm. Der sich daraus entwickelnde Urheberrechtsstreit von Gleichgesinnten ist juristisch bis heute interessant. Kooperation und Konkurrenz waren widerstreitende Prinzipien, die dem Bauhaus und seinen Geistesverwandten Zusammenhalt und Zündstoff zugleich boten und für eine einzigartige Psychodynamik sorgten. Gropius und die Seinen waren nicht zuletzt Ingenieure des Ruhms. Sie waren PR-Genies, die das Lobbying genauso beherrschten wie Marketing, Werbung und Corporate Design. Das Bauhaus-Logo, eine eigene Bücherreihe, eine unverwechselbare Formsprache in Layout und Typografie und öffentlicher Präsenz in allen künstlerischen Sparten, sogar im Theater, sorgten dafür, dass heute alles, was asketisch und funktional aussieht, Bauhaus genannt wird. In Wahrheit wurden das Design und die Architektur der 20er Jahre von viel mehr Vätern und Müttern geprägt als nur dem Bauhaus. Das mächtigste Elternpaar aber hieß Elend.